Ja, guten Morgen, meine Lieben. Haha, wir haben es endlich geschafft. Was heißt endlich? Also, ich freue mich total, wieder eine Sendung zu haben, zu machen. Das neue Format kommt richtig, richtig toll in Gang, kann ich nicht anders sagen. Ja, und wir haben schon ersten Stoff für eine erste Folge zusammen. Und ich wette, der Mike, mit dem ich hier rede, der hat so viel zu erzählen. Allein mit ihm werden wir definitiv mindestens noch eine weitere Folge machen. Und die erste Folge ist schon ultra spannend. Hört euch das echt an. Ich gebe auch ganz viele Links in die Videobeschreibung. Den Kanal hatte ich vor kurzem ja eh schon vorgestellt. Also er ist auch YouTuber. Und was er jetzt so zu vermitteln hat, ist mega. Wirklich, wirklich mega in vielerlei Hinsicht. Wir haben ein bisschen geschnackt über so ein paar Beef-Geschichten noch, aber nur ein bisschen nebenbei. Wobei das Thema insgesamt schon auch spannend ist. Wie gehen wir mit solchen Konflikten um? Was passiert da? Gibt es da nicht Möglichkeiten, dass wir das wieder korrigieren und verbessern, wie wir eben mit Konflikten, Beef, Meinungsverschiedenheiten umgehen? Und der Mike erzählt eben sehr viel über sein Gebiet, wo er sich tief reingefuchst hat. Und auch ich habe es am Anfang nicht so richtig gerafft. Aber jetzt, wo er es mir erklärt hat, muss ich sagen, wow, mega spannend. Wundert euch nicht, falls das alles ein bisschen, ich nehme jede einzelne Sprachnachricht, die wir jetzt gemacht haben bisher, die nehme ich hier mit rein. Ich versetze eine ultralange Schwafelnachricht, die ich ihm ganz zu Anfang geschickt habe, also nach seinem zweiten Audio oder so irgendwie. Die setze ich ganz nach hinten, weil allein das ist schon fast eine Stunde. Ich hatte mal wieder Laberbacken-Modus, weil ich will ihn natürlich in den Vordergrund stellen und nicht mich. Deshalb gucke ich, dass erstmal sein ganzer Kram kommt und meins kommt dann ganz zum Schluss. Und wenn euch das langweilt, könnt ihr abschalten. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, das gibt mindestens noch Folge 2 und vielleicht noch viel mehr. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi Katrin, alles klar? Jo, Mike hier. Freut mich ja zu hören, was du hier vorhast. Du wolltest mir beim Puzzeln helfen, finde ich ja nett. Ja, ist bei mir ein bisschen komplizierter. Worüber wollen wir reden? Also so zum Warmwerden, wollte ich jetzt nicht direkt mit der Flugzeuggeschichte anfangen oder so, ne? Aber du hast ja bestimmt auch schon Beobachtungen gemacht. Du bist ja auch im NATO-Land, ne? Spanien hast du, glaube ich, gesagt, ne? Und mich würde mal interessieren, wie du dich da in Spanien fühlst. Ist das viel besser als Deutschland? Also das Wetter auf jeden Fall. Ich denke mal, die Paella wird auch wohl besser sein als die Tiefkühlpaella hier vom Netto oder Nutto oder Bretto, wie das heißt, ne? Und so richtig frischen Fisch haben wir hier auf dem Inland nicht. Das ist alles nur so Tiefseekost oder so. Kann man nicht essen. Mich würde ja schon interessieren, wie lange du schon in Spanien bist und komm, ja, wie du da klarkommst und würdest du das nochmal machen? Ja, wie das Wetter ist, brauche ich ja nicht fragen. Wie ist die Paella dort? Und ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich ins Ausland gehe, nach Mazedonien, weil ich habe irgendwie auch hier ein bisschen die Schnauze voll. Mit 18 und 19 hatte ich ja gar kein Problem mit. Da bin ich mit 80 Euro bin ich da hingekommen, da haben sie mir unterwegs die Bankkarte weggenommen und alles. Ne? Da habe ich da hinten einfach so ein Sandwich-Bar aufgemacht für ein paar Tage und da hatte ich wieder Geld. Ab und zu mal hier jobben gegangen und da jobben gegangen. Aber je älter man wird, desto mehr fehlt der Mut so ein bisschen manchmal. Ich wollte jetzt auch demnächst erstmal ein paar Monate runter, solange das Geld reicht. Mal gucken, was man sich so aufbauen kann. Ich habe ja schon einen ganzen Block voll Ideen schon in den letzten 12 Jahren gemacht und mal gucken, was man da so umsetzen kann. Wie verdienst du denn dein Geld da, wenn man mal fragen darf? Machst du irgendwas mit online oder? Weil so Computerarbeit, das habe ich früher schon gemacht und boah, da habe ich ehrlich gesagt echt keinen Bock. Na, so die Videos so ab und zu, das reicht mir schon. Und so ein bisschen recherchieren halt. Nun, das muss jetzt beruflich nicht vom Computer sein. Vor allem, wenn man in so einem Sonnenland ist, ist ja vorm Computer sitzen ja eine Tortur. Ja, ich hätte mir so überlegt, ja, entweder so Naturschutz, da gibt es ja ganz viele Nationalparks und wenn ich da irgendwie was finanziert bekomme von der Regierung oder so, dann würde ich das einschlagen. Oder irgendwie mit Demigration, weil viele da auch auswandern, viele junge Leute und das ist natürlich für den Staat irgendwann ein ganz großes Problem in den Rentenkassen. Und so werden ja Steuergelder nicht verschleudert, so werden die dann auch ganz gut eingesetzt da hinten. So waren meine ersten zwei Ideen. So, vielleicht kann man das ja auch ein bisschen miteinander verbinden, Naturschutz und Kinder, dass sie ihre Heimat wieder lieb haben und dass sie nicht ins Ausland gehen, nicht nach Deutschland. Ne, alle wollen immer nach Deutschland Ich bin der Einzige, der immer wieder zurück will nach dahin. Dann fragen die, hä, wieso willst du nicht nach Deutschland? Nee, ich so, ich möchte eigentlich lieber nach hier hin. Nun, ja, Materialismus halt. Ja, ansonsten irgendwas mit Tourismus oder so. Da kann man auch ganz gut Skifahren und Wassersport und so Slow Food, ne? Also Schafskäse selber machen, Wein selber machen, Tabak. Also Bergtouren, Mountainbike, Paragliding, Tauchen. Ich wollte ja schon eigentlich weg sein, aber ich habe jetzt noch einen wichtigen Termin bekommen. Ich habe schon fast geahnt. Hätte ich nämlich jetzt wieder zurückgemusst. Ja, ich habe nämlich seit letztes Jahr habe ich Frührente endlich mal durchgekriegt, obwohl ich ja gar nicht so alt bin. Ich bin erst 45 oder 46 schon. 46, glaube ich, bin ich letztes Wort geworden. Ich habe da ein kleines Stück Land. Mal gucken, vielleicht eine Stroh-Lehmhütte bauen, was ich vielleicht ein bisschen vermieten kann. Kleine Küche dabei, damit man auch die Leute, die da kommen, als Touristen ein bisschen bewirtschaften kann. Ach, da wird sich schon irgendwas ergeben, glaube ich. Ne, man muss einfach mal machen. Ne, wenn man nichts macht, dann kann man auch nichts erfahren, sag ich mal so. Hat ja bis jetzt auch immer geklappt. Warum soll es jetzt nicht auch nochmal klappen? Ich meine, ich habe hier auch schon meine Stroh-Lehmhütte gebaut, wohne da drin schon 12 Jahre. Aber die wollen mich hier so ein bisschen weghaben. Und ich kann auch nicht expandieren. Also jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern ich habe nur einen ganz kleinen Garten, 30, 40 Quadratmeter, und ich würde gerne ein paar Tiere haben. Ein paar Hühner, vielleicht ein paar Schafe oder ein paar Ziegen oder so. Ein Hund, eine Katze, ein Esel und so weiter. Und alles dazu gehört zu so einem kleinen Bauernhof. Ja, und dann halt in die Selbstversorgung rein, ne? So wie ich das ja hier eigentlich auch geplant hatte, aber hier komme ich leider nicht weiter. Ja, und die Stadt hat neue Bestimmungen hier aufgesetzt und jetzt muss ich irgendwie 2 Meter Sicherheitsabstand haben zum Nachbarn und ich habe nur 1,60 Meter oder so, wegen 40 Zentimeter wollen die, dass ich jetzt hier umbaue und alles und ich bin gerade fertig gewesen. Da kommen die mit so einem Müll an. Ne? Typisch Deutschland mal wieder. Aber da bräuchte ich ja nicht erzählen, ne? Wird wahrscheinlich wohl mit ein Grund gewesen sein, dass du abgehauen bist. Ja, ich mache das hier mit der Schnittsoftware, weil über Telegram ist das alles ein bisschen leise. Und dann kannst du auch auf Lautsprecher stellen und dann kannst du das auch nebenbei hören, wenn du mal am Strand bist oder im Wasser. Was hast du dir eigentlich so für Themen gedacht? Einfach so kreuz und quer, scheißegal was. Du kannst ja wahrscheinlich jeden Tag eine Angel raushalten und dann kannst du frische Fische holen und kannst dir selber eine Paella machen, ne? Boah, das ist totaler Luxus. Ne? Ey, boah, beneide ich dich richtig für Katrin zu Hause am Meer. Schöner Name. Ja, ich sag mal schönen Abend noch, ne? Und ja, bis dann. Hola, Senorita, Katrin. Boah, das ist so kalt in Deutschland. Ich habe gestern meine Winterdecke wieder rausgepackt. Und ich habe mich ein bisschen erkältet. Aber ich habe da mal eine Frage. Und zwar, du kennst ja vielleicht Kathi Natur, ne? Ich war vor 3 Jahren mal in der Telegram-Gruppe und dann hatte ich eine Wasserstoffbrennzelle gepostet und dann hat sie mich rausgeworfen oder irgendein Admin von denen. Und ich wusste gar nicht, woran ich war. War mir eigentlich auch egal. Habe ich aber akzeptiert. Jetzt vor 6, 7 Wochen hatte ich bei ihr auf dem Kanal gepostet, wo die Folgen wären mit den schwarzen Helikoptern. Da hat sie was über schwarze Helikopter gesagt, weil ich wollte mir das nochmal anhören. Und da hatte sie gesagt, ja, das musste sie löschen, weil sie genötigt worden ist und so. Und dann hatte ich ihr gesagt, guck mal vorbei. Ne? Und dann war die bei mir auf dem Kanal und so. Und wir haben uns echt gut verstanden. Das ist auch voll das liebe Mädchen und so. 6 Wochen lang hat mir voll viel private Sachen erzählt und ihre Liebesgeschichten und so. Ja, und dann vor einer Woche war die wie ausgewechselt auf einmal. Ne? Ich hätte sie beleidigt, ich habe Streit gesucht und so. Ich kann ja gleich mal einen Kommentar schicken oder zwei. Dann kannst du dir mal angucken. Und ich wusste gar nicht, was mit der los war auf einmal. Die war total anders, weil ich diesen Baden oder Badon nicht komplett gelesen habe. Ich habe nur Teilabschnitte gelesen. Und irgendwie hat sich innerlich bei mir ein bisschen was gewehrt immer. Ich weiß nicht, ob du Cluster-Bildung Macht 2 kennst, Todfeinde der Menschheit. Vor allem den sechsten Teil, Mind Control durch Okkultismus hieß der. Kati hat dann noch irgendwie so ein Live-Video gemacht, 2 Stunden über mich, ne, und dass ich ganz böse bin und KI-Diener bin und so weiter und so fort. Total, also, ey, wie ausgewechselt. Und ein paar Freunde von mir haben sich das auch angehört. Und die sagten auch, was ist mit der los auf einmal? Ne? So ein Typ bist du doch gar nicht, ne? Ich so, ich weiß das auch nicht. Ich habe nichts gemacht, echt nicht, ne? Ich hatte nur 2 Fragen gestellt zum Schluss. Und zwar, warum soll man nicht Wasserstoffbrennzelle benutzen? Das wäre doch gar keine Energieart, irgendwas anzuzapfen. Ist ja eigentlich Wasser, wird zu Dampf, wird zu Regenwolke und regnet wieder ab. Da habe ich gesagt, das ist nichts mit Anzapfen vom Äther und so. Das ist doch viel besser als Öl oder Holz zu verbrennen. Ne, warum sollten wir das nicht nutzen? Ne? Und wenn es zum Blackout kommt, dann haben wir doch wenigstens schon mal eine Energieart und können uns irgendwie weiterentwickeln. Weil die schwört ja auch auf Alexander Laurent. hat die alles studiert und der sagte ja von wegen, man müsste diese ganzen elektronischen Sachen schützen, damit beim Wiederaufbau halt man ganz vorne mit dabei ist. Also als Staat, ne? Deswegen sollte man seine elektrischen Sachen mit so einer in so einem pharaoäischen Käfig schützen vor dieser kosmischen Strahlung, vor diesen Sonnenstürmen. Und wenn man diese Techniken dann halt nicht neu bauen muss, sondern noch hat, dann ist man als Staat ganz oben mit dabei, damit man als Volk oder Staat halt richtungsführend ist. Und ich habe ihr dann gesagt, das bräuchte man ja alles gar nicht, wenn man eine Wasserstoffbrennzelle hat, weil die geht ja nicht kaputt vom Sonnensturm. Und dann ist man ja direkt vorne mit dabei. Also kann das doch nicht so schlimm sein. Ne? Und die war von dieser freien Energie oder kostenlose Energie, nenne ich es mal lieber, die war so getriggert davon, dass mich das echt abgeschreckt hat, irgendwie Badon noch weiter zu lesen oder so. Oder mich überhaupt mit dem zu beschäftigen. Ja, ich schicke dir mal die Kommentare, das ist ja ein bisschen aufschlussreich, denke ich mal. Und dann habe ich auch noch was über Mungo. Noch ein paar Kommentare von Janine alias Janine heißt sie, glaube ich. Ne, auch ein pfiffiges Mädchen. Kannst ja auch mal reingucken. Ist auf jeden Fall interessanter als Leon Lovecock oder wie der heißt. Ja, schade, dass der Typ da von Wikipedia-Vorleser nicht noch gesagt hat, dass es ein Voodoo-Kult ist. Ich meine, ich habe ja selber mal Platten aufgelegt und so. Und ich weiß, wie man Menschen verzaubern kann. Und das ist ja Trance- oder Trance-Musik und so. Ne? Und damit kann man ja Leute auch schon in Trance versetzen oder Trance. Und dann halt mit neurolinguistischer Programmierung halt ne? Programmieren. Ja, ich persönlich mag Leon Lovecock nicht so gerne. Aber da gibt es so einen ähnlichen, der heißt Mies Recherchiert. Den kenne ich von früher so ein bisschen. Der ist mir ein bisschen sympathischer. Gucke ich ab und zu mal rein. Ich kenne ihn ja von früher noch, ist ein ganz netter Kerl. Ich komme gut mit dem klar. Hab ihn jetzt aber auch schon 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Ich hätte ihn ja auch mal vorgeschlagen, macht doch mal was über Fake Planes und so. Aber da traut er sich nicht ran, glaube ich. Ist so ein bisschen eine rote Linie für viele. Was mich vielleicht noch interessieren würde, wie ist denn das in Spanien so mit dem Geoengineering? Ist das da auch so schlimm wie hier in Deutschland? Also ich muss sagen, in Mazedonien ist es kaum. Aber ich war jetzt auch schon 4 Jahre nicht mehr da. Jetzt mit der ganzen Impfgeschichte da. Und die sind jetzt, vor 3, 4 Jahren sind die der NATO beigetreten. Kann sein, dass sich das da geändert hat. Aber das werden wir ja wohl dieses Jahr rausfinden. Ja, ich würde jetzt auch mal eine Runde machen nach draußen, um den See, der da entstand, jetzt durch den ganzen Regen. Und mir mein Frühstück zusammensuchen. Ich kenne den Bungo ja auch noch nicht so lange, 2, 3 Jahre oder so. Also die Naturbeiträge von vor einem Jahr, die waren ja noch ganz okay, aber so seit einem Jahr ist ja ganz anders geworden. Du kannst ja mal bei Kati Natur reinhören, den vorletzten Live-Vortrag. Traurigkeit, wenn Fakes zu irgendwas werden, heißt der, glaube ich. Geht aber 2 Stunden und 15 Minuten. Und dann hast du nochmal zwei Serien in einem normalen Videoordner, also im Kanal oder auf dem Kanal. Die gehen auch nochmal 20, 25 Minuten. Also jetzt ungefähr 3 Stunden, nachdem ich mich auseinandergepflückt. Ja, aber es ist echt schwer zu ertragen. Also 3 Freundinnen von mir, die haben sich halt auch angehört, dachten auch ganz schwer zu ertragen sogar. Ja, auf jeden Fall hatte ich mich geblockt, die nichts mehr mit mir zu tun haben, gar nichts mehr. Ich darf, kann da nicht mehr kommentieren. Die kamen jetzt letzten Sonntag, kamen sie noch kurz bei mir auf dem Kanal. Ne, den Sonntag davor war das, jetzt nicht vorgestern. Also vor 9 Tagen und da hat sie nochmal kommentiert. Das schicke ich dir gleich mal eben. Und kann halt sein, dass das irgendwie eine Fremdbesetzung ist oder so. Also, das ist für mich nicht mehr die Katrin, ach Kati, Entschuldigung, die ich noch davor kannte. Und wir hatten 6 Wochen lang, hatten wir uns immer hin und her geschrieben. Und da hat sie mir ihre privaten Liebesgeschichten erzählt. Also die ist ja vom anderen Ufer, ne? Ich habe ja auch ganz klar gesagt, ich bin asexuell, ich interessiere mich überhaupt gar nicht mehr für Sexualität. Also ich hatte genug Sexualität in jungen Jahren, ich brauche das nicht mehr. Ne? Ich habe meine biologische Aufgabe erfüllt. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 18 geworden, der hat mich jetzt vor 3 Monaten freigestellt und bin jetzt wieder frei. Und deswegen würde ich jetzt erstmal bald ausgiebig Urlaub machen. Ja, halt die Ohren steif, Katrin. Ja, und hab einen schönen Tag. Ja, hi Mike, jetzt bin ich endlich soweit. Cool, dann legen wir doch mal los. Ja, schön. Ja, das Wetter ist hier tatsächlich etwas besser, glaube ich. Wärmer ist es auf jeden Fall. Mir persönlich ist es eigentlich fast zu warm, aber ja, ich bin 2020 tatsächlich los. 2019 habe ich das entschlossen, dass ich in Deutschland für mich kein Zuhause mehr sehen kann. Und habe alles verkauft, verschenkt und so weiter, bis auf ein paar Kisten, die noch irgendwo stehen. Und bin dann einfach los und habe gedacht, schauen wir mal, was passiert. Ist bei mir aber vielleicht auch ein bisschen, was soll ich sagen, etwas spezifischere Angelegenheit. Ich würde jetzt nicht sagen, ich gelte hier so als Role Model oder so. Ne? Wenn ihr die Schnauze voll habt, geht einfach so. Denn ja, wir müssen ja alle irgendwie unsere Existenz auch sichern. Das ist schon richtig, genau. Ja, was soll ich sagen? Genau, Paella ist natürlich extrem lecker in unterschiedlichsten Varianten. Letzte Woche die letzte gegessen. Auch sehr fein gewesen, auf jeden Fall. Fisch ist hier generell natürlich toll. Auch das Fleisch ist hier toll. Ja, also ich bereue keine Sekunde, dass ich auf jeden Fall gegangen bin. Und ich bereue auch keine Sekunde, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt zurzeit gestrandet bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sich alles sehr, sehr schön entwickelt und man könnte jetzt sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt oder halt auch gute Connections nach oben oder so. Ne? Also es hat sich wunderbar gefügt für mich. Ich bereue es null. Ich bin sehr glücklich, dass ich weg bin. Das heißt nicht, dass das unbedingt die letzte Station für mich sein muss. Ich persönlich würde durchaus auch ganz gern grundsätzlich Europa verlassen. So ist es nicht. Momentan hat sich das aber noch nicht so ergeben, dass ich das halt auch sozusagen materiell umsetzen kann, ne? Genau, so, ja. Ja, Mazedonien klingt auch toll. Ich hatte bei meiner Planung, dass ich halt gehe, auch so die beiden Richtungen so für mich, weil ich bin mit dem Auto losgefahren, so einen kleinen Mikrocamper sozusagen. Und dann war natürlich die Frage, fahre ich östlich irgendwie dann Richtung Meer oder nach Westen rüber? Und ich muss gestehen, dass ich von Anfang an da auch schon dieses grummelige Gefühl hatte, dass einfach der Osten, auch wenn er wunderschön ist und auch eigentlich günstiger ist als der Westen sozusagen, dass kriegstechnisch das ein schwierigeres Gebiet werden wird. Und deswegen habe ich mich von Anfang an entschlossen, ich fahre einfach gen Westen, so nach dem Motto, dann bin ich so weit wie möglich weg von dieser Front, die sich hier ja immer offensichtlicher auftut. Und das war eigentlich damals für mich auf jeden Fall auch schon klar. Genau, so, ja, genau, worüber reden wir? Ich rede jetzt mal einfach weiter, obwohl ich jetzt extra Stopp gemacht habe, um die ersten Fragen so zu beantworten. Obwohl, nee, vielleicht lasse ich es gerade. Nicht, dass ich mich völlig verzettel. Das passiert mir nämlich gern. Ja, genau. Sag mal. Genau, also genau wie du das ansprichst, ne? Man muss eben seine Existenz durchaus sichern. Ich habe alle möglichen Sachen so ausprobiert, auch Woofing und sowas, ne? Also so auf in Anführungszeichen alternativen Bauernhöfen mitarbeiten und sowas. Und bei mir würde ich mal sagen, ist es so eine Art Mix, so ein paar, sag ich mal, Online-Sachen oder im Netz kann man sagen. Und ja, auch so ein paar kleinere Jobs im realen Leben sozusagen. Ist eigentlich immer nur von der Hand in den Mund, mehr oder weniger. Ich habe auch ein sehr, sehr kleines, wie nennt man das, finanzielles Kissen. Das war von Anfang an mehr oder weniger klar, dass das so kommen kann. Und ich bin einfach froh, dass es immer noch reicht. Insofern, ich gehe da einfach Schritt für Schritt auch weiter. Aber ich kann halt nur sagen, ja, also ich rate ja auch jedem, sich aufzumachen durchaus, der halt irgendwie den Mut aufbringen kann. Das ist natürlich wirklich so eine Sache mit dem Mut. Bei mir war es einfach so weit, dass ich genau gespürt habe, ich kann da nicht mehr bleiben in Deutschland. Ich gehe da seelisch komplett vor die Hunde. Und deswegen war für mich, es war sozusagen alternativlos. Ich musste einfach gehen. Und ich habe gesagt, egal was passiert, wenn ich irgendwann feststelle, ich kann nicht mehr, dann ist das einfach so. Das ist mir jetzt egal. Ne? Es ist ein Riesenschritt, das zu machen, gerade wenn man sich irgendwie eine Existenz auch aufgebaut hat. Ich hatte jetzt nicht so die mega große Existenz, kein Haus, keine Wohnung, kein Gedönsberger. Aber ja klar, das ist ein Riesenschritt, ne, diese Entscheidung tatsächlich zu treffen. Andererseits, also ich plädiere da ja immer dafür in allen möglichen Videos, wenn ich irgendwie über was erzähle. Also Auswandern ist in meinen Augen eine Möglichkeit, dieser Krise, die da jetzt kommt, zu entgehen. Also ich würde das ganz oben eben auch auf die Prioritätenliste setzen, um zu schauen, wie gehe ich denn jetzt mit dieser kommenden Krise um. Und erst dann, wenn man wirklich merkt, nee, es geht wirklich nicht. Ne? So, ich denke, wenn man sich in ein Thema so ein bisschen reinarbeitet und einfach auch mal sachlich guckt, ja, was geht denn alles? Welche Länder bieten welche Vorteile? Was habe ich denn alles? Was habe ich zum einen an Vermögen in Sachen Geld, Material, sonst irgendwas? Aber auch, was habe ich an Vermögen, an Fähigkeiten und Fertigkeiten, die weltweit geschätzt werden? Ja? Und da sind regelmäßig auch gerade so handwerkliche Berufe zum Beispiel, habe ich den Eindruck, dass ich derjenige, der die hat, sich da vielleicht auch oft ein Stück weit unterschätzt, denn das wird überall gebraucht, immer. Ne? Und die Deutschen sind insgesamt immer noch hoch geschätzt und das zu Recht, ja, weil sie sind pünktlich im, ne, im Groben. Ne? Pünktlich, fleißig, das, was sie lernen, lernen sie in Tiefe. Unser Ausbildungssystem war deutlich, deutlich besser als in vielen Ländern. Das ist wirklich so und es wird bis heute überall geschätzt. Und auch wenn eben dann einige Leute auswandern und sich dann irgendwo so ein paar kleine Communities bilden und was auch immer, auch da hat man wieder ja Anknüpfungspunkte. Da hätte man gern das deutsche Brot, was auch immer. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Der Klempner, der das in Anführungszeichen richtig macht und so. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Also ich kann jedem nur raten, setzt das auf eine ganz, ganz, ganz hohe Priorität. Und wenn das wirklich nicht geht, dann Alternativkonzepte, wovor muss ich mich schützen, was kommt auf mich zu und so weiter. Ich persönlich, für mich war völlig klar, ich werde das nicht mitmachen, was da passiert. Genau, und mein Bauch hat offensichtlich da auch gut angeschlagen und mein gesamtes Empfinden und das hat sich ja im Prinzip alles bewahrheitet. Also bevor der Corona-Zirkus überhaupt losging, habe ich schon gesagt, ich gehe, bis das dann halt auch dann alles umgesetzt war. Klar, mit alles aufgeben und überhaupt um zu planen, wie fahre ich überhaupt los. Genau, als bis es dann soweit war, war tatsächlich dann Sommer 2020, genau. Ja, genau. Aber das klingt auch sehr spannend hier mit Naturschutz und Kinder und so. Also das ist schön, keine Ahnung. Also ja, also finde ich toll. Also ich denke sowieso tatsächlich so dieses im Real Life da wieder auch handwerklich und so tätig zu werden einfach. Da empfinde ich auch eher so die Zukunft drin. Nicht irgendwelche Spezi, keine Ahnung was, Jobs, die nur in geistigen Welten im Prinzip laufen, ne? Sondern wirklich hier mit der Materie arbeiten. Das empfinde ich auch auf jeden Fall als sehr, sehr schön. Oh, das klingt echt toll mit dieser Lehmhütte. Oh, gigantisch. Mega, mega gut. Da könntest du theoretisch doch, wenn du das machen würdest, könntest du echt das filmen, wie du die Lehmhütte baust und das online stellen. Kann ich mir vorstellen, das ist mega Content auch. Also jetzt mal so. Und macht ja, denke ich, auch Spaß, das zu dokumentieren. Und dann kann man es ja auch online stellen. Warum nicht, ne? Klingt echt super, super gut. Auf jeden Fall. Genau, ja. Ein kleiner Bauernhof. Ein paar Tiere und einfach so das eigene Reich, ne? So, ja. Gehe ich voll mit. Ganz, ganz tolle Sache. Ich möchte mich jetzt noch ergänzen. Ist ja nicht schon lang genug. Und zwar diese mRNA-Geschichte, dieser Typ. Warum ich das insgesamt erzählen wollte, das habe ich immer noch nicht zu Ende erzählt. Folgendes, also er wurde in der Gruppe angegriffen, dann den Kruger, bla bla bla. Ich bin dazwischen gegangen, als Einzige in der ganzen Gruppe, und habe gesagt, sorry Leute, aber ihr irrt euch hier. Dieser Typ mag von eurem Weltbild jetzt wieder völlig weit weg sein, aber eins ist klar, der Typ hat richtig Ahnung von dem, was er da redet. Also Dunning-Kruger ist bei ihm definitiv nicht der Fall. Ging natürlich hin und her, bla bla bla, wurde ich auch angegriffen, hin und her, bla, Gedöns. Ich bin dann relativ kurze Zeit später, also ich habe dann diesem Typen, der hat auch eine eigene kleinere Gruppe, dem bin ich wiederum gefolgt. Wir hatten uns auch hinter den Kulissen dann halt privat noch unterhalten. Da war er schon natürlich logischerweise dankbar, dass ich ihm zur Seite stand, ne? Und das war dann schön und ich war angetan, wieder mal ein helles Köpfchen irgendwie zu kennen. Und bin seiner Gruppe dann auch wiederum beigetreten. Das ist, wie gesagt, Spezialfeld mRNA. Da kommt wieder bei mir irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, ich habe mir das jetzt alles angehört und ich weiß, das ist auch wieder ein riesen stinkender Misthaufen, ja. Aber dann auch irgendwann kam ich jetzt auch wiederum an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mir reicht die Info jetzt soweit, da jetzt mich ständig weiter mit zu befassen, kostet mich dann wiederum zu viel Zeit, so, ne. Und bin trotzdem noch in der Gruppe drin geblieben und habe dann schon damals gemerkt, ich habe nicht viel kommentiert, weil ich ja von der Sache keine Ahnung habe. Das gestehe ich dann auch ein und dann fange ich nicht an, darum zu schwafeln. Dann kamen aber öfter mal Posts, die in meine thematische Richtung gingen. Oder auch allgemeiner, wo ich dann auch reagiert habe. Und am Anfang habe ich gemerkt, also hat er mich immer so ein Herzchen gegeben als Reaktion auf das, was ich so schreibe. Und da habe ich dann später schon systematisch sozusagen gemerkt, das kommt nicht mehr, wo ich schon dachte, Und dann ging es irgendwann so weit, da ging es sogar tatsächlich so in meine komplett irgendwas mit Teufel, Satanisten, bla, Okkultismus. Und dann werde ich natürlich immer wach. Und dann habe ich dann, ich glaube, es ging um Putin, Trump und diese Ideen, dass irgendjemand wird schon der Gute sein in dem Spiel, wo ich ja sage, nee, da ist keiner der Gute in dem Spiel. Und daraufhin hat sich das, glaube ich, so entwickelt. Da habe ich irgendwann tatsächlich auch auf meine Serie hingewiesen. Sogar, glaube ich, tatsächlich auf Teil 3 oder was auch immer. Oder Teil 4. Ich bin da selber immer verwirrt, weil ich, egal. Und habe ihn ganz explizit angesprochen und habe gesagt, hey, ich weiß deinen klaren Geist sehr zu schätzen. Würde mich super freuen, wenn du da mal reinhörst in die Serie und mir deine ehrliche Meinung dazu mitteilst, ne, was du da so hörst und so. Und hatte ihm dann später noch hinter den Kulissen sogar nochmal, also privat nochmal eine Nachricht geschrieben, sag mal, du reagierst ja gar nicht mehr auf irgendwas von mir. Bist du irgendwie sauer auf mich? Stimmt irgendwas nicht oder so? Und das ist bis heute, also mittlerweile habe ich alles wieder gelöscht, weil irgendwann ist mir dann zu nervig, aber bis ich dann das gelöscht habe, vor ein paar Tagen erst, war nur ein Haken an dieser Nachricht privat. Das heißt ja, soweit ich mich da auskenne, der hat mich wohl blockiert. Und da habe ich mich dann halt auch, und das geht eben, glaube ich, sehr in diese Richtung jetzt tatsächlich von deinem Konflikt mit der Kathi, dass das irgendwann, du weißt gar nicht, du hast nichts gemacht, ja, nichts. Irgendwann aus unnachvollziehbaren Gründen wird man zum Bösen erklärt. Warum? Also es gibt keinerlei, jetzt erstmal keinerlei sachliche Erklärung dafür, dass der Typ mich, wo wir privat geschrieben hatten, ich hatte ihn öffentlich wirklich verteidigt und seitdem ist quasi nichts mehr passiert zwischen uns oder so, auch öffentlich nicht, außer dass ich in seiner Gruppe war und da ab und zu mal was geschrieben habe. So. Und es ist so unerklärlich, dass so jemand, den ich als Einzige beschützt habe, bla bla bla bla bla, dass der mich auf einmal blockiert privat. Ja? Aber er kann mich ja in der Gruppe dann nicht blockieren. Das ist ja der Witz da bei Telegram. Und da ist mir eben dann nur aufgefallen, ich hatte vorher nicht gemerkt, dass er mich blockiert hat, weil wir keinen Grund hatten, privat zu schreiben. Dann habe ich nur gemerkt, er wird so zurückhaltend mit Reaktionen auf mich, Herzchen oder sonst irgendwas oder zu antworten. Und dann hatte ich halt so diesen Ballon dann noch gestartet, von wegen ihn persönlich anzusprechen. Hey, schreib mir mal, was denkst du dazu? Dann war ich zuerst, was heißt angetan, also erfreut. Wer er dann geschrieben hat, ich habe ja ganz am Anfang, gehe ich direkt auf Aleister Crowley ein. Jede Frau, jeder Mann ist ein Stern. Ganz zentraler Satz und der ist einfach toll. Ich bin kein Fan von Crowley, aber er hat ein paar richtig gute, richtig, richtig gute Sachen gemacht in dem Bereich. Da muss man halt Ahnung haben von der Materie, um zu wissen, dass er tatsächlich Sinnvolles beigetragen hat in dem Bereich. So. Aber diesen ganzen Kleideradatsch, sein ganz poetisches Geschwafel, das juckt mich auch null, das geht null an mich. So. Naja, auf jeden Fall hat er das dann so, ja, direkt dein erstes Zitat, da hattest du mich natürlich direkt bei dir oder so irgendwas und so drei Herzchen gemacht und dann Wikipedia-Eintrag von Aleister Crowley. Dann habe ich zurückgeschrieben so, ja, das freut mich natürlich mit so einem Lachsmiley. So, und seitdem kam ganz viele Tage nichts mehr, also mal wieder wegignoriert. Okay, kennt man, nehme ich zur Kenntnis. Ich erwarte das ja auch nicht, dass jeder darauf anspringt. Ist schon okay. Nur, dass dann parallel ich gesehen habe, dass er mich offensichtlich privat schon längst blockiert hatte, das gab mir echt zu denken. Ich weiß, dass auch in seiner Gruppe, genauso wie in dieser großen Gruppe, war eine, die hat mich gehasst wie die Pest. Die hat mich immer als Narzisstin verunglimpft und die hat gemobbt und gehetzt über mich. Das war unfassbar. Ich weiß jetzt nicht, was da dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung, ob sie, weil das ist auch so eine Schleimerin, ja, die schleimt sich bei den Leuten, die ihr irgendwie passen, schleimt sich halt dementsprechend ein und andere greift sie halt vehement an. Das ist typisch narzisstisches Verhalten, typisch Teufelserbe, erkläre ich ja in der Serie so. Dachte ich, ich weiß es halt nicht. Es könnte sein, dass sie ihn tatsächlich bearbeitet hat, dass sie da irgendwas, und guck hier, die ist Satanistin, die spricht von Crowley, weil ich weiß nicht, ob er diesen Spruch tatsächlich ernst gemeint hat oder ob er das sarkastisch gemeint hat. Ist mir jetzt zum Schluss dann nur noch hängen geblieben. Ich bin jetzt mittlerweile aus der Gruppe raus, aber ich kenne diese merkwürdigen Situationen auch noch und nöcher. Da könnte ich zig Beispiele auch nennen. Du ja sicher auch, kannst auch gerne nochmal erzählen davon. Wo man einfach denkt, was zum Henker ist jetzt eigentlich los? Es kann sein, also ich denke, dass ganz Verschwörungs-YouTube oder Schwurbel-YouTube oder Alternativen-YouTube, Aufgewachten-YouTube, bla bla bla, die sind alle wirklich, denke ich, wirklich durch Stasi 2.0 durchsetzt, ja, zersetzt, ja. Und ich glaube wirklich, dass an allen wichtigen Protagonisten wirklich solche Stasi-Agenten hängen, glaube ich. Also könnte ich mir gut vorstellen. Das zum einen. Und das sind dann natürlich gern solche Figuren, so narzisstische Figuren, weil die beherrschen diese Art von Intrige perfekt. So, das ist das eine. Zum anderen, was ja die Kathi da auch jetzt ständig da mit der Mill und die haben dann die Videos runtergeratet und bla bla bla. Das ist in meinen Augen ganz klassisch. Das komplette technische System ist komplett einfach darauf ausgerichtet mit ein paar Stichwörtern und wenn du nur lange Kommentare schreibst, wirst du ausgeshadowbanned, ohne dass du irgendeinen Begriff nennst, der irgendwie schwierig wäre. Es ist ein langer Kommentar, dann wirst du schon mal oft gar nicht angezeigt. Das sehe ich auch intern bei mir ganz oft, dass ich irgendwann nach Wochen ultralange Kommentare überhaupt erst entdecke auf YouTube. Die stehen dann im Creator-Studio irgendwo, wo du gar nicht damit rechnest und denkst, huch, wo kommt denn das her? Oder ich muss von außen auf ganz normal YouTube nochmal selbst in meine Kommentare gehen, was ich leider auch viel zu selten mache und entdecke dann noch einen Kommentar. Also ganz weird, ja. Also dieses technische, die technischen Systeme alle, das gilt auch für Telegram 100 Pro, sind alle, also gut, jetzt, dass die da irgendwas so wegblocken, das glaube ich nicht, das wird schon eher dann von Bots gemacht, die man selbst einrichtet oder natürlich von den Admins. Ich glaube, auf Telegram sind die Admins wahnsinnig wichtig. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es könnte sein, ist eine reine Verschwörungstheorie, ja, ist reines Geschwurbel im höchsten Sinne, ja, dass da wirklich ein Admin-System reingedrückt worden sein könnte, dass bei allen großen und groß werdenden Protagonisten sich da reinhocken und die Admins sind diese Figuren, diese Stasi-Leute. Ohne Witz, das ist so abartig, was diese Admins da jedes Mal regelmäßig treiben. Das ist irre. Und das findest du in jeder einzelnen größeren Gruppe. Irre, irre, irre, irre. Und ansonsten sind halt die Techniken allein schon so krass darauf ausgerichtet, jeden ordentlichen Diskurs zu stören durch eben, das wird nicht angezeigt, bla bla bla, höf, höf, höf. Und eben auch die Creator auch zu demotivieren, ja, ständig gehen die Abonnentenzahlen runter, gut, das kann wirklich organisch sein, kein Ding, sehe ich ja bei mir auch immer, klar, ich mache nichts mehr, dann wird es nochmal angezeigt, die Leute sind genervt, sie wollen es nicht nochmal sehen, machen sie es weg, alles gut, mache ich auch manchmal so, kein Ding, aber eben, gerade wenn dann Aufrufzahlen runtergehen und so, glaube ich wirklich, dass das wirklich Systeme sind, um systematisch beide Seiten zu demotivieren und wirklich gegeneinander auch aufzuhetzen. Wie oft war ich auf irgendeinen Creator mal sauer, wo ich einen Kommentar geschrieben habe und der nimmt das mal wieder null zur Kenntnis, obwohl es vielleicht auch ein kleiner war oder so. Das ist alles im System eingearbeitet. Das ist reine Technik. Da sitzt nicht, wo ich eben auch meinte, mit den die. Ja, das ist das ist ja ein schwieriger Begriff, könnten wir uns vielleicht auch mal drüber unterhalten. Wer sind denn die? Ja? Ich glaube, dass das systematisch eingearbeitet wurde. Da muss niemand mehr sitzen, der das macht. Ja, das ist alles, das System blockt ganz viel weg und macht und tut und gedönst. Und bei so Mainstreamern fällt das dann halt gar nicht mehr auf. Ich meine, wenn du 100.000 oder Millionen Follower hast, wen juckt das dann? Dass da die Kommentare untergehen, ist ja völlig normal. So, auf jeden Fall hatte ich da eben auch diesen Fall mit diesem MDRA, diese komischen Dinger, Typen, wo ich auch dachte, wie kann das sein? Warum jemand, dem ich wirklich nur wohlgesonnen war, nur gut, mich auch klar gut verhalten habe. Ich habe keinen Fehlgriff gemacht oder so. Gar nicht, ja. Wieso wird der mir gegenüber so, Warum schätzt er mich offensichtlich so als bösartig negativ ein, dass er mich blockiert privat? Das ist, glaube ich, der Punkt, den du auch, jetzt komme ich endlich mal zum Punkt, den du wahrscheinlich auch ansprechen wolltest, weil ich eben auch in eurem Konflikt nicht verstanden habe, diese ganzen allgemeinen Dinge, die sie offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe überhaupt, dir so vorwirft, so auch mit diesem ganzen Fake und sowas, da habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, und ich glaube, das ist auch das, was dein Eindruck ist und von deinen Freunden, die das gehört haben, dass sie dir Dinge vorwirft, das hast du wahrscheinlich, weiß ich ja nicht, ich weiß nicht, wie euer privater Kontakt noch so war und so, aber vielleicht hast du so etwas nie gemacht, getan, dass sie zu diesen Schlussfolgerungen kommt. Wenn das so ist, dann kann ich nur sagen, ja, das kenne ich so dermaßen, das habe ich schon so oft erlebt und das ist so traurig, weil ich auch das Gefühl habe, gerade eben bei auch sehr freundlichen, liebevollen Menschen, und ich denke, die Kathi ist durchaus ein freundlicher, liebevoller Mensch, das bedeutet halt nicht, dass sie sich nicht auch irrt. Ich halte, wie gesagt, Franz Bardon ist ein Werk, das kann man sich antun, gar keine Frage, aber sich auf ein Werk zu beziehen und zu sagen, das ist das Nonplusultra, das ist systematisch, wissenschaftlich gesehen schon ein Grundfehler, das darf man nicht tun. Auch nicht, wenn es ein schönes und religiös angehauchtes Werk ist. Man darf, und ich empfehle ja auch immer Neville Goddard, ja, aber selbst ihn muss man in Kontext setzen. Ich empfehle ihn, weil er die beste magische Methode uns wunderbar nahe bringt, auf eine wundervolle Art und Weise. Deshalb reite ich sozusagen auf Neville Goddard rum. Das sehe ich halt umgekehrt bei Franz Baden nicht. Er bringt uns nicht schnell gute, effiziente, wundervolle, wirksame Magie bei, sondern er hält uns da in der Schleife. Du musst das und dies und jenes und halte ich nicht für eine gute Idee, deswegen lehne ich das grundsätzlich ab. Einfach unter Gesichtspunkt von Pragmatismus, ja, dass wir halt jetzt einfach Ergebnisse brauchen. Wir brauchen jetzt ein grundständiges Handwerkszeug. Deswegen sage ich, Franz Baden würde ich mir nicht zu so einem Grundlagenwerk machen, dem folge ich jetzt und dann schaffe ich das schon irgendwie. Das halte ich für ein Irrtum. Denn wir kommen dann magisch nicht in unsere Kraft, sage ich jetzt einfach mal so. So. Genau. Ja, also ich denke, da liegt wahrscheinlich dieser Knackpunkt. Das kannst du mir gern mal erzählen vielleicht. Wie gesagt, ich habe ja den Wunsch, das auch wirklich zu veröffentlichen. Also insofern, ne, dass wir dann auch so eine Art darüber reden, dass vielleicht sie sich auch nicht angegriffen fühlen muss. Ne? Dass wir das auch also in zugetaner Art und Weise verargumentieren, welche unsere Position so ist. Vielleicht kannst du dann das nochmal aufgreifen und sagen, ob das der Punkt ist, was ich jetzt glaube zu verstehen in eurem Konflikt. Wenn das so ist, kann ich nur sagen, ey, das passiert mir unglaublich oft. Und genau, ich hatte da vorhin, bin ich auch wieder völlig abgeschweift. Ich meine, wenn andere Themen aufgegriffen werden, ist das das eine. Aber ich glaube ja, du hast durchaus mit ihr ihre Themen ja diskutiert. Du hast ja Franz Baden natürlich, den sie hochhält, hast du offensichtlich dann nicht ganz so ernst nehmen wollen. Und das hat sie ja dann angekäst sozusagen. Genau. Ich persönlich wäre bereit, jetzt zum Beispiel, wenn wir es jetzt übertragen würden, ich habe Steckenpferd Neville Goddard, also ich trage das nicht so vor mir her, wie sie jetzt den Franz Baden, weil ich sage, er hat in seinem Feld fantastische Arbeit geleistet, wie jetzt könnte man sagen, Aleister Crowley in ein paar Punkten, die sehr großartig sind, aber zum Beispiel ihn würde ich auch never als Vorbild nehmen oder als ein Vorbild, um Magie zu lernen oder irgendwas. Gar nicht, dazu ist er einfach gar nicht fähig. Was heißt fähig? Sein Werk ist dazu gar nicht sozusagen angelegt. Aber Neville Goddards Werk ist dazu angelegt, wunderbar Magie zu lernen. Und wenn mir jetzt dann jemand zum Beispiel sagen würde, hey, das ist Bullshit oder so, da wäre ich mal gespannt. Also wenn man jemand sagt, das ist Bullshit, muss er es auch begründen können. Er muss richtige sachliche Argumente halt dafür haben. Das ist mir jetzt zum Beispiel eben noch nie passiert, dass mich inhaltlich jemand sagt, hey, Das möchte ich gern kritisieren. Und da wäre ich jederzeit total offen dafür, weil ich das halt auch unheimlich gerne alles diskutieren will. Weil ich glaube, wenn man es diskutiert, dann kann man, wenn man überhaupt tatsächlich den Willen hat, weiterzulernen gemeinsam, kann man genau das tun. Ich hatte eben auch sehr oft das Gefühl, wenn mich jemand in so eine Diskussion reinbringen will, früher auf Telegram auch sehr oft, dass an bestimmten Punkten, ich habe halt immer wieder versucht, sachlich meine Argumentation weiter begreiflich zu machen, dann sind die irgendwann auch richtig rabiat geworden und persönlich geworden und man kann schon fast sagen, so intrigant geworden und haben mich dann auf der persönlichen Ebene versucht, irgendwie so aus den Schuhen zu rütteln, so nach dem Motto, dass ich vielleicht aufgebe, das Thema weiter sachlich zu behandeln oder so. Leider ist es jedes Mal dann abgebrochen, jedes Mal abgebrochen. War nie möglich, Dinge auszudiskutieren irgendwie bis zum Ende so. Leider, leider, leider. Ich wäre immer froh um jeden, der sagt, hey, ich habe hier einen Punkt in deinem Video XYZ, whatever. Das möchte ich gerne mit dir diskutieren. Da habe ich jetzt zum Beispiel eben sachliche Begründung, sage ich, ich glaube, das ist nicht ganz rund, das ist nicht stimmig. Es gibt viele Punkte, die bei mir noch nicht stimmig sind in dieser Videoserie. Das merke ich jetzt bei der Überarbeitung. Wenn da jemand so kommt und mich auf irgend sowas hinweist, super geil, wäre ich voll froh, kann ich auch jeden nochmal einladen, eben mach das bitte. Und ich glaube auch eben durch diese Art hier zu diskutieren, wie wir das jetzt mal versuchsweise einfach machen, könnte, wenn beide Seiten wirklich gewillt sind, weiterzulernen, die Perspektive des anderen einfach nur zu begreifen. Das heißt ja nicht, dass man zustimmt, aber man begreift, wie kommt der andere dazu, diese Schlussfolgerungen jeweils zu ziehen. Ja, so. Das wäre ja eigentlich das Ziel. Das würde ich super gerne hinkriegen. Und leider kenne ich es auch nicht. Ich kenne es nicht, dass es tatsächlich gelingt so. Finde ich super schade einfach immer. Ja, aber jetzt glaube ich, ich bin tatsächlich endlich mal auf diesen Punkt gekommen, was, ne, glaube ich, dieser Konflikt jetzt mit euch war. Und dieses Unerklärliche, warum schwenkt jemand von 0 auf 100 um, den anderen dann direkt zum Bösen zu erklären, so, ne? Schwierig. Vielleicht können wir das noch tiefer irgendwie, vielleicht kannst ja gerne mal dein Ding dazu sagen, was du denkst. Oh, jetzt habe ich den Übergang vergessen zu diesen Orbs. Ich habe schon gesehen, dass aus so Leuchtkugeln Flugzeuge werden oder dass aus so Leuchtkugeln Flugzeuge kommen. Es gibt nur zwei oder drei Aufnahmen. Eine ist auf meinem Kanal-Trailer, ziemlich am Anfang, wo aus so einer Leuchtkugel halt so ein Flugzeug wird. Das sind dann halt diese sichtbaren Orbs. Dann gibt es aber noch diese unsichtbaren Orbs, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht, sondern manchmal nur auf dem Film hat oder auf dem Foto. Mit dem Nachtsichtgerät kann man die eigentlich sehr gut sehen. Eine Freundin hat die auch schon mit dem Smartphone gefilmt. Bei mir auf dem Kanal, auf der Hauptseite, beim Kanaltrailer sind ganz viele Links auf der rechten Seite neben dem Trailer. Und da sind auch andere Kanäle, die die Sachen noch ein bisschen besser behandeln. Oder die sich spezialisiert haben, diese Sachen zu filmen. Wo wir gerade bei Wahrheit sind. Ja, das ist dann halt ein bisschen schwieriges Thema, sag ich mal so. Da bin ich auch schon lange dran. Ob es jetzt alles Technik ist oder vielleicht doch nur Technik und das andere sind Entitäten. Kann man natürlich schlecht beweisen alles, ne? Aber dass diese Phänomene da sind, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ja, ich habe mich mit Wahrsagerei und Tarotkarten nie wirklich beschäftigt. Geht aber mehr nach Intuition, ist ja auch eine Verbindung mit dem Schöpfer, sag ich mal so. Und wenn ich dann so innerlich eine Frage habe und ich kriege Gänsehaut am Rücken und die kommt ein, zwei Sekunden später so von unten nach oben, manchmal auch am ganzen Körper, desto wahrer ist das für mich auch. So mache ich das immer. Hat bis jetzt eigentlich auch ganz gut geklappt. Und hätte mir vor 15 Jahren einer gesagt, in 5 Jahren lebst du in einer Strohballenhütte mit Lehm und hast einen Permakulturgarten, den hätte ich einen Vogel gezeigt. Also. Und ich hätte das auch für unmöglich gehalten, aber ich habe es einfach mal durchgezogen. Und hat gut geklappt. Ne? Also war gar nicht so schwer, wie ich am Anfang meinte. Und so haben wir unsere Vorfahren tausende Jahre lang gebaut mit Lehm. Ne? Und die Eskimos ja auch. Die haben ja ein Iglo, einen kleinen Raum. Luft ist eingeschlossen in Eis. Und Luft ist ja der beste Dämmfaktor, den man haben kann. Und die haben ja auch überlebt. Ne, mit ihrer eigenen Körperwärme erhitzen die halt diesen kleinen Raum. Vielleicht haben die noch ein kleines Petroleumlicht gehabt oder so. Weil Bäume zum Abhacken und zum Heizen hatten die ja nicht. Nee, ich finde deine Videos finde ich gut. Ich bin jetzt zwar erst bei Teil 3, ne, aber da muss man sich auch sehr bewusst angucken, ne, also und anhören. Das ist ja nicht mal so eben nebenbei bei Wäsche machen oder beim Spülen gemacht. Ne, da muss man schon voll dabei sein. Hey, hast du echt super gemacht. Ne? Du musst auf jeden Fall mal ein Buch schreiben. Ja, ich habe es ja auch gemacht mit, ja, nennt man jetzt manifestieren, ne, oder meine Wünsche vermaterialisieren. Ich wollte ja ein Kind haben, nicht verheiratet sein. Dann wollte ich eine Firma gründen, hat auch alles geklappt, sogar sehr gut geklappt. Dann Lehm, Bau, Strohballenhütte und Permakulturgarten. Ne, und jetzt bin ich seit 2 Jahren dabei, ja, das alles so herzurichten, wie ich das mache und wo ich das mache und wann ich das mache. Ne? Jetzt ist ja mein Sohn 18 geworden und so. Und jetzt geht es ans Praktische ran, so langsam. Das muss auf jeden Fall irgendwann sein, wo keiner geschadet wird oder irgendwas kaputt geht und keiner Leid erfährt und dass ich auch was Gutes für diese Welt tue. Ne? Das wollte ich auf jeden Fall so jetzt in Angriff nehmen. Also im Kopf steht das schon alle. Ich weiß noch nicht genau, welche Idee das sein wird, aber dann wird sich alles noch rauskristallisieren, wenn ich dort bin. Ne, ich muss ja erstmal diesen mazedonischen Flair haben, erstmal einen Weißwein mit Mineralwasser trinken, schön Tomatensalat mit Gurken und Schafskäse oben drüber so, klopp, klopp, klopp, klopp. Bisschen durchs Land touren, ne, bisschen Gespräche mit den Einheimischen da haben und dann wird sich wohl was ergeben. Ne, Vitamin B ist ja sehr wichtig da. Hast du ja gesagt, bei euch ja eigentlich auch. Hier wird es ja wieder heißen Vetternwirtschaft. Ne? Dürfen ja nur die Politiker und so. Illiterminaten nenne ich sie immer. Oder auch Kackeimer. Ja, hast du gut gesagt mit dieser Zwiebelschicht. Ich habe da mal gesagt, ich stelle mir das immer vor, es sind ganz viele Bubbles. Eines ist aus Gummi, eines aus Stahl, eines aus Mauer. Bei dem einen braucht man einen Vorschlaghammer, bei dem anderen braucht man eine Flex, bei der Gummischicht braucht man ein Messer, bei der Glasbubble braucht man einen Glasschneider und so weiter. Ja, das muss man mal ganz feinfühlig rangehen. Aber sag mal, hast du schon mal was von Orbs gehört oder gesehen oder gefilmt oder Erfahrungen mitgemacht? Das würde mich ja mal ganz brennend interessieren. Ne, so, ich habe so ein paar Abonnenten, die haben da auch schon ein paar Erfahrungen mit mir geteilt. Ne, um da vielleicht nochmal ein paar andere Ansichten einzuholen. Manche meinen, das wären so, ja, hochintelligente Roboter, ne? Also Computer eigentlich, ne? So halt schwebend. Und ich hatte früher mal so ein Buch gelesen aus 50er von meinem Opa. Da ging es um Foo Fighters aus dem Zweiten Weltkrieg. Da haben amerikanische oder englische Kampfpiloten, die dachten, das wäre eine deutsche Geheimtechnologie und die soll ja angeblich aus Quecksilber, rotierendes Quecksilber bestehen, was Sachen zum Schweben bringt. Ne? Also eigentlich auch eine Technik. Aber diese Orbs waren halt sichtbar. Ne? Und es gibt ja, wie gesagt, einmal die sichtbaren Orbs, die man mit dem Auge sieht, und einmal diese unsichtbaren, die man halt nur durch die Kamera sieht oder durch ein Nachtsichtgerät. Muss man deine alten Fotos durchgehen, da wirst du ja auch ein paar sehen. Ich hatte früher auch gedacht, das wären irgendwie Wassertropfen oder so, aber es sind keine Wassertropfen oder Staubpartikel, es sind auch keine Staubpartikel. Ne, sonst musst du mal die Decke ausschütteln und dann mal fotografieren, ne, dann sieht man, was Staubpartikel sind. Ja, sich zu vertiefen ist mal eine ganz böse Sache. Deswegen habe ich ja 2012 erstmal abgeschworen vom Internet und dann hatte erstmal 7 oder 8 Jahre kein Internet. Ja, und dann nach 7, 8 Jahren hatte ich wieder Internet oder habe ich mir geholt, weil ich ja fast fertig war hier und so und wusste noch nicht, wie es weitergeht. Und dann gucke ich mal, wo bleiben die denn alle? Ne, kommt ja keiner nach. Ich dachte, 2012, wenn das so weitergeht mit dem Bewusstseinswandel, dann ist es ja eine Frage der Zeit, dass sie alle so leben ungefähr wie ich oder das System irgendwie in sich zusammenfällt. Und dann habe ich bemerkt, hey, was ist denn mit dem Internet kaputt gegangen? Alles zensiert, ganz viele Kanäle weg, ganz viele Videos weg. Ich dachte mir, ach du meine Güte, die ganzen Schwurbel-Alternativen. Ich so, ach du Kacke. Jetzt sind die Alternativen die kommerziellen. Oh nö. Ne, und ich hab bei YouTube gar nichts mehr gefunden. Erst 1 oder 2 Jahre später, ich bin ja kein PC-Anfänger oder so, habe ich dann gesehen, dass die ganzen Algorithmen verändert hatten. Und dann habe ich auch gesehen, dass die ganzen Fake-Videos weg waren und so. Und ja, dann musste ich meine Suche, ja, mein Suchraster irgendwie ändern. Ne, ich mache jetzt mehr so Channel-Hopping über Playlists, ne, oder ich nehme DuckDuckGo als Suchmaschine. Da findet man ein bisschen mehr, aber auch nicht alles. Das wurde so alles, ja, umgeschrieben, wegzensiert, ne, oder durch die ganze KI-Kacke da halt anders aufgebaut. Ja, und dann habe ich mir so vor einem halben Jahr gedacht, eigentlich wollte ich ja schon vor einem Jahr anfangen oder vor 1,5 Jahren mit Videos, aber dann ist der neu geschenkte Computer von meinem Freund, der ist in der Luft explodiert. Also der ist kaputt gegangen, einfach so. Ich hatte gerade die Schnittsoftware drauf, dann geht er kaputt. Der ist richtig explodiert. Ne? Wie die 5 Rechner davor auch in 10 Jahren. Ne, jetzt habe ich hier mein altes Schätzchen von 2009. Der läuft richtig gut, obwohl ich ihn auch schon 3-mal mit Liebe reparieren musste. Aber jetzt macht er ganz gute Dienste. Ja, und dann kam ich dann erst Dezember dazu, Videos zu machen. Und dann dachte ich mir, komm, ein halbes Jahr gebe ich dir Zeit, Mike. Ne, komm, bis dahin muss das schaffen. Weil dann geht's ab nach Mazedonien, hatte ich ja schon geplant. Hatte schon ja Geld gespart und dann sind die Stromkosten aber mal in die Höhe geschossen und musste ich auch mal 200 Euro Strom bezahlen im Monat. Ich so, boah, das ganze Geld, was ich jetzt sparen konnte, muss ich jetzt an den Stromkonzern abdrücken. Sonst hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr. Sonst hätte ich mir schon mit Maschinen und so hätte ich schon ja 1, 2, 3 Zimmer bauen können in Mazedonien. Ne? Man muss ja auch Holz haben und Maschinen und Schrauben und all sowas. Steckdosen vielleicht. Ja, Strom, irgendwie Strom generieren. Aber im Grunde habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Also ich wollte dann wissen, was ich jetzt so hatte, was ich so angesammelt hatte in 14 Jahren oder 16 Jahren schon fast. Wollte ich einfach mal so als Video mal online stellen. Damit vielleicht manche ihren Weg abkürzen können. Und den Braten eher riechen, gehört ja auch mit zur Wahrheit, ne? Dass da irgendwie was Faules am Himmel. Ob es jetzt Entitäten sind und Hologramme oder nur Entitäten, dann bleibt ja bei mir die große Frage. Aber ich werde in Mazedonien, die sind ja jetzt vor 3, 4 Jahren auch der NATO beigetreten, werde ich ja sehen, ob das da jetzt auch filmbar ist oder auch nicht. Dann liegt es auf jeden Fall auf der Hand, dass es was Technisches ist, ne? Weil in Deutschland ist das ja filmbar und da hinten nicht. Auf jeden Fall damals nicht, vor 4, 5 Jahren. Obst habe ich da zwar auch fotografiert, aber weit nicht so viele wie hier. Da habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Fotos von 2007 oder so, habe ich gefunden in meinem Archiv. Da habe ich ein paar kleine Obst drauf, aber hier viel, viel mehr. Ich hatte dazu mal ein Video gemacht, das hieß Regal Agenda, ich weiß gar nicht welcher Teil, Esoteric Obst oder so habe ich den genannt. Da versuche ich das so ein bisschen zu vergleichen. Und die Charakteristik dieser Plasmakugeln, oder Orbs genannt, die ähneln sich. Also die Flugzeugorbs, die man sehen kann, die unsichtbaren und auch manchmal so Ping-Pong-große Orbs, ne, die Key to the Machine gefilmt hatte. Ne, also die haben alle eine gleiche, ja, wie nennt man das? So eine Plasma-Charakteristik, wie dieser Kopfball. Kennst du den? So eine Zauberkugel? So ungefähr. Und dann pulsiert diese Kugel immer, die schlägt an manchen Stellen so ein bisschen aus, als wenn da drin einer sitzt mit so einem Hammer und dann mal vorklopft so an verschiedenen Stellen. Ja, der Interviewpartner von Mittags war ganz cool, war lustig, aber von diesem Mittags halte ich auch nicht viel. Also ja, ich denke mir auch mal, wie was ist das für ein Publikum? Ne? Wer schaut sich sowas an? Ja, und über Mungo braucht man nicht reden. Also der riecht mich auch schon immer so auf, wenn ich das schon höre. Ne? Ich habe mir den auch schon ein paar Monate nicht mehr angeguckt. Aber hier 2, 3 Freunde, die berichten mir immer, was so aktuell ist gerade. Der hat gerade wieder was über dich rausgebracht. Der hat schon 2 Berichte über mich rausgebracht. Think Tank Tyson, der Panzernebel. Ja, die hatte ich mir angeguckt. Fand ich eigentlich auch ganz lustig. Er hatte ja auch das Recht, zurückzuschießen. Aber... Mein Gedanke war ja, ich provoziere den erstmal, weil er ja nie auf E-Mails geantwortet hatte. Und danach bringe ich halt mit den Zauberpilzen und mit dem Mungobohnen raus, ne, weil ich ja 2 Erfahrungsberichte hatte von 2 Abonnenten, die mal genommen hatten und dann auch wieder abgesetzt hatten. Und ja, die haben mir das nochmal so ein bisschen geschildert, was die da gesehen haben. Im Traum und so. Ist auf jeden Fall, ja, besorgniserregend. Cool, du bist wissenschaftlich veranlagt, das finde ich sehr gut. Dann kannst du mir mal helfen mit den Orbs, wie du das siehst oder ob die du überhaupt schon mal gesehen hast oder gefilmt hast. Würde mich sehr interessieren. Ja, ich versuche da auch mal so ein bisschen wissenschaftlich dran zu gehen. Ne? Also ich versuche mich auch immer wieder zu widerlegen, aber das habe ich in dieser Sache noch nicht geschafft. Ne? Schon so lange nicht. Hab's dann auch erst 1, 2 Jahre versucht zu verdrängen, aber ich habe es dann auch hier gesehen, wo ich dann in den Pampas gewohnt hatte oder gewohnt habe. Und leider sind die hier auch. Zwar nicht mehr so viele wie in der Stadt, aber ja, ich kann hier nicht so gut filmen, weil zu viel Grün um mich. Ne? Ich habe hier nicht so einen weiten Ausblick. Und ich habe auch wenig Elektrizität hier, weil da, wo viel Elektrizität ist, also Do-Energie, Deadly Organic Radiation, da sind sie auf jeden Fall öfter vorhanden. Ja, und meine Neugier, ne, ist manchmal sehr verheerend, ne, wenn man neugierig ist, ne, aber gehe nach Neuem, ne. Ja, und PTBS, oh, ja, wer kommt hier ohne Trauma raus aus Deutschland? Ich glaube, hier ist jeder traumatisiert irgendwo. So habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Ja, ich war mal im Kosovo, kurz und seitdem kann ich auch nicht mehr so viel Blut sehen. Also ich mag kein Blut sehen. Aber sonst habe ich das, glaube ich, ganz gut im Griff. Nur wurde damals von meinem Sohn mal getrennt. Da war ganz, ganz schwere Zeit, 2012 auch. Ich hatte ja nur Umgangsrecht und dann durfte ich ihn auch immer nicht mehr sehen. Dann war ich vor Gericht zweimal, habe auch gewonnen, dann durfte ich ihn trotzdem nicht sehen, weil die Mutter hat gesagt, der ist nicht da oder der ist krank und so. Das war die schwerste Zeit für mich. Aber das habe ich auch überstanden, er auch einigermaßen gut. Nur schade, dass wir uns dann ein paar Jahre nicht gesehen haben. 6, 7, 8, 9 Jahre, glaube ich. Schon eine ganze Zeit gewesen. Und ich habe ihm gesagt, brauchst keine Angst haben. Solange du nicht 18 bist, hast du mich an der Backe. Wenn du mich länger brauchst, dann hast du mich auch länger an der Backe. Damit er sich keine Sorgen machen braucht. Ja, und jetzt auch mal einigermaßen gut überstanden. Das ist halt nur doof, wieso man ein guter Vater sein, wenn man nie einen richtigen Vater hatte. Ne? Das ist natürlich dann auch schwer für ihn oder für seine Kinder nachher oder für meine Enkelkinder. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Aber eine Freundin macht seine Ausbildung, Handwerker. Bin ich schon mal ganz zufrieden. Der hat sogar mit 14 hat er schon ein Anti-Corona-Video gemacht. Hat er online geladen bei YouTube. Leider habe ich es mir nicht runtergeladen. Aber ich dachte mir, ey, oh Gott, der kommt voll nach Papa. Oh, hoffentlich gibt das keine Probleme. Dann hat er sich von so einem Fake-Anwalt bedrohen lassen und dann hat er wieder offline genommen. Leider. Da muss ich ihn erstmal aufklären. Google den Typen erstmal, bevor er sich bedrohen lässt von so einem Fake-Anwalt. Ne, hat er auch draus gelernt. Aber mit 14, ne, ist er auch immer schon weiter als ich mit 14. Ja, und ein ganz großes Trauma aus meiner Kindheit war, ich wollte immer Papa helfen. Ne? Ich habe das bei meinem Sohn ja auch gesehen. Der wollte mir immer helfen. Der wollte kein Spielzeug haben. Der wollte immer dabei sein, wo ich bin. Und ich habe, wenn ich ihn am Wochenende hatte, habe ich auch jede Minute mit ihm verbracht. Außer wenn ich mal Mittagessen gemacht habe, dann durfte er eine Serie SpongeBob gucken. Aber im Gegensatz musste er auch eine Folge Peter Lustig gucken. Und mir durfte man als Kind nie die Schuhe ausziehen. Man musste mich mit Schuhen ins Bett bringen, weil ich wusste, Papa war ja Diskothekeninhaber. Der hatte drei Diskotheken gehabt und der ist dann immer abends, ist er immer weggegangen. Und ich habe dann als Kind immer mitbekommen. Und mir durfte man nie die Schuhe ausziehen. Dann bin ich direkt wach geworden und habe geschrien. Ne, weil ich wollte immer startklar sein und Papa hinterherlaufen. Manchmal bin ich auch abends abgehauen und bin dann mit 3 oder 4 Jahren in die Diskothek reingelaufen, weil die war auf so einem Parkhochhaus in Gladbeck. Und das war nur eine Etage runter. Ich war quasi der jüngste Security in Deutschland. Ich habe dann den Jungs immer an der Theke da geholfen oder am Eingang bei den Securities. Ja, und so ein Lilliputaner wollte mich da mal schlagen, weil ich ihm die Show da gestohlen habe, ne, weil ich ein bisschen kleiner war als er. Und dann ist er rausgeflogen. Ja, daran kann ich mich ganz gut erinnern. Ich bin sogar als Kind mal, ich wusste ja, dann sind wir nach Gescher gezogen. Das ist 50 Kilometer weiter weg. Und ich wusste, Papa fährt nach Gladbeck zur Diskothek. Bin ich von meiner Tante abgehauen und wollte nach Gladbeck laufen mit 3 oder 4 Jahren. Ne, also, ja, und hatte lange Zeit dann die Angst, irgendwas zu verpassen. Ne? Und das war so mein Trauma, glaube ich. Aber jetzt bin ich froh, wenn ich alleine bin und 7:24 eigentlich für mich habe oder die Zeiteinteilung und nicht für andere arbeiten gehen muss. Jetzt fängt halt wieder an zu regnen. War gut, dass ich heute Morgen im Garten war. So, ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann können wir weiter schnacken. Da habe ich ja wieder die richtige gefunden. So im letzten einem Jahr habe ich so ein paar Kollegen und Kolleginnen. Boah, Michael, auch mit diesen Sternchen innen. Freunde, ne? Mit denen ich ganz gerne schnack. Mit Gleichgesinnten. Mit diesen Zombies geht gar nicht mehr, Katrin. Ich kann mich mit solchen Leuten nicht mehr unterhalten. Echt nicht. Das geht gar nicht. Ich habe mich von so vielen Leuten jetzt in 14 Jahren trennen müssen. Manchen erzähle ich dann immer noch 14 oder 16 Jahre jetzt. Chemtrails, Geoengineering, nix. Da rein, da raus oder einfach Ohrenstöpsel. Oh, du hast ja auch schon eine Menge erfahren. Ist ja Hammer. Aber man kann froh sein, dass man die Erkenntnisse gemacht hat. Ne? Und wenn man weiß, wo die Ursache liegt, dann kann man sie ja auch irgendwo heilen, sage ich mal. Und du hast ja einen ganz schönen Ort da gefunden, in Spanien, würde ich mal so sagen. Ich war, glaube ich, noch nie am Meer. Ich stand einmal nachts in Amsterdam mit einem Freund, der hat mich gefragt, wie, du standst noch nie am Meer? Ich so, nee, noch nie. Ja, dann hat er mich da hingefahren, dann standen wir nachts da vor dem Meer in Amsterdam. Ich hab meinen Finger da reingehalten, oh, ist salzig, ja, könnte das Meer sein. Gesehen habe ich das nicht, aber ich habe es geschmeckt. Ist ja eh alles wie so eine Truman-Show hier mittlerweile. Komme ich mir auch immer so vor, als wenn die ganzen Akteure um mich herum nur für mich da sind. Aber dann weiß man ja, wo die ganzen Steuergelder hingehen. Nee, cool. Wenn du fit bist im Schnibbeln, dann kannst du doch alles verwenden. Ne? Ein bisschen mit Tonsoftware. Ich habe hier Audacity oder so heißt das. Das ist schon ganz gut. Ne? Da kann man noch ein bisschen Tonqualität rausholen. Ich habe eh nur ein No-Name-Mikrofon. Da kann ich das Rauschen so ein bisschen rausmachen. Aber natürlich kommt ich da nicht dran an so eine Radioqualität. Aber bei dir ist die Qualität vom Ton her, finde ich total super. Ne? Du machst ja mit dem Smartphone, ne? Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja, hast du alles super gesagt, echt. So könnte ich mich gar nicht ausdrücken. Ich bin da zu doof für. Ja, ich war in Deutsch immer schwach, aber das lag auch wahrscheinlich daran, dass ich so mit zwei Sprachen oder drei Sprachen, sogar vier Sprachen aufgewachsen bin. Nee, ich verdüddel mich da immer im Kopf, weil die Grammatik in Mazedonien ist immer andersrum. Vor allem, wenn ich dann ein, zwei Wochen da bin, dann spreche ich immer ganz anders. Dann sage ich so, Straße, die ist gelaufen, Katze, die drüber. Ne, weil da muss man immer alles umdrehen und das kriegt mein Gehirn irgendwie nicht so gut hin. Ich muss ja nämlich auch mazedonisch denken, um mazedonisch reden zu können. Wenn ich dann mazedonisch denke und dann wieder Deutsch rede, dann klappt das nicht. Wenn ich dann wieder hier bin, dann oh, sind die ersten Wochen Deutsch total Katastrophe. Da brauche ich keine Videos machen. Man macht das alles am Handy, auch mit Schneiden und so und Video. Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ich kann noch nicht mal mit dem Smartphone umgehen. Ich habe zwar eins, aber das liegt immer in der Schublade. Einmal die Woche mache ich das an und dann mache ich das auch direkt wieder aus. Ich kann das nicht haben. Ich kriege davon immer so Pulskopfschmerzen. Ne, das liegt auch wahrscheinlich an meinen dicken Wänden, dass die Strahlung nicht rausgeht, sondern hier drin bleibt und mich dann immer wieder bestrahlt. Ey, du kannst ja mal ein paar Flugzeuge für mich filmen, wenn du Bock hast in Spanien. Ich würde mal gerne echt wissen, wie das da hinten ist bei euch. Ist ja auch NATO, ne? Oder wenn da Hubschrauber herfliegen oder Cessna, also Sportflugzeuge, ne? Und dich quasi stalken, ne? Wenn du das Problem da hast. Ne? Ich weiß ja nicht, wer da ist. Wäre auch mal ganz interessant für mich zu wissen. Also in den Philippinen ist es nicht so. In Tansania ist es auch nicht so. In Paraguay ist es auch nicht so. Aber in Deutschland ist es sehr extrem. Also ich habe hier ein paar Abonnenten, die haben genau das gleiche Problem wie ich. Obwohl, ich hatte das letzte Mal, als ich mit Kamera rausgegangen bin, das war im Februar. Ne? Und da wollte ich die Kamera rauspacken, wollte den Film. Da ist einfach ein Bogen geflogen. Ich so, ey Kollege, jetzt flieg auch über mich, ne? Ich will das sehen. Hast du nicht mehr gemacht? Ne, also ich werde schon lange nicht mehr so gestalkt wie damals 2012, als ich hinter den Vorhang blickte. Ne, das hat nur die ersten paar Monate funktioniert mit dem Psychoterror und danach war es vorbei. Und jetzt habe ich die Probleme eigentlich kaum noch. Ne? Fliegen zwar manchmal noch über mich, so diese Tiefflieger halt, Cessnas und ja, Chemtrail auch noch ein paar. Aber ist schon verdächtig wenig geworden bei mir. Ne, weil so kriegen sie mich schon lange nicht mehr. Versuchen halt jetzt immer nur mit Post, mit Behörden und so. Ne, aber ich bin ja jetzt erstmal raus aus dem System. Ich habe mir gedacht, ey, ihr könnt mich alle am Arsch, ne? Nee, ich mach da nicht mehr mit. Jetzt bin ich Gott sei Dank Frührentner. Ich muss jetzt nur noch zweimal zum Amtsarzt alle 2 Jahre, glaube ich. Und dann bin ich voll Frühzeitrentner. Ne, wenn man in jedes Loch Punkt, Punkt, Punkt geworden ist, dann ne, lasse ich mich noch nicht gefallen. Ja, und dann habe ich schon mal gute Voraussetzungen, hier rauszukommen. Ne, auch wenn man noch keine Existenz hat. Ich hätte eigentlich letztes Jahr schon weggehen sollen, weil die haben mich jetzt fast ein Jahr in Ruhe gelassen. Hätte ich jetzt ein Jahr Zeit gehabt, schon was aufzubauen, aber mein Sohn, der war ja noch nicht 18. Ne, deswegen wollte ich noch nicht gehen, aber jetzt, diesen Sommer geht's los. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt. Ne, kennen wir ja schon alle, die Spielchen. Was war eigentlich dein Aha-Erlebnis, Katrin? Wo bist du mal so richtig wach geworden? Also bei mir war es 2008 Geoengineering. Obwohl so halb wach war ich schon immer. Ne? Ich war ja schon Punkrocker in meinen Jugendjahren. Danach habe ich mich manipulieren lassen, bin dann zu den Blauhelm-Soldaten gegangen. Friedenssoldaten, ich Idiot. Aber dann habe ich da ganz schnell gemerkt, ey, jetzt sind ja keine Friedenssoldaten. Die hängen da ja nur rum und machen Scheiße, ne? Ja, und dann wurde unser Dorf mal angegriffen in Mazedonien und dann hab ich gemerkt, wo der Fernseher lügt, ne? Die haben nichts darüber berichtet, dann habe ich den Fernseher rausgeschmissen, 2001 war das. Und dann kam ja auch schon 9-11, und dachte mir auch, da irgendwas ist da total falsch. Ne? 10.000 Mal zeigen da die Bilder, wie die Flugzeuge da reinrasen. Ne? Und nichts über Mazedonien, wie meine Familie angegriffen worden ist, ne? Die Kackeimer, ey. Ja, dann habe ich den Fernseher auf jeden Fall rausgeschmissen, weg damit. Ja, und seitdem lebe ich echt gut. Und immer Angst, Angst, Angst, Angst, Angst. Ne? Alles immer nur Angst. Ne? Ich lasse mich davon überhaupt gar nicht mehr beängstigen. Meinetwegen können sie auf den Knopf drücken. Mich können die so in den Wald stellen, ich komme auch wo klar. Ne? Und wenn ich Lehm essen muss oder Baumrinde, ist mir auch egal. Ich weiß, was man draußen essen kann. In Afrika essen die sogar Lehm mit Weizen gemischt. Ne? Trocknen die irgendwie in der Sonne und dann essen die das. Wusste ich vorher auch noch nicht. Ja, mit Katio, mit Mungo habe ich das Ding erstmal abgeschlossen. Ne? Einfach weitermachen. Krone richten, weiterlaufen. Ich werde jetzt auch kein 2-Stunden-Video machen und die auseinandernehmen. Ne, habe ich nichts von. Ich habe nur ein paar Sachen habe ich richtig gestellt oder so wie ich meine, dass das richtig ist oder meine Meinung dazu gegeben. Ne, man muss ja viele Ansichten vom Leben haben, um da einigermaßen objektives Bild davon zu haben. Ne, so versuche ich das immer, ne? Von Norden, von Süden, von Osten, von Westen betrachten und dann kann man sich das Ding ja schon dreidimensional vorstellen. Auch immer besser, als wenn man nur immer seinen Standpunkt hat. Sie bezieht sich auch immer auf diesen Astronauten, wie heißt er noch, Alexander Laurent und so. Ja, ein paar Sachen sind total unlogisch, die er macht. Ne, habe ich ja auch schon mal gesagt. Und dann sagt sie, ja, der musste da Fehler einbauen wegen der KI und so. Dann habe ich gesagt, ja, aber Wasserstoffbrennzelle, das ist doch kein Geheimnis. Dann gibt es genug Baupläne online. Ne, Deutschland hat auch schon mal U-Boote gebaut, die fahren auf Wasserstoffbrennzelle. Die haben wir nur an Israel verkauft. Ne? Mehr habe ich ja nicht gesagt. Das heißt dann Israel bewundern. Ja, kann sie ja alles interpretieren, wie sie möchte. Ne? Aber fand ich halt nur ein bisschen schade, diese, ja, für mich war schon eine Wesensveränderung. Bei Telegram, so privat, war die ganz anders zu mir. Ne? Die haben mir nur fast nur private Sachen erzählt. Und eigentlich wollte ich ja nur über ein paar Themen mit der reden. Ne? Eigentlich wollte ich ja gar nicht so privat ins Gespräch gehen. Ja, und sie meinte dann, ja, zwei Asexuelle, sie ist ja lesbisch und so. Ich habe gesagt, ich habe auch kein Interesse an einer Beziehung oder so. Offenbar jetzt vorerst nicht und vor allem nicht so auf die Schnelle. Ne, ganz sicher nicht. Den Fehler mache ich bestimmt nicht nochmal. Den habe ich in der Jugend oft genug gemacht. Und dann meint sie, zwei Asexuelle können auf jeden Fall gute Freunde werden. Ich so, ja, natürlich. Ne? Aber auch in einer Beziehung. Eine Beziehung ist für mich ein doofes Wort. In einer Partnerschaft kann man auch gute Freunde sein. Sollte man auch gute Freunde sein. Muss man eigentlich auch gute Freunde sein. Weil sonst klappt das nämlich auch nicht. Ne? Mit diesem Beziehen. Ich beziehe mich darauf, dass du mich glücklich machst. Ne? Und wenn du mich nicht glücklich machst, mache ich dich nicht glücklich. Ne? Immer diese Handelsbeziehung. Das hört sich immer so kacke an. Ne? Die ganzen Begrifflichkeit sowieso, die müssen alle wieder richtig gestellt werden. Ansonsten kann man ja auch gar nicht mehr richtig kommunizieren. Ja, und da ich mich ja schon so vertieft habe in diese Hologrammgeschichte, Orbgeschichte, ne, ist das für mich aber auch ein guter Indiz, um andere Sachen zu verifizieren. Ne, also wie weit die anderen sind oder was die da für ein Bullshit erzählen. Also wenn jetzt so ein Robert Schleicher daherkommt, erzählt mir einen von Untertassen oder so, den zeige ich direkt den Vogel. Ne, den schalte ich direkt nach 2 Minuten ab. Ne, manchmal tue ich mir den an. Ich habe den auch schon mal ganz kurz analysiert irgendwo. Ne, auch so ein Scherzvideo über den gemacht, über ihn und seinen Kollegen da. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Schicke ich dir gleich mal. Dann kannst du mal ein bisschen lachen. Ja, der Mungo. Ne, mich erinnert diese ganze Crew, diese ganze Mock, hier Mongo Observation Group, also der harte Kern von denen, die erinnert mich irgendwie an die Welle. Kennst du auch? Musste ich in der Schule mal lesen. Ich habe meinen Lehrer verdonnert. Ich so, wieso muss ich dieses doofe Buch lesen? Ich so, Ma der so, Mike, ja, irgendwann wird es aber ganz wichtig. Aber da hat er echt recht gehabt. Da muss ich Herrn Kurt doch wohl loben. Das ist echt ein sehr gutes Buch. Müsste eigentlich immer noch Pflichtlektüre sein in jeder Schule. Haben sie wahrscheinlich abgeschafft. Ja, das ist echt Gaga. Das ist ein gutes Wort, Gaga. Ey, Katrin, ich mag dich sehr. Ey, das ist echt gut, was du da erzählst. Da musst du echt mal zusammenschneiden. Ich empfehle dir vielleicht noch Harald Trenner, Artefakte für die Zukunft, das habe ich so eine Serie gemacht. Das ist ein Buch von ihm, den kenne ich auch ganz gut. Wir sind seit einem Jahr gute Freunde. Wir telefonieren noch einmal die Woche 2, 4, 6 Stunden, manchmal auch 8 Stunden. Ich habe sein Buch habe ich als Audio verfasst, habe mein eigenes Geschwafel noch dabei gepackt, meine Erfahrung auch so. Heißt Artefakte für die Zukunft, 1 bis 15, sind aber immer 20 Minuten leider. Da geht es um die zukünftige Gesellschaft oder Gemeinde, wie wir miteinander in Harmonie leben können und was für Grundvoraussetzungen da sein müssen. Ob es jetzt Grundrechte sind, Informationen, Erziehung von Kindern, Gesundheit und so weiter. Das sind ja mehrere Kapitel und das sind an der Zahl 15. Die ersten drei sind von mir selber, also Strohballenhaus, Lehmhütte, Permakultur. Kostenlose freie Energie und danach kommt Harald Trenner mit dabei. Ne? Also da lese ich aus seinem Buch vor oder aus seinem Beitrag, den hat er aber bei Archiv.org. Kann ich dir auch den Link schicken, wenn du möchtest. Dann kannst du das auch durchlesen oder auch anhören, so wie du möchtest. Weil ich hatte damals alle wichtigen Sachen hatte ich mir auf Festplatte gespeichert, falls mal die alles zusammenbricht, dass die ganzen Informationen noch irgendwo da sind. Hatte ich mir ausgedruckt auf Festplatte, auf CDs gebrannt, aber alles war weg. Habe ich jetzt neu zusammengetragen. Und dann bin ich letztes Jahr auf seine Arbeit gestoßen. Zufällig haben wir uns bei so einem YouTube-Channel haben wir uns getroffen, der über Blackout macht. Ne? Und ich kam dann zum Vorschein und 2 Tage später kam er zum Vorschein. Und dann haben wir uns so kennengelernt. Fast als wenn das Gott gegeben wäre. Ne? Und da hat er mir seine Webseite so gezeigt. Ich habe mir da durchgelesen. Ich so, boah, Harald, ey, ich bin begeistert von dem Buch. Ne? Ey, so, was du da geschrieben hast, so lebe ich schon. Ne? Also zu 50% mindestens lebe ich schon so. Ne? So, was du da beschrieben hast, das ist das, was mir in meinem Archiv noch fehlte. Ne? Für eine neue Welt halt, sagen wir einfach mal, für eine neue Welt. Jetzt nicht goldene Zeitalter oder so, ne? Aber wie man in kleinen Gemeinden halt autark leben kann und ja, was halt die menschlichen Voraussetzungen sein müssen, um keinen zu schaden und dass wir alle halt gut leben können. Da wirst du auf jeden Fall noch ein paar Erkenntnisse machen. Harald Trenner, der ist jetzt 66 Jahre, ist Survival Angel auch genannt. Ne, der lebt im Wald, ne, und das ist so ein guter Mann, ne? Der hat Kindern den Wald beigebracht oder gezeigt mit seinem Verein, Survival Angel Verein. Den haben sie aber gecancelt. Der war ganz früher auch mal bei RTL, haben sie mal so eine Serie gemacht bei Punkt 12. Aber dann haben sie wohl gemerkt, oh, der ist nicht systemrelevant, ne, und der ist ein bisschen kritisch manchmal, der muss weg. Dann haben sie ihn abgesägt, ne. Den Verein haben sie dann auch weggesägt. Die Webseite haben sie ihm gelöscht, aber bei Archiv.org findet man die noch. Ne, wenn du Interesse daran hast, dann schicke ich dir den Link oder musst du dir mal anhören, wenn du nicht weißt, was du hören sollst. Artefakte für die Zukunft bei mir auf dem Channel. Ja, und bei Odyssey war ich bei dir auch schon, aber Odyssey, das kann ich nicht auf 144 Pixel stellen. Ich habe nur noch 7 GB Datenvolumen für 7 Tage jetzt noch. Ich habe ein bisschen zu viel hochgeladen und so. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen sparen. So muss ich dazu kaufen. Da wollen die irgendwie für 1 GB wollen die 1 € haben. Ja, hallo? Spinnen die denn? Nee, Kathi ist kein Veganer. Ich bin auch kein Veganer. Sie hat Hasen und ja, sie lernt, glaube ich, gerade zu schlachten. Ich hoffe nicht bei Vollmond. Sie macht ja alles nach Mondkalender, so Pflanzen und so. Und ich habe ihr gesagt, wieso machst du das nicht wie Sepp Holzer? Weil sie Angst hatte um ihre Bäume. Sepp Holzer hat Zitronenbäume auf 1300 Meter Höhe im österreichischen Lungau. Das ist im Winter minus 15 Grad. Aber durch Steine, ne, Steine sind ja so Wärmespeicher, die speichern das Licht und geben dann nachts halt die Wärme ab. Dadurch schützt er seine Zitronenbäume. In den Alpen, als ich das damals gesehen hatte, ich dachte mir, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja das Paradies. Musst du dir mal angucken, Sepp Holzer. Ich habe mir doch das Buch damals geholt, habe mir das schon dreimal durchgelesen. Ja, und nach seinem Verfahren arbeite ich auch im Garten. Ne, und sehr erfolgreich auf jeden Fall. Ja, Katrin, hat mir Spaß gemacht. Ich bin jetzt mit deinem langen Audio erstmal fertig. Ne, ich habe immer zwischendurch mal auf Pause gedrückt, habe weitergehört, dann habe ich was gesagt. Ist jetzt hier auch ein bisschen Kruselmusel alles. Ne, aber danke für dein Gespräch schon mal. Ne, und jetzt mache ich gleich weiter mit den nächsten. Ne, ich bin ja Frührentner. Ich habe jetzt Zeit. Ne? Mein Garten habe ich jetzt bewirtschaftet, so ein bisschen abgeerntet. Ne? Ich habe den Rest des Tages für mich. Ja, ich müsste nach 6 Wochen wohl mal wieder einkaufen gehen. Ne? Aber ich warte bis morgen, wenn das Fußballspiel von Deutschland ist. Und dann habe ich den Laden für mich ganz alleine. Ne? Habe ich viel lieber. Dann brauche ich an der Kasse auch nicht warten und so. Oh, ich freue mich schon drauf. Also erstmal nochmal zu den Häusern, das ist absolut genial. Es ist so großartig. Strohballen, Dingsbums Häuser, keine Heizung. Oh, es ist so genial. Da fällt mir nochmal was ein, dieses Thema mit der freien Energie, da ist sie ja auch sehr drauf abgegangen, die Kathi, wo ich mir dachte, so, naja, nur weil man freie Energie, das müsste man ja auch nochmal definieren. Was meinen die jetzt genau damit? Nur weil man, also ich sehe erstmal den Anspruch, also den Wunsch danach autark sein zu können. Das ist so der unterste Punkt von, sag ich mal, in Anführungszeichen freie Energie. Und dann geht das natürlich höher bis zu, weiß ich nicht, Gedönsberger. Ich weiß nicht, warum sie dann kommt auf so Verschwendertum und sowas, dass. Also sie hat ja quasi so argumentiert, wenn du freie Energie willst, dann bist du verschwenderisch oder sowas. Also es kam so irgendwie so rüber. Und das finde ich halt, finde ich jetzt eine Verwurstung von Sachen, die eigentlich unnötig wäre. Wie gesagt, ich kenne ja euren gesamten Verlauf nicht, insofern keine Ahnung. Aber so von der Logik her würde ich jetzt mal sagen, nee. Also ich wäre auch grundsätzlich dafür und so wie du klingst, wärst du da sicherlich auch nicht abgeneigt, weil ich meine, hallo, du baust quasi selbst solche Häuser auch noch von Hand. Also ich meine, wer ist nicht prädestiniert wie jemand wie du, der sagt, grundsätzlich gehe ich natürlich mit allen Ressourcen, die ich irgendwie habe, nicht verschwenderisch um, sondern ich nutze sie, damit ich ein gutes Leben führen kann. So, und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, dass man ein gutes Leben führen will und nicht den ganzen Tag friert und sich vielleicht abends mal nochmal warm macht. Wenn jemand den Anreiz dazu hat, sich das zu beweisen, alles gut. Ich mache solche Dinge hier, ich meine in Spanien, mit Thema Wasser, ja, wenn ich alleine bin, dann weiß ich nicht, stelle ich Rekorde auf im Nicht-Wasserverbrauchen. Ich kann das gut nachvollziehen, aber ich würde zum Beispiel jetzt auch nie anderen Leuten vorschreiben, dass sie das genauso machen müssen. So. Natürlich haben wir in Spanien ein Wasserproblem, keine Frage. Aber ich wäre dann eher auch immer für die kreative Lösung, damit wir das Wasserproblem lösen und nicht uns zu Tode sparen, in Anführungszeichen. So, ich wollte jetzt eigentlich auf was ganz anderes reagieren. Mann, Mann, Mann. Also das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, dass die Kathi dir dann quasi Verschwendertum vorwirft, nur weil du, sage ich jetzt mal, freie Energie für eine gute Idee hältst. So. Also jetzt mal ganz grob gesprochen, ohne zu wissen, wie du jetzt genau freie Energie definierst, auch ehrlich gesagt mit Wasserstoff war es oder Wasser, habe ich auch zu wenig Ahnung von. Müsste ich mich richtig tief reinknien, um all diese Details wirklich beurteilen zu können, um irgendetwas dazu sagen zu können. Kein Plan. Aber ich grundsätzlich würde sagen, jeder Mensch sollte autark sein können. Es ist, denke ich, grundsätzlich von der Denke her gar nicht blöd zu sagen, hey, wir brauchen für alles Strom. Drehen wir mal ein bisschen zurück. Ja, auch Kühlschränke kann man wunderbar ohne Strom haben, ja, mit diesen Tongefäßen in der Erde. Es gibt so viele fantastische Techniken, die ohne Strom auskommen und dasselbe bewirken, wie wir es jetzt hier haben, mit Strom. Also ich denke, da ist durchaus ein grundsätzlicher Denkfehler, da können wir zurückgehen, weil halt, denke ich, grundsätzlich uns mit so viel Strom zu umgeben, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht unbedingt das wahnsinnig Gesündeste. Also wenn ich mir ein Haus kaufen würde und da steht 50 Meter nebendran ein riesen Stromdings, würde ich auch sagen, nee, danke, ne? Da ziehe ich lieber woanders hin. Ne? Das sind ja auch alles Dinge. Wobei natürlich in anderen, aber du weißt, was ich meine. So, genau. Jetzt bin ich mal wieder. Genau, jetzt habe ich aber eine Frage zu. Ich mache jetzt mal einen Punkt und dann mache ich eine neue Datei auf. So, jetzt die Frage zu den Chemtrails. Also mir ist das Chemtrail-Thema ist mir sehr, sehr gut bekannt. Hieß er Altnicke, oder? Der ganz bekannte Protagonist von denen. Also für mich steht das in überhaupt nicht zur Diskussion, ob es Chemtrails gibt oder nicht. Also für mich ist das völlig klar, dass es die gibt. Und du hast es ja auch angesprochen mit diesen Fäden, die da rumfliegen. Völlig klar, also da steht, das ist null Frage. So, jetzt, ich habe ein ganz grundsätzliches Thema, ohne allerdings da tiefgehendes Wissen zu haben. Also ich bin da relativ unbeleckt, was diese ganze Techniken angeht. Aber ich habe grundsätzlich, also so viel habe ich, das ist aber leider schon alles sehr lange her, dass ich mich mit diesen Themen befasst habe, eben dass die Problematik der Bildartefakte, insbesondere natürlich bei Digitalaufnahmen. Das ist ja auch das Thema bei dem guten Mungo, ja, mit seinen Äuglein. So, dann ist natürlich, kommt mir die Frage schon auch auf, wenn du diese Dinge filmst, das, was du durch die Kamera eben nachher siehst, könnte es sein, gerade weil du auch Vögel ansprichst, und das meine ich wirklich gar nicht jetzt, ich will das schlecht machen, die These, die du da hast, sondern einfach nur, das wäre jetzt so mein Bedenken so, könnte es nicht sein, dass diese merkwürdigen Vögel, die da rumfliegen sollen, in der Kamera dann, dass das klassische Bildartefakte sind von Digitalkameras, von Digitalaufnahmen? Das würde ich jetzt mal in den Raum stellen, diese Frage. Vielleicht kannst du das ja sogar schon super gut beantworten. Was mir auch noch eingefallen ist, als zweiter Punkt dazu, ist die Frage von Drohnen und ähnlichen Fliegern und eventuell Technik, die ja zum Beispiel so eine Art, dass man so unsichtbar wirkt, sowas, ne? Dieses Video. Vom Astrowolf. Da hast du drauf, glaube ich, reagiert. Ne? Also wenn ich mir das jetzt noch mal in Ruhe anschauen würde, könnte ich das nachvollziehen, was auch der Astrowolf gesehen, gefilmt hat. Weil das würde mich dann halt auch interessieren, damit ich das überhaupt erstmal raffe. Also ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich deine Videos da noch nicht tiefgehend geschaut habe, weil das ist halt wirklich, ich springe davon noch nicht mich damit befasst, dann halt in so detaillierte Videos rein, dass ich wahnsinnige Probleme habe, sozusagen die Grundlagen zu verstehen. Falls du da auch ein Grundlagenvideo zu hast, wo du das halt alles mal grundsätzlich erklärst oder so, könntest du mir das auch super gern schicken. Und ansonsten versuche ich das mal nachzuvollziehen mit diesem Astrowolf, ob ich dann raffe, wovon du da genau redest. Weil ganz ehrlich, ich habe es noch nicht. Vom Video habe ich es ja noch nicht kognitiv verarbeitet bekommen. Da hinke ich noch ein bisschen hinterher. Aber mir gefällt es bisher sehr gut. Gib gern Rückmeldung, ob du da auch gut mit hinkommst, wie wir das jetzt so machen. Okay, jetzt verstehe ich. Also wenn du mir eventuell mal nochmal einen Link, Zeitstempel oder so geben könntest von einem spezifischen Video, wo das so ein bisschen auch genau besprochen ist oder so, das wäre cool. Dann gucke ich mal, dass ich die Auflösung auch ganz hochfahre und das auf einem größeren Ding auf meinem Rechner vielleicht mal angucke oder so, damit ich das mal nachvollziehen kann, was du meinst. Dazu würde mir halt wirklich einfallen, was ich jetzt eben auch schon meinte mit den Drohnen, ne? Vielleicht ist das so eine Art Camouflage, ja, damit die Leute nicht wahrnehmen können, dass das Drohnen sind, die diese Chemtrails ausbringen. Das stimmt ja, das passt ja auch zu dieser Aussage, dass die ganzen Maschinen, dass das so viele fliegen gar nicht rum. Das nehme ich auch so wahr und die könnten ja auch so gar nicht fliegen, genauso wie du das auch sagst mit 9-11, ganz klar. Bullshit, ne? Das waren keine Flugzeuge. Vielleicht machen die das, also eine Art Camouflage-Geschichte, um die tatsächlich fliegenden Fluggeräte, sag ich jetzt mal, zu kaschieren als normales Flugzeug. Ich finde, das würde halt extrem viel Sinn ergeben, damit halt wieder dieses Narrativ aufrechterhalten bleiben kann. Ja, das sind ganz normale Flugzeuge und Flugzeuge haben Kondensstreifen manchmal, bla bla bla bla bla, damit das alles noch schön zugedeckt ist. Das würde dann heißen, sie fahren die Geschichte weiter. Ich meine, was das Wetter angeht, würde ich jetzt mal sagen, die Folgen, also es ist ja nur ein Teil der Folgen, noch mit Harp zusammen, was auch immer, den Teil, das existiert ja alles noch. Und hier übrigens gibt es Chemtrails eigentlich Gott sei Dank selten. Manchmal haben wir auch mal, aber das ist wirklich selten, dass wir so Gitter manchmal so sehen und so was. Harpwolken, also diese komischen Muster, die sehe ich durchaus. Ich habe früher auch länger dem Wetteradler auch gefolgt und so. Astrowolf kenne ich übrigens auch seit Urzeiten, folge ich auch schon lange nicht mehr, aber nicht böse, sondern einfach nur, weiß nicht. Genau. Also dieses Geoengineering. Würde ich jetzt einfach mal als These raushauen, von dem, was ich jetzt so versuche zu verstehen. Ich glaube, ich würde schon annehmen, das läuft durchaus weiter, ne? Und eventuell sind diese Techniken nicht dazu, also die sind gar nicht da, weil wir sehen ja die Folgen, diese Trails, ja? Sondern da sind andere Fluggeräte, wie zum Beispiel irgendwas Drohnenartiges. Das soll man nicht erkennen können. Und deswegen wird so eine Art Camouflage-Technik drüber gelegt, dass sie aussehen wie normale Flugzeuge. Und da muss ich sagen, klingelt es bei mir auch wieder an, dass ich das Gefühl hatte, durchaus, also jetzt, ne, so wo ich drüber nachdenke und so, ja, kann ich auch nachvollziehen, dieser Gedanke, das ist kein echtes Flugzeug. Was ich da sehe. Ich habe da viel zu wenig, weil das halt für mich ist es eh klar, es wird Geoengineering gemacht, ja, und dass die da rumbeamen können, whatever, dass ich da gefaked werden kann, ist mir halt auch klar. Und deswegen bin ich da eben einfach nicht tiefer eingestiegen, weil wir wissen ja, jeder hat seine eigenen Interessen. Aber das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Ist das auch deine These oder hättest du eben eine andere These? Das ist ja auch krass. Also zum einen, als du schon erzählt hast, hier irgendwas Kaminbrand und Einbruch und da ist so viel Material verloren gegangen, da dachte ich schon so ein leichtes Klingeln im Hinterkopf, so, uiuiuiui, was waren das für Zwischenfälle? War das sogar angedacht? Ne? Aber dann jetzt, wo du anfängst zu erzählen von, also dass du die direkt über dem Kopf hast dann, wenn du rausgehst. Nicht geplant, dauert es ein bisschen länger und geplant, dann sind sie quasi sofort da. Das ist ja auch extrem schier. Also das gibt es hier auch nicht. Also ist, ja, vielleicht ist tatsächlich, ich meine, ich bin echt nicht umsonst weg. Ich habe mich auch in Deutschland einfach überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und überhaupt dieses ganze Wetter und so, das ist so drückend alles, es ist schlimm. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Deutschland ein Schwerpunkt der Bearbeitung ist, sage ich jetzt mal, über den Himmel, sage ich jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Und da wundern mich diese Phänomene jetzt Nicht wahnsinnig so, ne? Von dem, also A, vom Gangstalking und von Targeted Individuals habe ich auch schon einiges gesehen und gehört. Das ist super krass, ja, super, super krass das Thema. Und Hirn weg. Und genau, diese Phänomene mit schwarzen Hubschrauber und so, das hat man ja auch ganz viel gehört, so im Umfeld mit diesen Chambastern, ne? Reich, Orgonit und diesen ganzen Kram. Die haben ja auch immer diese Erfahrung zum einen berichtet und zum zweiten auch viele Videos drüber gemacht, ne? Dass dann die Helis ankommen und sowas. Das ist wirklich krass. Deutet ja extrem darauf hin, dass diese, sag ich mal, dieser Part des Ganzen in dieser hybriden Kriegsführung sehr, sehr wichtig ist, ne? Dass die da richtig viel verstecken und dass da richtig viel gearbeitet wird am Himmel und dass da schon sehr drauf geachtet wird, dass das richtig ordentlich unterm Deckel bleibt. Das ist schon extrem spannend und denke ich, wenn es mal so weit ist, dass man sozusagen Gangstalking oder sowas unterliegt, ich weiß es nicht, ich habe dich jetzt noch nicht zu Ende gehört, ob du davon richtig gehend betroffen bist, selbst auch, aber ich glaube, dann ist das ein Thema, wo man sich durchaus fragen kann, ich rede ungern von dürfen, weil das ist in meinen Augen Pseudogerede, sondern man kann sich dann wirklich fragen, ob man eventuell, wie soll ich sagen, da sich aus dem Thema vielleicht, also ich will dir überhaupt nicht sagen, du sollst dich aus dem Thema verabschieden. Das meine ich überhaupt nicht, ne? Also nicht falsch verstehen. Ich will dich da nicht, aber ne, ob man eventuell sich aus dem Thema so weit jetzt erstmal so zurückzieht. Ich meine, du hast ja jetzt, glaube ich, auch darüber berichtet, du willst eh nicht mehr groß filmen und so. Weil es ist halt so. Die Menschen sind alle eben durch ihre gesamten Stresssituationen und so, was ich jetzt vorhin ja auch alles angesprochen hatte, die Leute sind so belastet und so wenig überhaupt kognitiv, emotional in der Lage, solche krassen Inhalte noch zusätzlich sozusagen aufzunehmen, zu begreifen, überhaupt sich damit zu befassen. Ja, die machen ja alle dicht, wenn sie an die Grenzen ihres Weltbildes kommen. Das ist auch was, was man echt überall sieht, vermehrt wieder. Weil sie einfach schon so viel zu verarbeiten auch haben, ja, mit dem ganzen Mist. Dass ich glaube jetzt, wahrscheinlich, das lerne ich für mein Thema auch immer wieder, ja, wie soll ich sagen, ist es vergebene Liebesmühe, sage ich jetzt mal, weiter Beweise zu sammeln und sowas, weil sie werden die Beweise ignorieren. Ich persönlich bin neugierig, ich will alles überprüfen. Ich habe jetzt verstanden, glaube ich, deutlich besser, wovon du sprichst. Deshalb meine ersten Zwischenfragen. Alles gut, aber mit der Kamera kannst du gerne vielleicht auch nochmal noch deutlicher erläutern, falls du sowas im Kopf hast, was jetzt die Probleme sind mit digitaler Artefakte oder eben nicht. Auch die Frage mit diesen Vögeln würde mich auch schon mal genauer interessieren. Mit diesen Fake-Vögeln, jetzt wo ich verstehe, worum das da genau geht. Ja, also niemand, denke ich, sollte seine persönliche Sicherheit und so weiter riskieren, um noch weiter an einem Thema dran zu bleiben, was die anderen nicht aufgreifen wollen, nicht aufgreifen werden und so weiter. Also jetzt nur als Gedanke gedacht, in keinster Weise will ich sagen, hör auf damit oder so, weil das hasse ich persönlich auch sehr, wenn man sagt, hey, hör doch auf mit dem Thema, das bringt doch nichts oder so. Das meine ich damit nicht. Nur halt so jetzt einfach so mein Gedanke, weil ich ja immer weiß, ja davon rede, Schutz, Schutz, Schutz, schützt euch alle, lasst euch nicht traumatisieren, lasst euch nicht in schlimme Situationen bringen. Das ist es in Anführungszeichen nicht wert. Nicht, weil ich denke, wir sollten uns diesen Machenschaften irgendwie hilflos ausliefern oder so. Das meine ich nicht. Ich denke nur, ich denke, wir können ja, weil alles durch Lügen zersetzt ist, auch an vielen anderen Ecken weiter, wie soll ich sagen, weiter werkeln, wie auch immer, um eben der Wahrheit wieder Raum zu schaffen, was ja das Zentrale ist. die Wahrheit Raum schaffen. Und da finde ich eben auch den anderen Part deines Lebens so toll, dass du so voll naturverbunden und nach Mazedonien, dass du da Familie hast und so. Ja, verstehe ich jetzt auch, warum es dich dann dahin gezogen hat. Das ist so wertvoll, dass ich denke so, ne, vielleicht zieht auch das Leben ein Stück weit noch verstärkter dahin, zu sagen, hey, das Thema steht da, ich habe dazu jetzt genug geliefert, wenn ihr es kognitiv, emotional nicht hinkriegt, euch das genau anzuschauen, ist dann halt so. Es gibt noch viele andere Themen und es gibt daneben vor allen Dingen halt auch die Wahrheit und das Schöne und das Gute und das Aufbauende, was ja sowieso auch später nach der großen Krise alles auch wieder gebraucht werden wird, so, ne? Glaube ich also, dass man da durchaus auch ein Stück weit immer wieder so setzen kann, so okay, wenn ich jetzt ständig angegriffen werde, weil ich halt wirklich in einem ganz heißen Topic rumstochere, ja, kennst das ja, was, also hatte ich dich auf jeden Fall darauf hingewiesen, aber auf YouTube, vielleicht hast du es nicht bekommen, keine Ahnung, was Rammstein anging, ja, das ist so auch mein Thema, wo ich sage, eigentlich ist das auch ultra fucking heiß, das Thema. Und das hat natürlich nichts mit dem Gequatsche von diesem von diesem Wikipedia-Vorleser zu tun. Das ist ein schöner Name, finde ich. Sondern es sind ganz knallharte politische Sachen. Ja? Und das ist ganz bösartig. Ganz, ganz bösartig. Wenn man sich anguckt, was da passiert ist, ja, und was da dahinter steckt, wahrscheinlich. Und das greift niemand auf. Ja? Vielleicht greift das auch niemand auf, weil eventuell das auch eben so hot ist, wie jetzt zum Beispiel so ein Thema, dass da du da so Druck kriegst vom System an und für sich, also von diesem real manifesten System, ja, das die Teufelsagenda durchdrückt, sage ich jetzt mal, dass es eventuell tatsächlich strategisch wiederum einfach ein für alle Beteiligten besserer Weg ist, sozusagen zu sagen, okay, alles gut, wir bleiben dabei, das sind die Tatsachen. Wir wissen, viele wollen es eh nicht sehen, egal was du für eine Lüge aufdeckst. Ja. Setzen wir nochmal an anderen Punkten an, vielleicht. Und vor allen Dingen eben dieses Wichtige, dass wir wieder zurückkommen in diese Kultur der Kommunikation. So. Und wieder zu lernen, uns auszutauschen mit unterschiedlichen Perspektiven. Nicht, ja, wir sind eh einer Meinung, dann geht das immer einfach, klar, das kann man. Sondern eben unterschiedliche Perspektiven. Und das finde ich hier einfach mega gut. Und ich hoffe, das läuft weiter so gut. Finde ich total klasse. Cool. Ja, Mungo hatte auch einen Bericht über mich gemacht. Beitrag. Wie immer man das nennen mag. Ne? Hier, die Weltansicht eines Narzissten. Ne? Nachdem ich da dieses Mungo-Video da rausgehauen hatte. Ne, der war... Oh man, hat alles auf Autofokussierung geschoben und so, dass man zu doof wäre, eine Kamera zu bedienen. Ach, totaler Bullshit. Ne, seitdem hat sich ja alles für mich erledigt bei dem. Ne, also die Kuh, weiß ich nicht, ob der 100 übersteigt. Ja, alten Wikipedia-Vorleser. Ne, und meine Aufnahmen werden dann von so Noobs, von so Anfängern auch mal betitelt als Autofokussierungsfehler oder es sind Linsenspiegelungen. Ne? Ja klar. Ich fotografiere seitdem ich 2004 für einen Großhandel angefangen habe, für einen Webshop und danach 2008 selber mich selbstständig gemacht hatte. Ich habe 10.000 Fotos gemacht und ich weiß ganz genau, was Linsenspiegelungen sind und Autofokussierungsfehler. Ja, ich filme ja sowieso immer nur manuell. Aber auch in sämtlichen Telegram-Gruppen bin ich auch rausgeflogen, sobald ich mit Hologrammen und Fake-Planes angefangen bin. Ne, aber wenigstens habe ich es gesagt. Ne? Das muss auch einfach raus. Ich kann meine Schnauze auch nicht halten. Ich weiß nicht, von wem ich das habe. Glaube ich von meinem Opa hier aus Deutschland. Der konnte auch nicht seine Schnauze halten. Der hat aber damals auch schon viel über Geldsystem und wir werden alle verarscht erzählt. Ne, das habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen. Und der hat sich auch immer Zeit für mich genommen. Oder überhaupt für uns Enkelkinder. Flitzebogen gebaut, Radiotransistor, Kanu, Windvogel. So Raketen, so Wasserflaschen mit Luftdruck und Wasser gefüllt. Dann haben wir in die Luft geschossen, 80 Meter hoch. Mein Opa, den habe ich geliebt. Beide Opas da hinten in Mazedonien auch. Der ist mit mir immer Esel reiten gegangen. Und mit dem durfte ich auch Schnaps brennen. Aber wenigstens kann ich mir keinen Vorwurf machen. Ich habe es nicht gesagt. Du hast es auch gesagt. Ne? Was soll man sonst machen? Und wenn nur eine Handvoll Leute das reilt oder irgendwie was mit anfangen kann, dann haben wir doch schon eigentlich einen recht guten Dienst getan, finde ich. So das übliche alternative Zeug, das kenne ich ja schon lange. Ne, damals, 2008 oder so, 2006 habe ich mir schon angeguckt, Zeitgeist, kennst du bestimmt auch. Ne, und dann war ja YouTube noch privat und nicht privat, war auf jeden Fall noch nicht Google. Da guckt man die Wahrheit in der Videovorschlageliste, kann man so durchgehen. Fluoridlüge, Rentenlüge, Bankensystem, kann man so abarbeiten. Ne? Hat dann alles ein Jahr gedauert, ne? Aber dann wusste man alles. Ja, und dann kommt dann halt natürlich die nächste Stufe, ne? Geoengineering, Orbs und so ein Kack, ne? Was alles so ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, ne? Wo auch manche Sachen noch nicht gelöst sind. Ne? Und hat auch noch keiner gelöst. Zum Beispiel diese Orb-Geschichte, ob das was Technisches ist, ne? Oder ob das jetzt doch Entitäten sind. Oder vielleicht auch beides. Oder vielleicht von Entitäten geschaffen. Ne? Ob man so weit kommt, weiß ich nicht, aber man macht aber nur langsame Fortschritte. Ich hoffe mir ja durch den Kanal auch so ein bisschen, dass ich Erfahrungen von anderen mitgeteilt bekomme. Ne, manchmal sind da ganz gute Ideen dabei, kam ich auch schon manchmal weiter. Ne, sind auch ein paar alte Hasen dabei, die schon sehr lange dabei sind, finde ich auch richtig gut. Und das braucht meinetwegen auch nicht größer werden. Das ist so schon eine ganz gute Gruppe. Ne, 1000 wird man eh nicht erreichen, aber du bist ja schon bald bei 1000. Ne, ey, Glückwunsch, ne? Gibt es dann ein Special? Oder ein Live? Ja, ich habe gestern von YouTube habe ich eine Warnnachricht gekriegt. Ich sollte doch meinen negativen Kanalverlauf ins Positive ändern und ansonsten fallen hier diese Optionen weg, live und anpinnen und so und externe Links posten, dürfte ich nicht mehr machen, wenn ich meinen Kanalverlauf nicht ins Positive verändere. Ich so, was wollen die denn von mir, die Kackeimer? Ne, geht's noch? Ne, ich habe Google-Konto seit 2006 oder so. Ich kenne mich doch ganz genau. Soll mich da jetzt verifizieren mit dem Ausweis? Oder soll da ein Videobeweis hinschicken, dass ich auch ich bin? Weil ich doch gefährlich für die Community bin. Und meinen Kanal, den findet man auch gar nicht. Ne, man muss schon genau den Namen eingehen und dann unter Suchfilter Kanal. Dann wird er angezeigt und ansonsten nicht. Ne, also YouTube mag mich gar nicht. Ne, dieses Fake-Plane-Thema, das ist so eine ganz heiße Sache, glaube ich. Ne, glaube ich nicht nur, das ist so. Ne, vor allem, ich hatte bis 2011 oder so hatte ich 6 oder 7 Videos online und ich hatte 62 Abonnenten mit 6 ganz billigen Videos, ne? Und das waren alles Fake-Planer auch, ne? Aus Amerika, aus England, aus Frankreich, Russland. Ja, auf jeden Fall, ich habe zu keinem mehr Kontakt, ne? Keiner ist mehr da. Nur die Videos sind noch da und dieser Key to the Machine, der hat mich vor ein paar Monaten abonniert, der lebt auf jeden Fall noch. Was mit den anderen passiert ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, mit diesem Stasi 8.0 hast du wohl recht. Ne? Kann ich nur bestätigen. Kannst ja mal beobachten, ob das bei dir auch so ist. Bei ein paar Leuten ist das auf jeden Fall so. Wenn ich zum Beispiel nachts rausgehe, ne? Dann fliegt immer ein Flugzeug über mich. Ne? Egal, wann nachts ist. Nachts ist immer klar. Tagsüber ist es immer grau. Und sobald die über mich geflogen sind, ne, gehen so 2 gelbe Lampen an. Ne? Aber was die bezwecken sollen, das weiß kein Schwein. Das wissen auch nicht viele. Ich meine, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein, ja, mehr so ein Überwachungssystem, ne, weil die fliegen auch alle mal lautlos über mich und ziemlich tief, ne, macht den Anschein. Und die blinken ja vorher so blink, blink, die haben ja so ein Intervall, ne, ist ja der Luftverkehrsordnung, die dürfen ja nicht einfach so rumblinken, wie sie wollen. Aber nachdem die über mich geflogen sind, blinken die anders. Erst so blink, blink, blink, blink, danach blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, ne, ganz anders. Ja, und diese gelben Lampen gehen halt an, genau dann, wenn die über mich geflogen sind. Du kannst ja Englisch, ne? Boah, ich gebe dir jetzt mal eine Kanalempfehlung. Mit dem habe ich mich früher unterhalten. Der ist aber auch nicht mehr da. Oder geschrieben damals, ne? Und er meinte, es wäre so eine Art, per Mikrowellen so eine Genmutation. Ne? Also, musst du den Kanal mal angucken. Das sind, glaube ich, 30 oder 40 Videos, aber sehr aufschlussreich. Und die meisten Sachen kann ich auch bestätigen. Ja, das mit den Kommentaren kann ich nur bestätigen, habe ich auch. Dann siehst du da im Creator Studio erst 2 Wochen später. Ich habe, als ich hier Internet wieder hatte, habe ich 12 Jahre später einen Kommentar beantwortet, den ich vorher gar nicht gesehen hatte. Ja, gehe ich wohl mit den Aufrufzahlen alles. Das wird alles runtergepusht oder gedeckelt, sage ich immer. Ich hatte ein Video von 2011. Da hatte ich 2016 mal kurz nachgeguckt, weil ich da einen Track von mir hören wollte auf dem Geburtstag irgendwo. Und da sah ich 15.000 Zuschauer. Ich so, wow, geil. Gucken ja welche. Ja, und dann 2, 3 Jahre später war es wieder unter 1000. Da hatten sie, glaube ich, irgendwie so ein Gesetz rausgebracht oder so. Ich weiß auch nicht. Da kannst du aber von ausgehen, dass viel mehr gucken, als da angezeigt wird. Ich sehe es ja bei meinem Kanaltrader. Nach 3 Monaten steht er jetzt bei 400 und sobald ich 10 dabei bekommen habe, geht er immer 5, 6, 7 runter, manchmal 15, 20 runter. Dann ist das schon alles ein bisschen komisch. Und viele meinen dann ja, oh, wenn sie wenig geguckt haben, dann kann das ja auch nicht so interessant sein, ne? Psychologie. Ja, aber kann man so sagen, so wie bei dir das war, so war es, glaube ich, jetzt bei mir mit Kathi. Ich habe sie nicht beleidigt, ich habe keinen Streit gesucht, ich habe nie ein böses Wort gesagt. Ich habe nur 2 Fragen gestellt, dann war die auf einmal so ausgewechselt gewesen, dass ich dachte, das wäre eine andere Person. Und was sie mir da vorgeworfen hat, ich habe mir nicht ganz angeguckt, das Video. Ich konnte es auch nicht ertragen. Ich so, boah, ich dachte, boah, Mike, du musst jetzt schon wieder deine Wut in Schacht halten. Ne, habe ich ja immer geschafft, so die letzten 12 Jahre. Mich kann man eigentlich gar nicht mehr wütend machen. Ne, früher war ich ein bisschen temperamentvoller und ein bisschen eifersüchtiger, so, aber das war so in Teenagerjahren. Ne, aber das kränkelt ja selber einen an, das geht einen auch selber auf den Sack. Ne, also mich kann man gar nicht zu Weißglut mehr bringen. Ne, und ich konnte mir das halt nicht mehr anhören. Das war, ich so, Gott, jetzt macht die 2 Stunden hier so eine Diss-Kampagne über mich. Soll er halt machen, ne? Und ich würde die Abonnenten klauen, auch und ich bewundere Israel, ne? Ich so, ey, weißt du, was die da erzählt? Ne? Die enttarnt sich ja damit selber, ne, eigentlich. Oder die ist irgendwie mind-controlled. Ne? Kann ja auch sein. Man kann ja per Optogenetik, kann man ja Nervenzellen ein- und ausschalten. Haben die ja schon vor Jahrzehnten mit Mäusen gemacht. Und so könnte man ja quasi dann auch beim Menschen halt irgendwelche Neuronen an- und ausschalten und die ganzen Sachen verdrehen. Gab da mal eine ganz interessante Doku. Die Zombies des Roten Zaren aus den 90er Jahren von Dr. Korotkow oder so, der konnte schon mit Mikrowellen oder mit unterbewussten Informationen, konnte der Kriegstraumata heilen, schwerst drogenabhängige Heroin-Junkies und so. Ne, also damit ist ganz schön viel möglich. Ja, diesen Neville Goddard, den kannte ich sogar schon. Ne, ich hatte da den Balken, ich so, hast du den schon angehört? Dann hatte ich mir das kurz wieder angehört. Ich so, ja klar, den hast du doch gehört. Den fand ich auch richtig gut. Vor 2, 3 Jahren habe ich mir den angehört. Ja, und wie du schon sagtest, sich auf eine Arbeit zu oder 2 Arbeiten zu beziehen, Alexander Laurent und Baden, ne, dann ist man schon irgendwie ein bisschen versteift, finde ich, oder verstockt oder konservativ, ne, wie immer man das auch nennen mag. Aber cool, dass ich dich gefunden habe, ey. Ich habe bei 2CPO oder so, ne, der über Mungo den Bericht gemacht hatte, den kannte ich vorher noch gar nicht. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich habe noch nie Mungo oder so eingegeben. Ich keine Ahnung, ey, wie ich den gefunden habe. Und dass ich dann auch noch die Kommentare gelesen habe von dir. Ne? Ja, cool. Und dann auch zufällig bei dir draufgeklickt hatte. Ich so, oh, die hat ja auch einen Videokanal, wie schön. Den haben wir doch mal gleich abonniert. Das kann nicht verkehrt sein, was die da erzählt, die Dame oder das Mädel. Ach, auf deinem Kanal-Profil, bist du das? Ja, ne? Ja, ich habe auch ein Bild von mir versteckt in meinem Mazedonien-Teilzeit-Auswanderer-Beitrag. Irgendwo ganz zum Schluss unter den hunderten Bildern. Wäre unfair, wenn ich dir kein Bild schicken würde, oder? Aber ich habe nur ein Bild von vor 4 Jahren oder seit 5 Jahre her. Wann war ich denn letztes Mal in Mazedonien? Kurz vor Corona war ich letztes Mal da. Boah, was die Zeit wieder fliegt. Aber so lange bist du schon in Spanien. Ja, aber schön, mal eine andere Meinung zu hören, weil bei Kati hört man immer nur, du musst das lesen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, sonst geht das nicht. Ne? Alle, die das nicht gemacht haben, haben nicht recht. Und das halte ich ja schon mal für einen kleinen Irrtum. Man kann die Welt halt nicht erklären anhand eines Buches. Ja, unmöglich, viel zu komplex alles. Ja, aber andererseits auch ganz gut, dass sie sich so verhalten hat. Das beweist mir auf jeden Fall und hier die 3 Freunde, Freundinnen, die das auch gesehen hatten. Für die war Katis Video jetzt auf jeden Fall auch ein Beweis, dass Baden ein Fehlgriff ist. Und den hatte ich dann auch vorgeschlagen, Gordon Neville. Ja, Katrin, da hast du voll den Nagel auf den Kopf getroffen. Genauso wie du das erzählst, fühle ich mich auch. Ne? Also ich habe mir nichts Böses getan, echt nicht. Ey. Und wie gesagt, 3 Freundinnen haben das genau das gleiche gesagt. Ne? So kenne ich dich gar nicht, Mike. Ich war es nicht, echt diesmal nicht. Ne? Diesmal nicht wie bei Mongo oder so. Ne? Ganz brav war ich. Ja, du warst bestimmt wieder ein Frechdachs. Nee, nee, nee, nee. Diesmal wirklich nicht. Ja, Harald Trenner hatte mich danach auch noch angerufen. Er sagte, ja, ich habe im Chat auch noch geschrieben, gemach, gemach, Kati, ne, ganz ruhig, ne, beruhig dich wieder. Die geht auch so oft an die Decke, die Frau, ne, hat er noch gesagt, ne, mach dir nichts draus, ne. Ich mache mir auch nichts draus. Ich habe ein dickes Fell. Hatte ich schon immer. Ich habe da kein Problem mit. Aber leider konnten wir das ja nicht ausdiskutieren. Ne, ich dachte, ich komme dann diese Orbsache ein bisschen näher durch sie. Aber naja, leider hat sie dann gesagt, das liegt alles vom Kanalisieren und so. Oh, jetzt stößt mein Kabel die ganze Zeit vor das Mikro. Entschuldigung. Ja, ich fand die Art von Conrebi mal ganz gut. Ne? Durch die ganzen Kommentare kommt man, das ist halt eine kollektive Intelligenz. Ne? Und da kann man sehr viel daraus lernen, weitere Hinweise, weitere Quellen lernt man kennen, andere Ansichten. Ne? Selber kommt man weiter, die anderen kommen weiter. Aber halt durch diese Kommentarfunktion bei YouTube, ne, dass manche Sachen weggelassen werden, gar nicht gezeigt werden oder nur du kriegst die angezeigt, die anderen sehen das gar nicht. Ist das schon alles wieder. Ja, wie soll man sagen? Krieg ist Frieden, sozial wird asozial, ne? Ja, im Grunde wusste ich ja nicht, was ich denken sollte, weil ich weiß ja gar nicht, was ich gemacht habe, außer die zwei Fragen gestellt. Und auf die zwei Fragen habe ich dann irgendwie keine richtige Antwort bekommen. Ne? Ich habe es nicht verstanden, weil ich Baden nicht gelesen habe. Das war die einzige Antwort. Ne? Das fand ich dann noch ein bisschen, ja, schade. Sie wollte eigentlich noch ein Video darüber machen und ich sollte doch so ein bisschen Backup geben im Live-Chat, ein paar Quellen noch listen und so. Ich so, ja klar, sag mir eine halbe Stunde vorher Bescheid, ne, dann bin ich für dich da. Kein Problem. Ja, und dann hat sie das Live-Video dann alleine gemacht und ich habe mir das kurz angehört, weil die halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los, ne? Ja, dann wollte ich da kommentieren und so, ne? Und ja, da hat sie mich schon geblockt gehabt. Ja, kann man nichts machen. Alle meine Kommentare gelöscht. Und so weiter. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja freier Wille und so. Ja, und als ich damals vor 2 Jahren war, glaube ich, vor 3 Jahren bei ihr in der Telegram-Gruppe war, da hatte ich auch so ein paar Sachen gepostet mit Strohballen, Lehmhütte, Permakultur und Wasserstoffbrennzelle, ne? Das sind die drei Sachen, die uns autark machen können, ne? Oder zumindest zu 80, 90%, sag ich mal. Und danach hat sie mich rausgeschmissen oder der Admin. Ne, da war sie auch schon so getriggert. Und diesmal genau das gleiche, wegen so einer doofen Wasserstoffbrennzelle, ne, die auf Wasser funktioniert. Ne, ich so, oh nee. Aber ich wollte ja auch ein bisschen testen, ne, ob das nochmal so kommt, durch diese Wasserstoffbrennzelle. Und zack, schon wieder. Getriggert durch eine Wasserstoffbrennzelle. Da hat sie gesagt, sie hat alles studiert, Tesla und Brill und so. Ich so, ja, aber Wasserstoffbrennzelle ist was ganz anderes. Man zapft nirgendwo was an. Das ist Wasser. Ne? Wir haben doch auch Windkraft und Sonnenenergie und Wasserkraft. Ne? Warum, da ist doch nichts Schlimmes dran. Ja, ich habe es nicht verstanden, weil ich Baden nicht gelesen habe, war die Antwort dann. Ich so, ja, okay. Und dann hat sie den ganzen Verlauf bei hier Telegram gelöscht und alles gesperrt. Ist ja auch nicht schlimm. Musst du selber wissen. Ich will sie ja nicht zwingen zu irgendwas. Ne? Ja, und Katrin, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mehr weiß ich auch nicht. Ne? Das war's dann schon. Zack, auf einmal. Wurde ich abgeschrieben. Ja, ich sage einfach immer kostenlose Energie anstatt freie Energie. Ne? Der Regen fällt von oben nach unten. Ich habe an jeder Ecke meine Wassertonne, ne? A 250 Liter, also habe ich mal 1000 Liter Wasser. Wenn ich irgendwie Teppich waschen will oder irgendwie was Grobes, mache ich das mit Regenwasser. Ne? Brauche ich auch kein Leitungswasser. Ja, ich verbrauche auch ganz wenig Wasser, vielleicht 5.000, 6.000 Liter im Jahr. Ne? Andere brauchen, glaube ich, 40 oder 50.000 Liter. Ne? Abspülen tue ich auch mit Regenwasser. Ich hatte mal gesehen, aber wir sind ja nicht so in Trockengebieten hier in Deutschland, deswegen hatte ich mich da nicht weiter drüber informiert. Werde ich aber wahrscheinlich in Mazedonien machen. Es gibt so Absorbierungsgeräte, wo man die Luftfeuchtigkeit aus der Luft holt und dann halt das Wasser in so einen Eimer tropft oder in so ein Gefäß. Ne? Wäre vielleicht für Spanien auch ganz gut. Ich glaube, das war sogar in Spanien, wo ich das gesehen hatte. Ja, aber im Grunde versuche ich schon im Einklang mit der Natur zu leben, mit den Baustoffen aus der Natur. Geht ganz gut. Ja, so Winkel und so habe ich mir vom Schrottplatz geholt oder aus Sperrmüll, kennst du vielleicht auch noch. Und so Winkel, Bau, so Holzbalken, ne, irgendwo ein Carport abgeschraubt, was auf dem Müll sollte. Hab das mit Altöl vom Auto, habe ich das eingepinselt, damit das nicht so schnell gammelt. Wenn das außen ist, das Holz. Einmal spart man Geld, kostet zwar alles ein bisschen mehr Zeit, aber die Natur kommt so auch nicht zu Schaden. Ich wollte ja früher schon Naturschutztechniker werden, aber der Beruf Naturschutztechniker wäre dann Fair- und Entsorger im Klärwerk gewesen. Oder so Filteranlagen auf Industrieschornsteinen montieren. Ist ja nur dreckige Luft weniger dreckig zu machen. Oder dreckiges Wasser weniger dreckig zu machen. Das hatte für mich mit Naturschutz überhaupt gar nichts zu tun. Und dann habe ich doch einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, dann bin ich ja halt zur Bundeswehr gekommen erstmal. Übergangsweise. Ja, was natürlich dann auch ein großer Fehler war. Ja, aus Lehm und Ton kann man sehr viel Sachen machen, ne? Tongefäße, ja, Kühlschrank habe ich auch nicht, ne? Im Winter habe ich einfach nur eine Styroporer-Kiste so, da die stelle ich nach draußen hin, damit da keine Mäuse dran gehen oder so. Die knabbern manchmal schon draußen dran rum. Oder halt in meinem Lehmloch, ne? Da kann man auch gut Sachen verstecken, ne? Oder auch kühl lagern im Sommer. Ich habe eigentlich auch nur so ein kleines Tiefkühlfach, wo ich dann halt Gulasch mache. Ich koche mal für eine Großfamilie, portioniere das ein oder mache Teig, portioniere das ein und friere das ein. Oder ganz viele Suppen und die Eintöpfe und so. Die kann man ja ganz gut einfrieren. Und dann hole ich mir das immer aus dem Tiefkühlfach, mache irgendwas Frisches dabei aus dem Garten, dann passt das schon. Ja, und natürlich eine Waschmaschine habe ich auch noch. Ne? Also. Aber im Grunde spare ich schon sehr viel Geld dadurch. Ich habe hier meine Platzkosten, 120 Quadratmeter, 80 Quadratmeter Gebäude, ne? Und 40 Quadratmeter Garten. Zahle ich 80 Euro. Ne? Dann kommt da nochmal Strom dabei, ein bisschen Wasser dabei. Besser als 400, 500 Euro Miete zu bezahlen. Ne? Ist auch, habe ich schon sehr viel Geld durchgespart. Und im Grunde wollte ich auch nur gucken, ob man so leben kann. Ne? Aber es geht, auf jeden Fall. Ja, kann ich dir sehr gut beantworten mit dieser Digitalkamera und so. Klar können das immer Artefakte sein, aber ich habe ja auch eine Spiegelreflexkamera. Ne? Die ist ja eigentlich analog. Die hat nur so einen Digitalprozessor in sich, die halt diese Pixel umwandelt in ein Bild. Und da hat man von 13 Millionen Pixel sind vielleicht 2, 3 Pixel, sind vielleicht dann grün. Ne, aber da muss man schon richtig ranzoomen, wenn du ein Bildschirm kennst und dich ganz nah nach vorstellen würdest. Versuch mal so ein Kästchen zu entdecken, so ein grünes Kästchen, das ist dann halt so ein Fehler. Ne? Und manche Sachen sind ja, ne, wenn ein ganzes Flugzeug zu so einer Leuchtkugel wird oder umgekehrt oder aus so einer Leuchtkugel so ein Flugzeug wird, können das ja schon keine Bildartefakte sein. Oder wenn man so einen Orb filmt, ne, der ist ja so groß auf dem Bildschirm nachher. Das ist unmöglich, dann müssen das ja 30% Bildartefakte sein, dann wäre die Kamera ja gar nicht verkaufsfähig, wenn die so viel Fehler produzieren würde. Und ich habe damals, habe ich mir erst, ich hatte ja meinen Betrieb aufgemacht, dann hatte ich eine Spiegelreflexkamera geholt, da wusste ich noch von gar nichts. Dann habe ich dann irgendwann gemerkt mit meiner Webcam, dann habe ich mir eine Kamera gekauft für 200 Euro, die habe ich dann wieder umgetauscht, ein paar Wochen später, habe mir eine für 400 geholt. Die Sachen waren immer noch auf Film, dann habe ich die wieder umgetauscht, habe eine für 800 geholt, habe die wieder umgetauscht, habe eine für 1600 geholt. Ich konnte alles absetzen. Und jede Kamera hat die gleichen Fehler aufgewiesen. Und meine 50, 60 Fake-Plane-Kollegen, sage ich jetzt einfach mal so, die haben mir ja die gleichen Sachen gefilmt, manchmal noch viel kurioser. Ich habe dir ja die Playlist von mir geschickt, ne? Da sind so die skurrilsten Sachen und auch so die besten Kanäle, die darüber mal was gemacht haben, aber alle über 10 Jahre alt. Es gibt, glaube ich, nur noch eine, die was drüber macht, und das ist Arnis aus England. Ja, ich habe auch vermutet früher Drohnen mit holographischen Fähigkeiten oder so. Ne, es gibt auch eine Tarnfarbe. Da sieht das Flugzeug so aus, als wenn das halt so, also passt sich halt so an, wie der Hintergrund ist. Ne, also total getarnt. Ne? Passt sich immer dem Hintergrund an. Ne, ob gelb, weiß, grün, scheißegal. Gibt auch so Umhänge für Soldaten. Ne, dann sind die. In der Natur sind die dann halt, ja, getarnt. So wie bei Predator oder so heißt der, glaube ich, der Film. Mit Arnold Schwarzenegger, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ne, diese Farbe, also diese Anstrichfarbe gibt es einmal. Diese Technik gibt es einmal. Ne, so ein Tarntechnologie, sag ich jetzt einmal mal Stealth-Bomber oder so. Man sieht da nicht Stealth, ne? Aber durch so ein 3D-Bilder habe ich mal die Sachen gejagt. Ne? Also, kennst du 3D-Bilder? Nimm auch Architekten. Ne? Da wirkte der Streifen, der aus dem Flugzeug kommt, ne? Der ist 3D. Das Flugzeug selber ist aber nur ein 2D-Objekt, also ein Hologramm. Ne? Also es ist kein 3D-Objekt. Also es hat keine Tarnfarbe oder so oder irgendeine Stealth-Technik, weil es kein Objekt ist. Ne? Das kommt man daran ganz gut sehen, dass es einfach nur ein Hologramm ist. Und vom Astrowolf, also diesen Film, den er gemacht hatte, da konnte man richtig gut sehen, wo der Schattenflieger ja durchgeflogen ist, dass der erst rauskommen will, dann doch nicht rauskommt, und da, wo der hergeflogen ist, dass der Streifen dort schwarz bleibt. Ne? Das heißt ja auch, dass dieser Captain eigentlich nur ein Hologramm ist. Obwohl der 3D-Bilder ja wieder gesagt hat, das ist ein 3D-Objekt. Ne? Das ist die große Frage. Ne? Das ist noch die große Frage. Aber ich habe viele Beweise dafür, dass auch die Streifen eigentlich nur ein Hologramm sind, ne? Und auch aufsteigen angeblich und nicht runterkommen. Obwohl, ne? Aluminium, Smart Dust, Polymerfäden, Morgellons und was sie da alle haben, ne? Das ist ja alles da. Das sehe ich ja auch an meinem Regenwasser. Und ich hatte da mal einen Kanal, der macht jetzt keine Videos mehr, Pulse Septentrio, der hat auch 2, 3 Jahre lang alles analysiert. Der hat da auch Nanobots drin gesehen in dem Regenwasser und übliche, boah, alles an Chemiekacke, ne? Boah, was da alles drin ist, ne? Möchtest du gar nicht wissen. Boah, ich hoffe, ich laber dich jetzt nicht zu. Ne, ich habe jetzt schon den dritten Kaffee, habe ich jetzt schon aufgetischt. Ich habe mir jetzt gerade eine Nussecke aus dem Tiefkühlfach geholt. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich Nussecken gebacken. Lecker. Ja, ich mache meine Videos ja auch mal ohne Skript, ein Grundlagenvideo. Ja, das Beste ist, glaube ich, hier von Astrowolf. Ne? Das schicke ich dir einfach mal. Ja, ich komme da super mit klar, so wie wir das machen. Ja, und ich erkläre alles gerne. Ne? Ich manchmal auch persönlich mit Einzeltherapie, sage ich einfach mal so. Ne? Das ist ja, manche wollen es nicht wissen, manche wollen es auch nicht wahrhaben. Ne? Aber Leute, die neugierig sind, denen erkläre ich das gerne nochmal persönlich. Ne, dafür bin ich ja da, ne, falls diese Fake-Alien-Show da abgezogen wird, dass man auch erkennen kann, dass es auch, ne, eine Hologramm-Show gibt am Himmel, die eigentlich auch schon seit mindestens 2001 läuft. Ich habe einen Kollegen aus Schottland, ne, aber das Englisch ist ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn du Interesse hast, kann ich dir auch da mal von den Link schicken, Rebel Without a Pause, der hat auch ein paar Fake-Plane-Videos gemacht. Der hat dann auch durch einen 3D-Bilder gezogen. Ich habe die ganze Software von früher gar nicht mehr. Ich hatte hier Adobe Black Edition. Da konnte man so 3D-Bilder animieren, Photoshop, Illustration, Template, konnte man alles mitmachen. Die hat aber auch ein paar tausend Euro gekostet. Die habe ich leider nicht mehr. Und meine Maschine macht das hier jetzt auch nicht mit den ganzen neuen Software. Ja, hast du gut erkannt. Hatte ich auch so gedacht mal, ne? Dass das eigentlich so technisch alles erklärbar wäre. Aber wenn man jetzt noch dieses Radarwatch dabei nimmt, ne? Da kannst du ja jeden Flug, kannst du ja nachvollziehen, wer wann wohin fliegt. Und es fliegen 90% ohne Radarerkennung rum. Das ist ja genauso, als wenn ich mit dem Auto rumfahre und der Blinker ist kaputt, ne? Die haben ja auch so eine Luftverkehrsordnung. Da kannst du nicht einfach so rumfliegen ohne Radarerkennung oder Transponder, wie die das nennen. Hier mein Nachbar, der ist Ballonfahrer, den hatte ich mal gefragt, ne? Wie ist das so mit Transponder? Erzähl mal, ne? Also, nicht mal als Ballonfahrer, sagt er, darf man ohne Transponder in die Luft fliegen. Ne? Jede kleine Sportmaschine, hierher fliegt, die ist auch mit so einem Transponder ausgestattet. Ne, ist auch vom Gesetz her eigentlich vorgeschrieben. Nur diese Dinger halt nicht. Und Conrevi hatte mal gesagt, von wegen Chemtrail-Bomber fliegen ohne Radarerkennung. Ne, aber so viele Chemtrail-Bomber gibt es gar nicht vom Militär. Es gibt nur 2000 Maschinen. Ne, und über mich fliegen schon über 100 am Tag. Ne, und die anderen Leute, über die fliegen auch so viele am Tag. So viele Flugzeuge gibt es gar nicht. Ich habe mir auch so Statistiken angeguckt vom Flughafen, ne, Frankfurt 30.000 Starts im Monat, danach kommt München mit 15.000 schon. Insgesamt sind es 90.000 Starts und Landungen in Deutschland, also am Tag 3.300 ungefähr war das. Ne, und wenn man jetzt einen Kilometer Abstand nehmen würde, könnten die einmal alle hin und her fliegen, einmal von links nach rechts und von oben nach unten. Ne, dann müsste der Rest des Tages der Himmel frei sein. Und wenn die starten und landen von Frankfurt aus, sind die ja meistens schon nach einer Viertelstunde, sind die ja schon raus aus BRD-Gebiet. Ne? Also, ich habe mir da auch schon viele Gedanken drum gemacht und wie gesagt, dieser 3D-Bilder, der besagt auf jeden Fall, dass es ein Hologramm ist, dass es nicht mal eine Drohne ist. Ne? Das würde der nämlich auch anzeigen. Ich schicke dir jetzt mal den Link von Rebel Without a Pause. Also das mit den Drohnen schließe ich mittlerweile aus, weil so lange gibt es auch noch nicht so viele Drohnen. Weil die Sache ja schon seit 2001 unterwegs ist, ne? Und 2009 so bin ich drauf gestoßen, aber ich hab's mir selber erstmal nicht geglaubt. Ich wollte mich selber schon in eine Irrenanstalt schicken. Ja, spaßhalber. Ich habe auf jeden Fall immer gesucht, das kann nicht sein, kann nicht sein, das kann nicht sein, ne? Weil ich war ja gerade auf Chemtrails, ne? Ich so, jetzt denkst du da, oh, jetzt hast du die Wahrheit gefunden und das ist immer noch nicht die Wahrheit. Mist, geht noch weiter. Ne? Aber das war auch immer spannend. Ja, und dann habe ich dann irgendwann so Flyer-Aktionen gemacht, bin dann, und so Aufkleber, Sticker, Aktionen. Hab die so an Bushaltestellen geklebt, an Laternen, an Kindergärten, Mikrowellenwaffen, Rentenlüge, all sowas, ne? NWO is coming, Chemtrails, guck nach oben und sowas. Ja, und die Sachen, die waren immer einen Tag später weg, ne? Ich so, das kann auch nicht wahr sein. Wir machen die Sachen so schnell weg, ne? Und ich hab so viel Sachen überall hingeklebt und hingemalt mit Kreide oder hatte immer so einen Kalksandstein in der Tasche, habe irgendwo was hingeschrieben auf der Straße oder auf dem Bürgersteig oder an den Banken, Bankster, also Scherzkes, ne? Und dann war es immer einen Tag später weg. Ich dachte mir, hey, da muss ja eine ganze Putzkolonne hinter dir hinterher schweben, um das alles wieder wegzumachen. Und dann habe ich, ich hatte ja, konnte ja alles absetzen, ne? Habe ich so Flyer gedruckt, ne? Und habe die dann so morgens oder abends habe ich dann alle Briefkästen reingeschmissen. Und dann ist mir aufgefallen, ey, Alter, was ist denn da am Himmel los, ne? 10 Flugzeuge, der ist gerade über mich geflogen, der kommt, der fliegt gerade über dich, ne? Ganz Himmel war am Blinken wie so eine Diskothek. Und da ist mir so langsam aufgefallen mit den Fake Planes. Ja, und danach, ja, Firma war kaputt, ich konnte passen, also erst war der Kaminbrand, ne? Und dann konnte ich meine Sachen nicht mehr verschicken, da hatte ich viel schlechte Bewertungen gekriegt, dann hatte ich ein Jahr Sperre gekriegt von eBay. Dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich jetzt mal eh ein Jahr dicht machen. Autounfälle, 2 Stück, Krankenhaus, dreimal, Kaminbrand, zweimal, Umgangsrecht mit Sohn war weg. Boah, dann noch ein paar Frauengeschichten zwischendurch, ne? Boah, das komplette Programm. Also Feuerwehr, Polizei, Gericht, Krankenhaus, Behörden, Steuerhinterziehung kam dann auch noch. Und boah, jetzt wollen sie es aber wissen. Alles in 2, 3 Jahren dann, ne? Ja, und dann habe ich mich erstmal verpisst aus der Stadt. Erstmal unter dem Stein verkrochen, sagen wir mal so. Und habe mich erstmal auf mich konzentriert und meine Lebensmittel und meinen Permakulturgarten. Ne? Da wurde ich ja auch ja, gut ausgebremst durch Nachbarn, der ist verrückt, ne? Und kennst das ja, ne? Gangstalking in der Stadt und all so ein Kack, ne? Halt targeted individual, wie das heißt. Ja, ab da wusste ich auf jeden Fall, die haben mich auf dem Schirm noch ein bisschen, ne? Die muss auf jeden Fall aufgehalten werden. Dann habe ich mich erstmal wieder ein bisschen zurückgezogen. Das war, glaube ich, gesünder. Ach ja, Gefängnis war ich auch noch, ne? Genau, Gefängnis war ich auch noch. Ich hatte, ey, da muss ich dir erzählen, lass dich Schrott. Ich hatte ja hier Lehm, Strohballenhaus, ne? Und da gibt es so eine Holzverschalung um die Fenster, ne? Und da haben die früher so Handfasern genommen. Und ich hatte aus Albanien, hatte ich so ein bisschen Saatgut hier, das hatte ich einfach mal angebaut. Hatte erst so eine Fensterbank, ne, und dann habe ich es dann draußen gebracht, hinten in den Wald. Ne. Musste über so einen Zaun klettern, ne, 1,80 Meter, ne, mit den kleinen Pflanzen erst. Ne. Hab dann so eine Wasserkuhle drumherum gemacht. Ne. Bin da 2, 3 Mal jeden Tag hingelaufen über den Zaun, immer mit Eimer, weiß ich, immer, jeden Tag immer 80 Liter, 90 Liter Wasser dahin geschleppt, ne, in Kanister. Ne. Das war richtig Arbeit. Ne. Und dann saß ich in meinem Schlafzimmer abends. Ne, dann fuhr der Bauer da auf einmal abends her. Ich so, hä, was macht der Bauer denn so spät? Ja, manchmal fahren ja nachts rum, ne? Und dann fuhr der daher, wo meine Pflanzen sind. Ich so, nein, der hat die gesehen. Und ich habe die oben schon gekappt. Die waren schon 2,5 Meter, 3 Meter groß, ne? Dann habe ich die oben gekappt, damit die in die Breite gehen. Dann waren die nachher so 2 Meter breit, fast 3 Meter hoch, ne? Und davon 7 Stück, ne? Und dann dachte ich mir, oh Kacke, der Bauer hat die gesehen. Jetzt holst du die alle wieder rein. Ne? Habe ich die Nacht- und Nebelaktion, die 2, 3 Meter großen Dinger, habe die über den Zaun wieder zurückgeholt, ausgebuddelt, ne? Habe die ganze Nacht dafür gebraucht, ne? Habe die dann morgens, habe ich dann nur so ein bisschen so beschnibbelt, ne? Dass die vielleicht noch ein bisschen in die Blüte kommen oder so, ne? Ja, und dann hatte ich hier eine in meinem Schlafzimmer, diagonal, alles grün. Ich hatte 2 in der Küche, diagonal, alles grün. 2 im Wohnzimmer, schräg, ne? Alles grün. Im Büro hatte ich noch 2, alles grün. Ja, und einen Tag später war dann die Polizei hier im Haus. Ja, doof gelaufen. Dann habe ich 18 Monate auf Bewährung gekriegt, weil die hatten natürlich noch eine Küchenwaage gefunden und so ein paar leere Tütchen, die ich selber mal geraucht hatte. Ne? Dann habe ich einen wegen Dealerei dran gekriegt. 18 Monate, 3 Jahre auf Bewährung. Aber dann hatte ich ja Probleme mit meinem Fuß. Ich sollte 100 Sozialstunden machen. Ne? Die habe ich dann auch ganz zum Schluss noch so gerade eben Ach und Krach. Mit 1 oder 2 Wochen Verspätung hatte ich die erst abgegeben. Auf Krücken habe ich die gemacht, ne? Mit so 2 wild gewordenen Hunden haben die mir mal gegeben. Dann bin dann mit denen so 8 Stunden spazieren gegangen, habe die dann ziemlich schnell abgerissen dann noch. Habe dann aber trotzdem Bewährungswiderruf gekriegt und so. Da musste ich tatsächlich 18 Monate im Bau für 7 Pflanzen und der THC-Wert, der war gerade mal so leicht drüber, über diesen industriellen Wert. Und da habe ich dann Leute kennengelernt da, die waren für 1 Kilo hier Chefbulle aus Kolumbien. Da waren die ein Jahr. Ein Jahr, 15 Monate. Und ich komme wegen 7 Pflanzen, komme ich 18 Monate da rein. Und ich so, die Schweine. Dann haben sie mich auch noch mit so Moslems in so ein Zimmer reingepackt. Und dann hatte ich mich mit denen auch noch geprügelt und alles. Weil damals kam ich auf Moslems nicht so ganz gut klar, weil Albaner hatten damals unser Dorf mal angegriffen und so, UÇK, so Terroristen. Und deswegen war ich ja so Leute nicht gut drauf zu sprechen. Und das waren dann 3, ne, die haben natürlich zusammengehalten und ich habe mir ja nicht bieten lassen. Und dann habe ich mit denen geprügelt, dann haben sie mich noch im Bau reingesteckt. Und da kam ich von offenen noch in geschlossenen rein und so. Boah, aber ich konnte da viele Leute aufklären, das fand ich gar nicht schlimm. Die haben mich da eigentlich mehr in Eigentum geschossen. Und Ich habe da drin auch gut Geld verdient. Ich konnte gut Pizza machen, ich konnte gut Kuchen backen und so. Konnte ich mein Geld so nebenbei verdienen. Der halbe Knast wollte immer meine Pizza haben. Da bin ich dann vor 5 Jahren wieder rausgekommen. Wollte ein bisschen eher rauskommen, ne, weil ich meine Lehmhütte weitermachen wollte, weil ein paar Reparaturarbeiten fällig waren. Hatte dann hier diesen Antrag auf, schieß mich tot, vorzeitige Entlassung irgendwie gestellt. Der wurde dann zweimal abgelehnt und dann beim dritten Mal wurde er dann angenommen. 5 Wochen vor meiner Entlassung habe ich diese 5 Wochen Rest, ne, habe ich dann noch mitgenommen. Hatte dann aber nochmal 3 Jahre Bewährung. Die sind dann vor 2 Jahren abgelaufen. Ne, also hatte ich mit der ganzen Sache, hatte ich 8 Jahre zu tun, ne, wegen 7 Pflanzen. Ne, hätte ich die beim Wald stehen gelassen, ne, dachte ich mir. Ne. Aber egal, ich habe da viel gelernt. Ich habe da sehr viel gelernt. Ne, aber so kann man dann ja auch einen ganz guten Mundtot machen erstmal. Oder aus dem Verkehr ziehen. Ja, so ist das gelaufen. Ne. Ach ja, jetzt kann ich drüber lachen, echt. Ja, ich höre gerade Chembuster, ja, diese Chembuster-Leute, die haben auch viel Probleme mit schwarzen Helis und so. Die versuche ich auch mal aufzuklären, dass das nicht unbedingt an den Chembuster liegt, sondern dass man halt schon hinter den Vorhang geblickt haben, weil auch ich hatte Probleme früher mit diesen Helis und so. Und so viele schwarze Helis gibt's nicht. Ich kenne bestimmt 50 Leute, die Probleme mit diesen schwarzen Helis haben oder hatten. So viele schwarze Helis gibt's da auch nicht. Und wenn du dir diesen Kanal Tom Zackler anguckst, durch den habe ich das gelernt, der hat von Flüssigkristallen geredet. Ne? Die wurden 1890 oder so wurden die erfunden. Und durch diese Flüssigkristalle, also Liquid Crystal Display, ne? Also Taschenrechner, digitalen Uhren, unsere Bildschirme, unsere Smartphones sind alles Flüssigkristalle. Das wirkt wie so ein Prisma. Wenn da Licht reinfällt, kann man dieses Prisma ja wieder gespalten in diesen Spektralfarben, ne? Gelb, Blau und Rot. Und dadurch kann man halt dieses Bild generieren, ne? Dieses holographische Bild. Das ist so im Groben so die Technik umrissen. Ne, und in diesen Chembustern stecken ja auch Bergkristalle drin. Ne, ob die da irgendwie Einfluss haben auf diese Flüssigkristalle in der Luft, ne, dass das Wetter halt harmonisiert ist oder so. Aber unser Gehirn kann ja auch ganz guter. Wir haben ja auch ganz viel Flüssigkristalle in uns. Und ich habe das so oft gehabt, wenn ich gute Laune habe, ne, oder irgendwie ein schönes Lied singe von, sagen wir mal, Georg Kreisler oder so, ne, und ich laufe da so in der Natur rum, dann habe ich immer ein blaues Loch über mich, ne. So ganz unbewusst, ne, guck ich dann auch mal nach oben, ich so, wow, blaues Loch, ne, bub, guck so rum, alles grau, ne, nur über mich ist dann so ein blaues Loch. Ne, dass diese Flüssigkristalle oder diese Bergkristalle halt Einfluss auf diese Flüssigkristalle in der Luft haben oder auch deine Gedanken auf Einfluss haben auf diese Flüssigkristalle, ne. Ganz grob umschrieben. Tom Sackler macht das sehr wissenschaftlich, ne, also ich hab's sofort verstanden auf jeden Fall. Ich habe mich auch sehr lange mit dem unterhalten, so privat, mit E-Mail. Ne, ich habe ein paar Sachen erst gar nicht verstanden, auch was die ganzen Frequenzen bewirken, ne, die verändern unsere Gene und lassen uns mutieren. Er hatte mal so ein Magnetresonanztomograph-Bild gehabt, da hat er Verformung an seinem Gehirnschädel hat er nachweisen können. Also total krasse Sache. Und er meinte auf jeden Fall, diese gelben Lampen wären dafür da, ne, die da angehen, dass sie uns quasi halt so ein bisschen verformen. Also ich habe noch keine Beulen am Kopf, ich fühle immer ab, ne? Ne, aber er sagte auch schuppige Haut, dass man halt so ein bisschen reptomäßiger wird, ne, behauptet er. Ne, also ich habe es bei mir noch nicht nachweisen können. Ne, bei mir scheint noch immer alles normal zu sein. Ne. Und ja, Schwimmflossen sind mir auch noch nicht gewachsen, Gott sei Dank. Aber du kennst ja auch wahrscheinlich diesen galvanischen Frosch oder Galvan-Experiment von, weiß ich, 1780, 1790 oder so. Da hat er auch mit Mikrowellen so einen Frosch dazu animiert, dass er Lurch wird oder Lurch-ähnlicher. Ein ganz interessantes Experiment. Ja, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, ich hatte schon 6 Leben. Mit dem letzten gehe ich jetzt ein bisschen vorsichtiger um. Aber hier der letzte Link, den ich dir geschickt habe, die gute Nachricht. Da ist eine Freundin, die hat sich jetzt online auch erstmal zurückgezogen. Die war früher Mock, die habe ich da rausgeholt, so ein bisschen, ne, animiert. Die wollte es auch nicht glauben. Aber die hat dann auch ganz krasse Sachen erlebt und der hatte ich jetzt auch erklärt mit den Fake Planes und so und dann mit den Fake Birds und die hat das alles nach 2-3 Wochen verstanden. Die wollte immer mehr wissen, immer mehr, immer mehr. Ich so, Kathi, mach langsam. Die ist auch Kathi. Ne, ah, nee, du bist Katrin. Ne, kann ich dir auch mal empfehlen, den Kanal. Katja Mocella. Ne, wenn du dich für Pilze interessierst, aber ich glaube in Spanien wachsen nicht so viele Pilze, ne, weil es so heiß ist, ne. Die ist dann nämlich auch eine Sache auf den Grund gekommen, dass Pilze überall wachsen und zu jeder Jahreszeit und voll viel. und dass sie systematisch alle abgeschabt werden, ne? Von irgendwelchen Chinesen oder Rumänen oder so, und die werden dann halt in Export geschickt und werden im Ausland verkauft, ne? Und ja, sie wollte damit eigentlich nur sagen, dass der Wald voll der Lebensmittelladen ist. Und die hat alles verstanden, und das war auch so ein bisschen so, ja, der Beweis dafür, dass es auch andere Leute gibt, die jetzt schnell begreifen. Deswegen habe ich dann angefangen mit den Videos, ne, unter anderem. Und ich wollte mein Wissen auch so ein bisschen online stellen, so was ich so erfahren habe und wirklich so erlebt habe und was ich gefilmt habe. Ne, auch analog leider, ne, und auch mit bloßem Auge sehe ich das auch. Ne, ich sehe sofort, ob das Fake Plane oder Fake Birds sind, ne. Weil wenn man so ein bisschen blinzelt, ne, zum Beispiel. Aber ich glaube, das sage ich auch in dem Video, brauche ich ja jetzt nicht nochmal sagen. Ne, aber dann, man sieht so eine grau-schwarze Bubbel um dieses Teil drumherum. Und dann erkenne ich schon, dass das halt ja, ein Fake-Bird ist, sagen wir mal. Ne? Und die fliegen auch dann immer so in die Luft, als wenn man so ein Kind in kleines Wasser reinschmeißt, was nicht schwimmen kann. Ne? So. Oder als wenn der Vogel zu dick wäre, ne? zu viel Übergewicht, ne? Dass es sich richtig anstrengt in der Luft. Was ein Vogel ja nicht machen muss. Ne? Der schwebt ja göttlich, ne? Schwebt ja durch die Luft wie so ein, ja, wie ein Meister der Lüfte halt. Ne? Und daran erkenne ich das halt immer. Ne? Auch mit dem bloßen Auge, jetzt nicht unbedingt mit Kamera. Aber man muss das halt erstmal und ich habe ja erst auch geglaubt, mit meinen Augen ist was kaputt, ne? Aber wenn das Videomaterial, was ich da so gefilmt hatte, ich mir das nochmal Frame für Frame, sogar 100 Bilder pro Sekunde mir angucke, dann bestätigt das noch mehr, ne? Also, das ist schon Wahnsinn. Manchmal fehlt ein Flügel, manchmal fehlt der Schnabel. Du erkennst nicht mal eine Kontur auf dem Vogel, obwohl es eine HD-Kamera ist und eine Spiegelreflexkamera, ne? Die hat auch 800 Euro gekostet. Heißt zwar nichts, ne? Aber die hat auch 13 Millionen Pixel. Und die macht vielleicht da drei grüne Kästchen oder so von 13 Millionen Pixel. Ne? So wenig Fehler macht die. Ne? Und die macht so scharfe Bilder. Ich habe, wie gesagt, ich habe zehntausende Bilder damit gemacht. Ne? Und diese Pixelfehler würden dann ja auch bei anderen Sachen auftauchen. Ob Blume, ob irgendwelche Produkte, Ringe, Ohrringe, Bademäntel, Hemden, Frauen, Natur sowieso, Kinder, Tiere, ich habe alles fotografiert, echt alles. Ne, und nirgendwo tauchen solche komischen Anomalien auf halt. Ne? Deswegen ist das halt für mich schon mal ausgeschlossen. Ne, das ist halt so eine, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, eine Anfängerbegründung, halt eine Linsenspiegelung oder ein digitales Artefakt oder so. Das kann man jetzt im Fernsehen, ist das natürlich was anderes. Ne? Aber wenn man das selber filmt oder selber fotografiert und das auch erkennt, dann ist das unwahrscheinlich, dass es ein digitales Artefakt ist. Ne? Deswegen sage ich auch selber immer von wegen, filmt selber, beweist euch das selber, ne? Glaubt mir kein Wort und glaubt mir kein Bild. Ne? Man kann das nur selber glauben. Ich habe es mir selber auch nicht geglaubt, was ich da gesehen habe. Ne? Ich würde es auch nicht glauben, als ich das zum ersten Mal im Internet gesehen habe, wie Fake Birds, Fake Planes. Was wollen die denn? Was sind das für Spinner? Ne? Ja, musste dann aber selber dann bei meinem Filmmaterial feststellen, scheiße, die haben ja recht. Ja, ist ein Thema, das kann man nicht mal eben kurz grob anschneiden. Da hängt ganz schön viel miteinander zusammen. Ja, und was ich jetzt nicht verifizieren kann, ist zum Beispiel Go Scotty heißt er. Der hat so eine Nachtsichtkamera im Garten. Ne, der hat aber auch schon lange keine Videos mehr gemacht. Aber er konnte beweisen, dass aus diesen Orbs irgendwelche Fake Planes werden und Fake Birds. Ne? Deswegen, ja, kann ich aber leider noch nicht verifizieren. Aber die Charakteristika eines so Orb-Fake-Planes oder Orb-Bird und Orbs, die so rumschwirren, ist schon ähnlich. Ist schon sehr ähnlich. Haben viel gemeinsam. Aber kann auch sein, dass man mit dem Hologramm halt diese Entitäten auch nachäffen will. Ne? Jetzt tarn dich doch mal. Ist doch perfekt, ne? 1% Wahrheit, 99% Lüge. So arbeiten auch Geheimdienste auch ganz gerne, ne? Immer nur ganz viel Wahrheit, also 1% Lüge in 99% Wahrheit verstecken und das über Generationen, das zu entschlüsseln, das ist ja eine Heidenarbeit, weil du musst ja immer 100% durchgehen, um diese 1% Lüge zu entdecken. Und dann geht's weiter. Ist ja wie mit der Bibel, ne? Wird immer nur ein Wort umgedreht, danach noch eins. Und dann alles wieder, ist wie so ein riesengroßes Memory-Spiel. Ne? So stelle ich mir das vor. Oder so ist das eigentlich auch. Für mich auf jeden Fall. Ja, Katrin, jetzt bin ich auch schon wieder fast 42 Minuten am Labern. Ich schicke da mal schnell ab und dann wünsche ich dir hier mit dieser Voices eine schöne Nachtlektüre und ja, ich hoffe trotzdem doch noch einen erholsamen Schlaf. Ne? Wenn du Fragen hast, dann kannst du mich gerne fragen. Hau rein. Moin Katrin, alles klar? Ja, ey, ich muss dir noch was erzählen. Pass auf. Ne, und zwar zur Vorgeschichte noch mal ein bisschen oder zu dem Umfeld. Ne, ich habe da vor ein paar Monaten mich auf so ein paar Sachen gestoßen. Ich brauche eigentlich nicht lange recherchieren. Ich komme direkt immer zum Ziel. Das dauert keine 5 Minuten. Irgendwie rieche ich den Braten immer schon. Das liegt wohl an dem mazedonischen Magen. Der läuft immer dem Essen hinterher. Spaß beiseite. Also, wann war denn das? Januar, Februar. Da haben die jetzt so eine Soul Foundation eröffnet. Das ist so eine UFO-Konferenz in Amerika. Also ich bin durch Robert Fleischer darauf gestoßen. Dieser Robert Fleischer, ne, war bei der Soul Foundation auf einer Konferenz, wo die wichtigsten Leute, Geheimdienst, Firmenbosse, Unternehmer, Politiker, Militär, sich versammelt haben. Und dort konferieren die und beraten sich. Wie kann man denn der Menschheit erklären, dass es Außerirdische gibt, ne, ohne dass hier Chaos ausbricht? Ich so, eieieiei. Und dann natürlich Ex-Militärs, Ex-Geheimdienstler, Politiker und Unternehmensbosse. Ja, ist klar. Ne, das stinkt doch schon zum Himmel. Ja, und dann hatte ich mal geguckt, so dieser Dr. Nolan, ne, also der Gründer dieser Organisation, der war schon beteiligt an Monsanto, Roundup, Biopestizide. Irgendwie 50 Patente hat er auf Lager. Dann hat er Gensequenzierung erfunden in 80ern oder 90ern. Dann hat er noch erfunden Nanochips, Nanoroboter. Ich habe mir so ein paar Patente angeguckt. Ich hab nur mit den Ohren geschlackert. Ich so, eieiei, was macht der denn jetzt hier auf der UFO-Konferenz? Ne, warum gründet der eine UFO-Konferenz? Da stimmt doch was nicht, ne? Dann hatte Robert Fleischer ein Interview mit dem geführt. Und wie du ja schon gehört hattest, ne, das geheime Sexleben der Ufologen. Ne, hier mein Satire-Video, ne? Da sagt er ja, als ich ein kleines Kind war, ist mir ein Raumschiff über den Kopf geflogen und so. Und deswegen bin ich jetzt so engagiert in dieser UFO-Sache. Ich so, ja, ne, ist klar. Die ist ein UFO über den Kopf geflogen. Mir sind schon 10.000 UFOs über den Kopf geflogen. Und ich werde nicht zu dieser UFO-Konferenz eingeladen. Habe ich mir nur so gedacht, ne? Das kann doch wohl nicht sein. Ja, das stinkt doch bis zum Himmel und wieder zurück. Jetzt pass auf, um jetzt die Verbindung zu Bluebeam herzustellen. Dann hatte ich mal bei Tom Who Knows reingeguckt. Den gucke ich eigentlich nie, aber ganz intuitiv wollte ich mal so einen Kommentar hinterlassen, dass vielleicht ein paar Leute auf meinen Kanal finden. Dachte ich, komm, hör's mal kurz rein. Hab natürlich auf die richtige Stelle geklickt. Ja. Und dann fing er an zu labern. Ja, hier, wir haben hier eine neue XP Promo, eine XP Share Promo hieß die Software. Eine KI, ne, die er promotet hat. Da kann man doch seine spirituellen Erfahrungen, seine Begegnungen mit Außerirdischen und seine Träume eingeben, damit wir uns jetzt connecten können. Ich habe da ein Video drüber gemacht, könnte ich dir schicken, den Link dazu. Ne, da habe ich das ein bisschen ausführlicher erklärt und habe diese XP Promo Show, habe ich schon ein bisschen übersetzt, was die da so vorhaben. Ne, totale Manipulation. Auch über diese KI, XP Share übrigens, Jesus Christus, ne, Jesus Christus teilen. Da dachte ich mir, ach du meine Güte, schon wieder, ne, Treffer. Ne, direkt, habe natürlich weiter tiefer gegraben und so. Ja, und diese KI, habe ich mal geguckt, KI, was ist das denn für eine KI-Promo? Haben mir die Firma angeguckt, warte mal, ne? Dann fiel mir ein mit hier mit Pokémons, ne? Von 2016 kam ja Pokémon auf den Markt. Und die gleiche Firma, die diese XP Promo-Show macht, macht auch diese Pokémons, diese Outside, wo diese Hologramme draußen rumschweben. Jetzt können die Spirituellen in diese KI ihre Träume eingeben, damit die KI das ausliest oder. Man füttert ja die KI mit Daten, damit die lernen kann, Deep Learning und so, Machine Learning. Und dass diese KI dann halt diesen Spirituellen dann auch die passenden Hologramme zeigen kann. Ne? Ist so meine Schlussfolgerung. Einfach mal nur so vermutet. Ist natürlich totaler Zufall alles, kennst das ja, ne? Ja, ist natürlich, ne? Das stinkt doch total nach Projekt Bluebeam. Nach dieser Fake-Alien-Agenda. Oder Fake-Alien-Angriff. Ich denke mal, diese Infos sind ja auch ganz wichtig. Sind für mich auch immer gute Indizien, dass dieser Plan auf jeden Fall durchgezogen werden soll, dass halt nur, ja, die letzten John O'Connors, ne, die Bescheid wissen über diese Sachen, dass die dann halt auch noch so ein bisschen manipuliert werden können mit diesen Hologrammen. Oder, ne, je nachdem, woran die glauben oder woran die denken. Ne, denkt auch mal an die ganze Esoterik-Schiene, ne, was man denen alles vorgaukeln kann. Ich habe mich da auch schon eingetragen. Und hab gesagt oder hab geschrieben, dass ich geträumt habe, dass Aschenputtel mich besuchen kommt. Und Frau Holle war auch schon da, hat ihr Bett ausgeschüttelt und mein ganzes Schlafzimmer war voller Schnee und so. Ja, und wenn ich dann demnächst Frau Holle sehe und Aschenputtel am Himmel, dann weiß ich ja Bescheid. Dann ist es auf jeden Fall Bluebi. Ich sagte dann Bescheid. Das Thema hatte ich auch mal behandelt auf meinem Kanal, aber du bist ja auch so ein bisschen zeitgebunden, deswegen habe ich das jetzt mal so ganz grob abgekürzt. Aber falls du da noch mehr Informationen brauchen solltest, dann schicke ich dir auch das Video. Ne, dann nochmal gutes Gelingen, Katrin. Ne? Halt die Ohren steif, pass gut auf dich auf. Ciao. Genau, also die Themen finde ich, ne, kommt von dir. Und klar, wenn ich jetzt sage, so, oh, das Thema geht so gar nicht an mich oder so, klar, ne, ich kann jetzt auch nicht mit allem so mitgehen, whatever. Aber grundsätzlich auf jeden Fall. Und wir können gern auch irgendwie später mal mit dieser Flugzeuggeschichte reden. Wobei ich da, muss ich gestehen, auch wirklich wenig Ahnung von habe. Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Dann kannst du halt einfach mal von A bis Z irgendwie so erklären, wirklich, worum es sozusagen da geht, wenn man da jetzt, sag ich mal, tief in dieses Rabbit Hole einsteigt, sag ich mal. Na klar, Bluebeam und bla bla, das ist mir alles Begriff. Und vom Grundzügen her weiß ich das auch so. Ich persönlich stell mir jetzt so unbedingt gar nicht so die Frage, ist das jetzt am Himmel echt oder nicht? Wenn ich jetzt in einen Chemtrail irgendwie sehe, dann sehe ich einen Chemtrail und ich weiß, der ist irgendwie da hochgebracht worden. Alles andere ist mir erstmal egal. Falls das jetzt zum Beispiel dann so ein Bluebeam wäre, wäre da mein Gedanke, denke ich, jo, schön, wenn das kein echter Chemtrail dann wäre, was da entsteht im Himmel, sondern das wäre auch Bluebeam oder ich weiß ja nicht, ob es darum geht, keine Ahnung, kannst ja dann alles mal in Ruhe erklären. Da würde ich aber nur sagen, ja gut, dann werden wir halt Gott sei Dank ein Stück weit weniger vergiftet. Und dann würde ich vielleicht mal spekulieren, so ja okay, vielleicht machen die das, um unsere Augen, unsere Wahrnehmung darauf so ein bisschen subtil zu trainieren, dass wenn der große Bluebeam-Einsatz kommt, dass das Ganze dann noch besser ins Unterbewusstsein reinrutscht. Ne? Ich habe das in meiner Serie auch erklärt, in meinem Buch habe ich das nochmal neu überarbeitet, jetzt weiß ich gar nicht, steht es im Buch oder habe ich es auch in der Serie so genau erklärt, das ist halt einfach schon, sag ich mal, gravierend, dass halt ganz viel unseres Trainings, was da abläuft, worauf die uns ja eben, wie gesagt, trainieren und unseren Geist drauf lenken wollen, damit wir ja mit manifestieren sozusagen, das läuft halt schon alles sehr nebenbei und sehr subtil ab. Die sind sowas von fix in der Birne. Die nutzen alle Erkenntnisse der Welt und ganz viele dieser Erkenntnisse haben wir noch nicht mal öffentlich verfügbar, sag ich jetzt mal. Und eben gerade auch Psychologie, ja. Ich habe mich da immer schon, oh, jetzt fange ich an zu labern. Ui. Na gut, das wird ja eh ein Podcast. Ich habe mich da früher immer schon gewundert, weil ich habe auch im Studium, ich habe nicht Psychologie studiert, aber ich habe einen interdisziplinären Studiengang gemacht, wo teilweise auch Psychologie drin vorkam. Und da war also vor allem so Sozialpsychologie, Organisationspsychologie und solche Sachen. Und da habe ich mich immer schon gewundert, diese sehr aufsehenerregenden Experimente, die da damals gemacht wurden. Irgendwie wirkt das dann so, als wäre das alles dann, das ist mal gemacht worden. Und die Erkenntnisse daraus, irgendwie, das verläuft alles so im Sande. Das fand ich immer schon merkwürdig. Und irgendwann wurde mir klar, warum. Ja klar, in der Öffentlichkeit soll das alles gar nicht zu klar ins Bewusstsein der Leute, wie manipulierbar eben jeder ist. Jeder. Egal, was er schon gelernt hat, in welchen Themen er sich tief reingefuchst hat. Wir sind auf der Ebene alle komplett manipulierbar. Und das nutzen die natürlich intensiv. Die, ich spreche auch immer von die, war schon ganz spannend. Und ja, also das kann natürlich sein. Also wär dann tatsächlich spannend. Also wenn du Lust hast, wenn du mir antwortest, dann kannst du mir sehr gerne mal in groben Zügen auch durchaus diese Bluebeam-Geschichte so erklären. Einfach mal so ganz grob, worum geht's da? Weil ich habe auch das Problem, ich finde zwar deine Videos super spannend, aber also meistens gucke ich übers Handy, das ist ja dann eh schon ein Witz, dann ist meistens die Auflösung auch nicht groß. Also ich habe null Anspruch daran, wenn ich deine Videos sehe, das Bildmaterial, dass ich da irgendwas erkennen könnte. Ja, so. Insofern bin ich da für mich kognitiv ein Stück weit schon raus, weil ich weiß, ich werde das 0,0 beurteilen können. Null, ne? Aber natürlich finde ich das vom Thema her trotzdem spannend. Also wie gesagt, erzähl ruhig. Vielleicht kannst du es mir ja nahebringen, was so die Grundthese darunter so ist, ne? Die Annahmen, warum, wieso, weshalb so. Weil das finde ich dann immer die spannendsten Fragen. Und die anderen so, ob wir das jetzt beweisen können oder nicht, ist wahrscheinlich immer mega schwierig. Dann haben wir ja die Frage noch Bildmaterial, wir haben digitale Aufnahmen und so weiter und so fort. Können wir auch nochmal auf das Thema kommen, Richtung Mungo und was ihr so alle sieht in Videos. Und genau, auch Kati, euer Streit, finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Jetzt bin ich wieder voll eingestiegen natürlich. Ja, das sind, glaube ich, auch ganz grundlegende Themen, die wir alle, denke ich, wirklich mehr auf dem Schirm haben müssen. Und ich bin da auch ganz oft reingefallen. In letzter Zeit hat sich bei mir ein bisschen geglättet, weil ich es ein Stück weit geschafft habe, mich rauszuziehen. Aber dieselben Mechanismen, auch die du da geschildert hast mit eurem Streit, und auch eben dieselben Mechanismus wie mit so einer Figur wie diesem Mungo, das kenne ich auch total, dass man da irgendwie steht wie der Ochs vorm Berg und sich fragt, was ist denn mit dem und so. Und da vielleicht noch ein Stück, ich sage jetzt nochmal ein Stück zu meinem Programm in Anführungszeichen. Ich meine, ich habe ja auch eine ganze Serie gemacht, wie gesagt, und ich mache daraus auch ein Buch, das noch viel, also detaillierter wird und wo ich selber auch noch ein paar Ungenauigkeiten, die ich im Video hatte, rausnehme, die da Sachen nochmal nachrecherchiere in Begriffen und so weiter. Mein Grundanliegen ist ja wirklich, ja, natürlich, es ist jetzt die Zeit, Lügen aufzudecken. Wir werden niemals fertig werden, wenn wir in den Details versuchen wollen, alle Lügen aufzudecken. Deshalb finde ich, strategisch gesehen, müssen wir halt immer so ein bisschen abwägen, wie tief muss ich in ein Lügenkonstrukt hinein. Oder wann ist es für mich Zeit? Okay, ich habe jetzt entdeckt, hier haben wir einen riesen Scheißhaufen sozusagen, ja, einen Misthaufen voller Lügen. Ich werde da jetzt nicht jeden einzelnen Kuhfladen oder was da rumliegt sezieren müssen, dann ist halt die Frage, welchen Zweck hat das? Es ist immer spannend, ja, und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man immer noch zweifelt. Sind die wirklich so böse, dass sie uns so anlügen oder nicht oder so? Keine Ahnung. Fakt ist halt, der eigentliche Trick, das ist halt so mein Thema, ne? Der eigentliche Trick dieses Teufels, der Teufel ist der Lügner. Also der Teufel ist sozusagen der Archetyp der Lüge. Ja? Sein Trick ist, dass er uns mit diesem ganzen Affentheater auf jeden Fall, und mehr braucht er gar nicht, es genügt ihm schon, wenn er uns damit dazu bringt, uns nicht eben auf die Wahrheit zu konzentrieren. Ne? So. Und natürlich muss man dann immer, wenn man gerade, man wacht langsam aber sicher aus diesem Misthaufen auf, der riesig groß ist, ja, der ist ganz tief auch und der stinkt, ja. Natürlich muss man dann einfach erstmal so sein Hirn auch ein bisschen trainieren. Man muss sich auch immer, ich finde gut, diese ganzen Lügen aufdecken, finde ich auch insofern gut, man trainiert. Wie orientiere ich mich? Wie finde ich heraus, was ist wahr und was ist unwahr? Und da sind wir ganz schnell bei der Wissenschaft, bei der Empirie und so weiter und so fort. Das sind grundlegende Techniken, die müssten wir eigentlich uns alle erst nochmal aneignen. Ja, das sind eigentlich ganz einfache Dinge. Wir prüfen alles. Und wenn wir Dinge nicht prüfen können, machen wir vielleicht mal einen Schritt zurück und fragen uns, ist das jetzt vor allem, kurz vor einer riesigen existenziellen Krise, ist das jetzt die richtige Priorität, die wir da setzen? Denn in meinen Augen ist das Zentralste, was ich immer sage, das möchte ich weitergeben. Und da bin ich auch ganz nah bei dieser Kati vom Grundprinzip her nur. Ne? Das Wichtigste, worauf wir uns jetzt konzentrieren müssen, ist, wir müssen schauen, dass wir eben auf jeder Ebene souverän werden, so schnell wie möglich. Denn so souverän, je souveräner wir sind, jeder einzelne von uns idealerweise, desto besser werden wir mit Krisen aller Art überhaupt. Und da kann einiges auf uns eindreschen, wenn es soweit ist. je besser können wir selbst damit umgehen, egal wo wir dann gerade stecken. Und natürlich können wir, wenn wir selbst gestärkt sind, wie nur irgendwie möglich, auch anderen helfen in unserem Umfeld. Da hängen wieder so viele Themen dran, da könnte ich jetzt wieder Romana drüber reden. Ich versuche mich da zurückzuhalten. Genau, das ist halt die alleroberste Priorität in meinen Augen. Ne? Und ich habe halt für mich herausgefunden, und das möchte ich halt gerne weitergeben als Modell, das ich zur Diskussion stellen möchte. Wir haben ein paar ganz, ganz grundlegende Handwerkszeuge, wir haben ein paar ganz grundlegende Möglichkeiten, uns zu orientieren in der gesamten Welt, nicht nur in der manifesten, sondern gleichzeitig in der geistigen Welt. Ich möchte das auch nicht immer so getrennt betrachten, dass die zwei sind ineinander verwoben. Ja? Die geistige Welt wirkt in der materiellen Welt, es sind keine verschiedenen Welten und so weiter und so fort. Wir müssen erstmal eine ganz grobe Orientierung finden, damit wir, egal was wir jetzt auch untersuchen oder welche Frage wir uns stellen, dass wir immer so schnell wie möglich auf für uns wichtige Antworten kommen. Wir wollen unser Leben retten, sage ich jetzt mal. Unsere Seele auch retten. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz zentral, weil der Teufel nicht nur unser Leben bedroht. Das kommt ganz am Schluss, dann ne, schneidet er uns noch einen Hals durch, jetzt mal bildlich gesprochen. Aber das ist der letzte Akt, ja, was er ja eigentlich, was noch viel schlimmer ist, tut. Er greift ja unsere Seelen an, ja, komplett. Unser gesamtes Wesen, unseren Bewusstseinsfunken, wie ich das nenne, das greift er zutiefst an. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen da rauskommen aus dieser Angriffssituation. So, und da brauchen wir, wie gesagt, diese Orientierung. Die muss erstmal grob sein, damit wir ein grobe Kategoriemuster haben. Wo bewegen wir uns überhaupt? Um dann eben auch die Lügen wenigstens ungefähr grob einordnen zu können. Und mir persönlich reicht es oft, wenn ich eine grobe Einordnung habe, dann sage ich, okay, das ist abgehakt als Lügenfeld XYZ und dann ist das für mich gut. Mein zentralster Wunsch ist, wie gesagt, diese Orientierung sozusagen jedem nahezubringen, wie er sich grob eigenständig orientieren kann. Ich meine, alle reden immer davon. Ja, also zum einen kommt dann, ihr müsst auf euer Herz hören, ne? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, würde ich sagen. Und dieses so, ja, und wenn du dies und das schon weißt, dann weißt du, wo ich da auch immer sagen würde, nein, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Leute. Nur weil jemand schon mal einen Berg bestiegen ist, in sowas. Deswegen kennt er noch lange nicht alle Berge und jeder einzelne Berg, den man besteigt, ganz real, wird immer gefährlich sein, weil er ist hoch und da kann das Wetter zum Umschwung kommen und so weiter und so fort. Es ist ein Irrtum zu glauben, ja, ich weiß ja jetzt, ich falle auf die Lügen nicht mehr rein. Nein, nein, nein, nein, sehe ich so nicht. Wir müssen immer die Augen offen halten, immer wach sein. So. Ich habe eben schon in Kati reingehört, deswegen erzähle ich das jetzt alles schon. Ich meine, das sagt sie ja im Prinzip auch. Lustigerweise lebt sie aber das Gegenteil. Das ist, sehe ich halt auch so. Das ist auch so ein interessanter Punkt. Das geht uns allen, denke ich, so. Ich sollte mal noch den einen Punkt zu Ende machen. Genau, wir brauchen eine Orientierung, damit wir wissen, wo sind wir? Wir müssen wissen, wer sind wir? Da spreche ich immer davon, Astrologie, also Divinationsmethoden anzuwenden. Divinationsmethoden sind Methoden, da kommunizieren wir mit Gott. Ja? Es gibt die Einrichtung der Divination, wir fragen Gott, wie schaut das dann hier wirklich aus? Ja? Wir fragen ihn, erklär mir mal die größere Perspektive, sage ich jetzt mal. Das ist dann die Divination, dann können wir Astrologie für verwenden, Tarotkarten verwenden. Wir können, wenn das jemand kann, aus Teeblättern lesen, whatever. Es gibt ja zigtausend Methoden dazu. Und ich persönlich bin da auch sehr pragmatisch und sage, hey, ich brauche ein paar ganz grundlegende, für mich sehr sichere Tools. Ja, wenn ich eine Tarotkarte lege, habe ich die auf dem Tisch liegen und es gibt ganz klaren Symbolismus da drin. Und der Symbolismus ist zwar sehr weit gefächert, ja, ein einziges Symbol umfasst ganze Bücher, kann man im Prinzip sagen, aber trotzdem ist das festgelegt und das ist auch so. Ich meine, da können überall Lügen drin stehen, klar, aber diese Symbole haben eine ganz klare, feste Bedeutung. Und das finde ich sehr viel angenehmer, besser, weil ich mir nie, zu Recht auch, mein Hirn schweift ganz viel ab, wie du merkst und so weiter. Ich muss immer was Handfestes haben und ich muss das aufschreiben können, damit ich das nachher nachvollziehen kann. Erinnere ich mich jetzt richtig? Ja, weiß ich noch richtig, welche Frage habe ich mir konkret gestellt? Ja, und was habe ich für eine Antwort bekommen? Und daran kann man ganz, ganz, ganz sauber, tief und ehrlich mit sich selber arbeiten. Ja? Wenn man sich selbst was vorlügen will, dann bringt die beste Karte nichts, ist klar. Ne? Damit kann man sehr sauber arbeiten und das sollte jeder für sich selbst machen. Es geht auch nicht um Prophetie oder Prognose oder sonst irgendwas. Es geht nicht um die Zukunft. Das halte ich für völlig blöd als Fokus einfach. Sondern wir fragen, was ist jetzt hier los? Ich sage zu Gott, hey, ich sehe die Situation nicht klar. Irgendwie weiß ich nicht genau, wo soll ich mich jetzt hinbewegen? Ja? Und deshalb stelle ich Gott diese Frage. Ich nehme eine Karte oder mehrere, wie man mag. Ja? Ich bin aber auch dafür einfach. Und dann, wenn ich ehrlich zu mir bin und wirklich damit arbeite und mir nicht irgendeinen blöden Kladderadatsch erzählen lasse, sondern wirklich ernsthaft mir gegenüber ehrlich bin, dann kriege ich da Antworten, die sind absolut hammerhart. Unfassbar, das weiß ich eben, das weiß ich aus jahrelanger Erfahrung mit Tarotkarten. Das sind Dinge, die kann ich weitergeben. Ja, da kann ich mit gutem Gewissen sagen, hey Leute, das kann man empirisch überprüfen. Jeder Mann, jede Frau, die das tut, wird, wenn sie es ernsthaft betreibt und sich nichts vormacht, ja, und nicht dieses ganze Kladderadatsch, das da drumherum gemacht wurde mit Zukunft und bla, nee, alles Bullshit, ganz klare Fragen an dich selbst, an Gott, dann kann jeder lernen, wenn er eben Zugang zu diesem Mittel hat, muss auch nicht jeder, deswegen gibt es ja so viele verschiedene Methoden, muss eben nicht jeder dasselbe mögen. Es gibt ja aber auch verschiedene Tarot-Decks, aber da wäre ich auch konservativ, besser alte, nicht irgendwelche neue Erfindungen nehmen oder so, dann kann man wirklich wunderbar mit Gott richtig sprechen. Man kann sich das richtig festhalten. Was haben wir uns unterhalten und kann das später überprüfen. Waren diese Informationen, die mir hier gegeben wurden, von Gott, da rede ich jetzt von der Schöpfung an und für sich, ja, das ist eine Ordnung, die Ordnung an und für sich ist feststehend, ja. Das ist jetzt nicht in der Figur gedacht, ja, der Gott persönlich, hey, der allergrößte Boss redet jetzt mit mir so, das meine ich nicht, sondern Gott ist ja in allem, ja, und insofern spricht er mit uns so. Die andere Richtung, mit Gott zu sprechen, ist eben entweder, sagen dann viele Menschen, die religiös veranlagt sind, ein Gebet, ja, das kann sehr wirksam sein, wenn man das Gebet denn richtig A formuliert und B, also was auch dahinter steht an Gefühl, wenn das eben richtig ist im Sinne von, dass es wirksam werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann so dieses, was Menschen dann eben Magie nennen, würde ich auch Magie nennen, eigentlich ist ein Gebet auch eine Form von Magie. Ja? Man hat einen Wunsch und möchte den in der Realität umgesetzt sehen. So. Und das ist Magie. Und wenn man das richtig macht, dann ist auch das genauso wirksam wie diese andere Richtung mit Gott zu kommunizieren, in der Divination, dass wir richtig wertvolle Antworten auf unsere Fragen bekommen. Natürlich auf unser eigenes Leben bezogen. Ja? Wir können jetzt, also ich halte es nicht für eine gute Idee zu sagen, wir fragen mal die Tarotkarten, was sie da oben mit Blubi machen. Es geht um unser eigenes Leben. Es geht um unsere Seele. Was ist mit unserer Seele? Welche Richtung will sie einschlagen und so weiter und so fort. Ne? Und wie geht es dann? So, ui, ui. Abschweifung at its best. Das ist halt so mein Fokus. Das ist mein wichtigstes Thema, sag ich mal. Ich habe den Wunsch, A, für mich und B, dass auch die Menschen um mich herum, viele Menschen, die ich auch noch gar nicht kenne, die aber auch eben dieses Löwendings in sich haben, was ich auch in meiner Serie beschreibe, dass sie einfach zu diesem Part der Menschheit gehören, die einfach erschaffen wollen, ja, und die das Schöne und Gute pflegen wollen und hegen, damit es erblüht und sowas. Diese Menschen würde ich natürlich wahnsinnig gerne erreichen, dass auch sie für ihr eigenes Leben so eine Grundorientierung erschaffen, dass sie A, wissen, wer sie sind, das geht mit Astrologie, dass sie B, wissen, wo sie sind, da würde ich sagen, ist mein Modell, das ich da aufgestellt habe, vielleicht gar keine dumme Idee. Ich sage nicht, ich weiß, das ist die Wahrheit, weil ich habe das eingegeben bekommen, X, Y, Z. Nee, ich sage nur, es hat sich in mir entwickelt und ich bin selbst oft erstaunt darüber, was da aus mir rauskommt. Ich denke, echt, krass, wo kommt das her? Ne? Insofern, ne? Es kommt irgendwie da aus mir raus und ich möchte es gern zur Diskussion stellen. Ich halte es durchaus für sehr wertvoll, weil man sich damit sehr, sehr gut grundständig orientieren kann. Denn das Wichtigste ist, dass so viele Menschen von diesem Schlag wie möglich A, gut durch diese Krise durchkommen, so wenig wie möglich traumatisiert werden, denn Trauma zerdollert dir das ganze Leben, kann ich halt aus Erfahrung sprechen, ja. Sollte man nicht riskieren, in eine schwere Traumatisierung zu kommen, weil dann bist du gelähmt für whatever. Genau, das sollten gerade diese Kräfte vermeiden, und diese Kräfte brauchen endlich wieder eine ganz grundständige Bildung darüber, wie das Leben funktioniert. Ich meine, da reden alle von, kommen wir jetzt zu Kathi. Ich rede jetzt einfach mal weiter, denn ich bin hier im Flow. Ich habe mir da einiges angehört. Es fällt mir wahnsinnig schwer, das ist alles so detailliert, jetzt mit dem, wie ihr da euch zerschritten habt. So. Ich persönlich kenne auch ganz viele solcher Situationen, und ich frage mich dann immer, auf welcher Seite, also nicht jetzt, auf welcher Seite stehe ich, wer hat recht, sondern wenn ich zurückdenke an Situationen, die ich auch hatte, die auch so krass komisch gelaufen sind, frage ich mich dann immer, wäre ich jetzt in Rolle Kathi, wäre ich jetzt in deiner Rolle oder so, ne? Weil ich meine, wir sind jetzt alle Kanalinhaber, da kann jeder immer auf jeder Seite stehen. Du bist, wenn du was sendest, ja, dann hast du natürlich so dein eigenes Programm, was dir natürlich auch wichtig ist, und das willst du auch irgendwie weitergetragen sehen und willst auch ganz gern das mal so thematisieren oder so. Ist dann natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn dann Leute, die dann als Kommentator da sind, als Gäste, als Zuschauer, wie auch immer, wenn die sehr vehement ihre eigenen Themen bei demjenigen dann halt besprechen. Ich denke, genau dieses Problem können wir hier umgehen, weil ich ja explizit sage, hey, wir reden über deine Themen. Ich quatsche jetzt trotzdem mein Zeug, ich hoffe, das ist okay. Aber ich denke, ich habe das im Kopf so als wirklich Podcast, dass man sich dann halt am Abend zum Einschlafen gechillt reinziehen kann, ja, oder auf einer Autofahrt. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal kein schlechtes Gewissen dafür, dass ich auch mein Zeug einfach loslaber. Ja, wenn du das jetzt irgendwie zum Beispiel doof findest, sag ruhig. Ich möchte damit aber in keinster Weise, dass deine Themen irgendwie zu kurz kommen oder so irgendwie. Ich persönlich sehe das ganz easy. Wir reden und reden und reden. Es gibt so viele Leute, die machen 3-4 Stunden Videos und sagen dabei nichts. Ja, quasi nichts. Das sind 3 Sätze im Kern. Und da machen die ein 3-Stunden Video draus. Insofern, glaube ich, ist das völlig okay, wenn wir einfach beide loslabern. Und ja, wir sammeln das zusammen. Und wäre natürlich super gut, wenn wir immer wieder uns aufeinander beziehen. Aber das versuche ich jetzt auch hier. Sag mir, wenn ich dazu weit abweiche, alles gut. Dann glaube ich, könnte einfach eine sehr schöne Unterhaltung entstehen, die sich Leute halt vielleicht auch super gerne gechillt in Ruhe anhören. So, das ist so mein Grundgedanke, was ich da jetzt sehr gerne als Format machen möchte. Genau, ich hatte jetzt dieses Ding mit der Kathi. Ich rede jetzt einfach mal weiter, weil es mir gerade im Kopf ist. Also ihr habt da auch so einen typischen Streit, den ich auch extrem oft schon erlebt habe. Wie gesagt, aus Kathis Sicht oder aus der Sendersicht, du bist ja auch Sender, dann kennst du das vielleicht auch. Aber ich mache auch denselben Fehler immer wieder, glaube ich. So, man trifft auf einen Sender, sage ich jetzt mal, der ist so spannend. Man kann sich mit vielem durchaus identifizieren. Bei vielen Dingen denkt man in eine ähnliche Richtung und so. Und derjenige wirkt sympathisch, whatever. Und dann lässt man sich da so innerlich sozusagen drauf ein. Da hört man einiges an und dann kommen eben so die klassischen Punkte, wo man sagt, oh, da weiche ich halt in meiner Meinung schon deutlich ab. Und das will ich dann auch demjenigen sagen. So, wenn ich es jetzt umgekehrt betrachte, was ich jetzt so auf meinem Kanal so an Inhalten gebracht habe und so weiter. Ich habe jetzt übrigens noch eine kleine Klammer. Auf meiner Blogseite, diese Webseite, da wo ich meine Gedanken ordne und so, da habe ich jetzt auch ein größeres YouTube-Archiv sozusagen nochmal aufgebaut. Das ist jetzt kategorisiert da mit Gespräche, Reaktionen, Essays und so weiter. Und dort kann man alle Videos jetzt auch nochmal sehen, oder fast alle, die ich jemals gemacht habe, sind da nochmal aufgelistet gesetzt. Die sind auf YouTube selbst so nicht mehr zu sehen. Ich möchte gerne, dass auf dem YouTube-Kanal nur eben meine Serie und die Neville-Videos zu sehen sind, weil das halt so dieser eigene Content ist und auch dieses, finde ich, jetzt aufs Positive ausgerichtet grundsätzlich, auch wenn ich natürlich einiges kritisiere und so. Das ist aber einfach notwendig, um die Orientierung zu klären in meinen Augen so. Genau, aber auf der Webseite sind eben ganz viele andere Themen an Videos auch nochmal zu sehen für alle, die sich fragen, wo sind denn die ganzen Inhalte hin? Ihr könnt ihr über meine Webseite, könnt ihr die noch anschauen. Und zwar schön kategorisiert mit kleinen Beschreibungen. Könnt ihr euch, wenn ihr wollt, durchklicken. So. Genau, und ich hatte halt auch schon öfter Fälle, dass dann halt sich jemand meldet und super geil und auch ultra lange Kommentare. Ich mag das eigentlich auch super gern. Ich stelle an mir selber öfter mal fest, dass ich trotzdem dann, also manchmal vergesse ich es einfach zu antworten, ne? Da bin ich gerade irgendwie abgelenkt und dann steht da so die Mail und dann ne, im täglichen Tovabu, dann ist es auf einmal verloren. Und dann erst Wochen später fällt mir ein, mein Gott, da war doch eine Nachricht, die war doch super und so. So, und dann ist es halt schon, ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht so ein Grundding in der Kommunikation. Und vielleicht können wir das hier mit auflösen, ne? Weil hier ist explizit, lass uns schnacken, lass uns miteinander reden. Ich möchte natürlich auch sagen können, was ich so denke, was mir dazu einfällt und so, finde ich auch wichtig. Aber eben auch du sollst einfach deine Inhalte rüberbringen können und das so episch breit, wie du Bock hast. Das ist auch das Tolle über diese Sprachnachrichten. Jeder kann einfach loslegen. So. Aber wenn wir in diesem YouTube-Game, sag ich jetzt mal, drin sind, dann haben wir den Sender, der macht sich viel Arbeit. Ich meine, das ist ja auch durchaus viel Arbeit, so Videos zu machen. Und vor allem, man hat halt so sein eigenes Thema, wo man ganz tief eingestiegen ist und so. Und jeder, der seine Sachen sendet, ist davon überzeugt, ja. Jetzt lassen wir mal irgendwelche V-Männer außen vor. Nochmal ein anderes Thema, das wir auch in Ruhe noch bequatschen können. Aber so jeder, der glaubt, eigenständig seinen YouTube-Kanal zu machen, wie er von welchen, was auch immer, Mechanismen da im Endeffekt doch geleitet ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, unbewusst. Aber jeder steht ja hinter seinen Inhalten und möchte natürlich auch, dass die thematisiert sind und bleiben sozusagen. Und ich habe dann schon auch festgestellt, wenn dann Leute auch mit anfänglicher Begeisterung dann zum Beispiel mir schreiben und dann aber stringent irgendwie auf Inhalt XYZ oder so hinweisen. Und guck dir den an und das und dödödö. Dann denke ich auch so, ja, ich meine, ich bin ja auch nicht blind. Ich meine, natürlich gibt es immer wieder mal einen Hinweis, wo ich sage, ah ja, okay, alles klar, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber so, das ist dann so, weiß ich nicht. Warum können wir jetzt nicht zum Beispiel, wenn das meine Inhalte sind, die ja auch eigenständig sind, warum bleiben wir nicht wenigstens mal kurz bei dem, was ich hier erzähle? Warum kommt dann als Kommentar nicht, ja, dieses Thema, diese Frage, keine Ahnung oder so, gibt's quasi nicht. Gibt's nicht. Es gibt einen einzigen, der sich jemals mit meiner Serie ernsthaft befasst hat, und das war der Frank Krämer. Bin ich ihm bis heute dankbar. Wirklich toll. Und dabei hat er gar nichts mit diesen Themen zu tun. Er kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, aber der hat sich halt auch auf die Fahnen geschrieben. Er ist offen für Kommunikation, darüber sich zu unterhalten, über Themen, die auch nichts mit der eigenen Bubble sozusagen zu tun haben. Finde ich großartig. Und natürlich klar, der Ivan, der ja Ex-Freimaurer ist, der hat natürlich da schon einen intensiveren Bezug dazu und da haben wir uns auch mal ein bisschen über meine Serie unterhalten. Ansonsten, ich habe das so vielen Leuten auch schon privat geschickt, ja, auch vielen Sendern auf YouTube und sowas, überall in allen möglichen Gruppen mal angesprochen. Du kriegst so viel, und da komme ich jetzt mal wieder zum Thema, du kriegst so viel Widerstand, einfach nur aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Alle tummeln sich auf YouTube, ja, aber wehe, du kommst mal in einer Telegruppe an und sagst, hier zu Thema, zum Beispiel, Thema Teufel und Satan, ja, es wird immer in einen Sack geworfen, die beiden. Und es wird immer so getan, als sei Satan der Teufel. Das ist ein so grundlegender Fehler in meinen Augen. Und ich kann das sehr gut begründen. Das sind nicht nur in meinen Augen, das ist meine Meinung, sondern da steht viel dahinter, warum ich das für einen Fehler halte. Ja? Und es ist gravierend, die beiden miteinander zu verwechseln, weil der Lügner sich hinter anderen Figuren versteckt. Das, was Besseres kann dem Lügner nicht passieren. Das ist alles klassisch, narzisstisch, psychopathisch, ja. Als dass er sich erfolgreich hinter einer natürlich schwierigen, der Satan ist keine freundliche Figur oder so. Klar, das ist unser Prüfer. Und er kann uns das Leben kosten, wenn wir die Prüfung nicht bestehen. Also das ist keine nette Figur oder sowas. Aber der Teufel ist der Lügner. Der Lügner, der uns jede Orientierung nimmt. Und das ist ja unser ganz großes Problem. Das, was wir am Anfang hatten, wir stecken alle in einem so großen Lügenmisthaufen, ja. Und jeder von uns hat natürlich unterschiedliche Interessen, trifft zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf irgendein anderes Rabbit Hole sozusagen, ja, fängt an drin zu graben und da kannst du in jedem einzelnen Rabbit Hole, egal was du dir aussuchst, egal, da kannst du wirklich, weiß ich nicht, vielleicht stricken, gut stricken geht vielleicht noch, so Handwerkszeug, Handwerk geht noch, weil das so bodenständig ist. Ja? Aber alles, wo so ein bisschen mehr drin steckt, als nur, klar, du kannst stricken und du siehst direkt das Ergebnis so. In allen anderen Themen bist du mit einem Sumpf an Lügen konfrontiert. Das ist echt pervers. Und ganz viele denken leider Gottes eben, das ist ja auch das, was Kathi zu Recht ja auch angesprochen hat, dass wenn sie ein gewisses Lügenlevel erst einmal durchschaut haben, bestes Ding ist die große Viruskrise, ja? Bestes Beispiel. Das ist so in vielen, so wie in eine Zwiebel, in so vielen Lagen aufgespalten, ja? Und in jeder Lage, das ist wie so ein Sieb, irgendwie so wie so ein Filter, kann man sagen, es ist wie ein Filter. Die Leute, die halt nicht viele Ressourcen, ich sage das jetzt ganz neutral, egal auf welcher Ebene diese Ressourcen sein mögen, ja, Leute, die Ressourcen nicht aufbringen können, von der ersten Zwiebelschicht dann nochmal den Sprung zu machen zur nächsten Zwiebelschicht, ja, da bleiben ganz viele hängen. Es ist wirklich ein Filtersystem, kann man sagen. So, und wenn wir jetzt an so einen Filter denken, ich bin schon der Meinung, und das ist auch interessant, der Filter geht ja breit nach schmal, ne? Es ist schon extrem wichtig, da zu schauen, dass man sehr tief kommt. Und natürlich ist unser aller Wunsch, dass man nachher als klarer Wassertropfen aus diesem Filter rausblubst. Ja, so geiles Bild eigentlich. Ne? Das ist schon wichtig. Und das Problem ist halt, wenn dieser Filter ist riesig groß. Da sind ja ganz viele verschiedene Themen. So, wenn du in einem einzigen Thema hängen bleibst und da versuchst, und das ist ja irre, wenn du ein Thema nimmst, das ist so umfangreich. Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen bei diesem Virusthema, ne? Weil ich habe da eine Zeit lang jetzt zum Beispiel auch jemandem auf Telegram gefolgt. Der ist ganz tief, das ist ein richtiger Nerd, der ist da irgendwie mit mRNA-Kram und sowas, keine Ahnung. Ich habe sofort gemerkt, der Typ, Entschuldigung, ich verlaber mich voll. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Vielleicht kann ich dich später stückweise dazwischen schneiden oder so, dass ich nicht so einen mega Monolog halte. Aber es sprudelt halt gerade aus mir raus, wie du merkst. Der hatte sich mit mRNA zutiefst. Der macht das beruflich, keine Ahnung, ja. Und der ist da ganz tief in diesem Rabbit Hole drin. Der weiß sau viel und der ist noch so, keine Ahnung, so ein bisschen autistisch veranlagt, ja. Also ein ganz krass klares Hirn, so. Der ist in eine Gruppe gekommen, die ganz oberflächlich ist. Also es ist irgend so eine Blabla, irgendein Journalist, ja. Alternativer Journalist nennen wir das mal so. Riesengruppe. Und da waren schon so Leute, wo man noch sagen konnte, die sind mal wenigstens ganz lustig. Da kann man mal, wenn man sich langweilt, ja, und irgendwie die Welt kotzt einem mal wieder an, da kann man mal so ein bisschen was lesen und miteinander irgendwie sich drüber amüsieren, was da jetzt auch immer wieder läuft. So, ne? Das, in Maßen kann man das ja mal ganz gut haben, weil kein Mensch ist gerne immer allein, ganz klar. Auch ganz wichtig, ne, mit diesen eure Konflikte da auch und dieselben Konflikte, die ich auch immer und immer wieder habe und die wir schon versuchen müssten, irgendwie zu lösen, dass das aufhört. Genau, dieser Typ kam in diese wirklich alternative Journalistgruppe und hat da losgelegt mit seinem Kram. Für mich war sofort klar, ich bin halt schon wissenschaftlich durchaus relativ gut trainiert. Ich habe empirische Wissenschaften studiert. Ich war 10 Jahre an der Uni als Mitarbeiterin auch und so weiter und so fort. Also ich bin auch von der Veranlagung her so. Auch wenn ich nicht in seinem Arbeitsfeld unterwegs bin, kann ich beurteilen, ob jemand schwafelt, ja, in dem Bereich oder ob jemand klar wissenschaftliche Herangehensweisen hat und ja, eben nicht schwafelt, sondern einfach es auch gereiht kriegt, mit Empirie um die Ecke zu kommen und so weiter und klar zu argumentieren und so weiter. Allein das ist schon, wenn man dazu in der Lage ist, das zu unterscheiden zwischen dummem Geschwafel. Ja, da wären wir im ganz, ganz krassen Extrem bei diesem Mungo. Das ist absolut dummes Geschwafel. Ja? Das hat ja dieser Typ, das war super, super, das Video da. Ich hatte den mittags auch eine Zeit lang verfolgt. Dem habe ich übrigens auch mehrfach hingewiesen auf meine Serie und so weiter. Wird alles, von jedem wird es ignoriert. Ist okay. Ich weiß, warum. Also was heißt, ich weiß, warum. Ich weiß, ich bin früh dran. Alles Jute. Alles hat seine Zeit. Gut. Also dieses krass dumme Geschwafel. Ich weiß nicht, wie man diesen Typen überhaupt, ich sage das jetzt ganz offen und das werde ich auch gern veröffentlichen, habe ich gar kein Problem damit, wie man den Typen überhaupt als intelligent einstufen kann, sehe ich gar nicht. Ne? Der hat sich in jedem, das ist das, oh, kann ich immer so schmerzen, wo ich denke, was seid ihr für, also was ist mit dem Publikum los? Aber da muss man sich aber nichts wundern, das sehen wir ja überall. Auf YouTube und auch im Geschwurbel-YouTube, ich mag Schwurbelei ja eigentlich, es ist überall sind die gleichen Fritzen. Und wenn Gesamtdeutschland völlig verblödet, dann ist es eben leider auch die Realität, da war ich auch lange sehr naiv, nicht nur Mainstream-Deutschland verblödet, und ich meine das nicht böse, es ist leider eine Feststellung, sondern eben auch diese angeblich Aufgewachten verblöden völlig. Ja? Ich persönlich habe immer nach Lösungen gesucht, weil ich echte Probleme hatte. Also das, man kann vielleicht sagen, das kann man so nicht sagen, aber die Folgen dessen, was ich schon in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe, sind eben schwere Traum. Ich bin halt schwer traumatisiert. Ich habe PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, nicht nur aufgrund einer Sache oder so, sondern ich habe beides. Es gibt ja komplexe und einfache posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe, also das Komplexe ist ein Entwicklungstrauma. Oh mein Gott, ich schwafe so viel, das ist schrecklich. Aber gut, die Leute sollen schlafen die ganze Nacht mit meinem Gerede. Du kannst auch zwischendurch einschlafen, keine Ahnung. Komplexe posttraumatische Belastungsstörung nennt man auch Entwicklungstrauma sozusagen. Ja, das ist, du hast bei mir von klein auf, von Geburt auf, kann man sagen, einfach, sag ich jetzt mal, mittelschweren, also schon ordentlichen, ne, aber jetzt nicht ultra. Sie haben nicht alle Register gezogen, aber einige Register gezogen, narzisstischen Missbrauch. Ja. Meine eigene Mutter hat mich sozusagen schon mein Leben lang gehasst, weil ich ihr Aufmerksamkeit entzogen habe, weil ich ein eigenständiges Wesen bin und das können diese Fritzen überhaupt nicht leiden. Das ist schwierig, wenn man so aufwächst, ja, und dann noch ein paar andere problematische Sachen drumherum, sodass man halt wenige Ressourcen auf der anderen Seite hat, um all das wegzustecken, sage ich jetzt mal. Das ist das eine und dann halt nochmal ein einfaches Trauma drauf. Eine Katastrophensituation. Es war wie auf einem Schlachtfeld, kann man so sagen. Und ich war 14 Jahre alt und das sollte man nicht erleben. Und deswegen bin ich da auch so rigoros in Sachen. Leute, guckt, dass ihr aus diesem zukünftigen Schlachtfeld euch noch irgendwie, wenn es irgendwie geht, dass ihr einfach schlicht und ergreifend da rausgeht. Weil wenn ihr drin steckt, erhöht sich nun mal das Risiko immens, dass ihr in eine solche Situation wie auch immer geratet. Und natürlich, die Realität gibt auch mir, wie immer mit diesen Verschwörungstheorien, das ja so ist, ne? 6 Monate ist es, später ist es dann die Realität. Es ist ja wahr, mit dem Herrn Stürzenberger hat es angefangen. Da habe ich in meinem Telegram-Kanal, weiß ich noch genau, ich habe gewettert und gemacht und habe immer gesagt, Leute, guckt, dass ihr dann auch rauskommt, wenn es irgendwie geht. Weil das wird die Hölle, so, ne? Allein diese Rummesserei, allein schon das Wort ist ja schon grauenvoll. Das ist auch so eine Verharmlosung, finde ich. Und wenn du etwas in dieser Art, ja, auch nur, also einfach mal miterlebt hast, eben auch gerade nicht als Opfer selbst, dann bist du natürlich auch schwer durcheinander schockiert und kannst ein Trauma davon tragen. Aber eben auch, wenn du darum rumstehst und nicht in der Lage bist zu helfen oder so, dann kannst du davon halt auch traumatisiert werden. Und das sollte man halt nicht unterschätzen, was mit dem eigenen Gesamtsystem dann passiert, ja, wenn Körper, Geist und Seele irgendwie innerlich so zerrüttet sind, ja, so eine Scheidung ist da passiert, das spreche ich auch immer davon bei männlich-weiblich und so, dass sie voneinander getrennt wurden. Das ist alles, was der Teufel tut, ja. Der Teufel sorgt mit seinen Lügen und seiner Verleumdung und mit seinen Intrigen immer dafür, dass das Wesentliche, was zusammenarbeiten muss, um erfolgreich zu erschaffen, das ist sein Ding. Das zerstört er eben über den Verstand mit Lügen, indem wir orientierungslos werden, Unsinn für wahr halten. Ja? Dadurch wird schon ein riesen Keil in den Verstand reingetrieben, der ist schon verwirrt. Und dann eben noch das andere Mittel, die Intrige und auch eben diese Gewalt, diese Psychogewalt und am Ende auch oder mit auch Körpergewalt, ja, dass die Seele, die Psyche, das Emotionale zerstört, zerrüttet, kaputt macht, lähmt und so weiter. Und diese beiden Angriffe sorgen dafür, dass ein eigentlich gesunder Mensch, der in der Lage gewesen wäre, der Welt Wunderbares beizufügen, was auch immer es sei, denn das ist in jedem Individuum anders. Wir sind nicht umsonst alle Einzelindividuen, weil jeder Einzelne kann irgendetwas Eigenes beitragen. Aber das ist er nicht mehr dazu in der Lage, wenn der Teufel mit diesen Mitteln so erfolgreich ist, wie es jetzt ist. Vorher ist es natürlich auch schon schlimm gewesen, aber jetzt haut er ja nochmal richtig einen drauf. Und das dürfen wir nicht zulassen. Jeder Einzelne, der nur irgendwie in der Lage ist, hütet euch vor. Natürlich einerseits der Orientierungslosigkeit durch die Lügen, aber auf der anderen Seite hütet euch vor der Traumatisierung. Ich kann es euch nur sagen, das lähmt einen, stört einen, behindert einen. Das kann man wirklich so sagen, es ist eine psychisch-seelische Behinderung, weil das sich so einfrisst, wenn man nur ein bisschen Pech hat. Ja, das zeigt sich sogar in den Hirnwindungen. Das ist unfassbar. Das ist so tief und das kriegst du so schwer wieder raus. Ja, gerade auch, wenn es dann lange nicht behandelt wird, es wird immer schwerer, das perpetuiert sich, ja, weil der Körper und die Seele versuchen immer, dieses gravierende Thema zu umgehen und machen dann so Schleichwege. Aber das ist dysfunktional. Eigentlich muss die Baustelle gelöst werden. Ne? So, das ist ein Riesending. Also hüte sich jeder davor, in eine Situation zu geraten, in der er traumatisiert wird. Deshalb schützt euch davor. Seid es euch wert. Niemand jemals hat es auch nur ansatzweise verdient, von den Figuren, die nicht zu diesen Clowns gehören, wenn die sich gegenseitig zerfetzen wollen, in jederlei Hinsicht, sollen sie es gegenseitig machen. Ne? Das ist deren Sache. Aber diese löwenartigen Kräfte, und ich finde auch die meisten, also von den Schafen, so erkläre ich das ja mit diesen verschiedenen Ausrichtungen von Menschen, keiner von diesen sollte jemals auf die Idee kommen, es sei irgendetwas sei es wert, dass wir uns traumatisieren, schädigen lassen, vielleicht sogar noch körperlich schädigen lassen und so weiter und so fort. All das sollten wir von Anfang an vermeiden. Deshalb sage ich, raus da, raus da, raus da. Haltet euch fern. Denn das Problem ist, wenn es soweit ist, wenn es zu spät ist, dann habt ihr den Salat. Ne? Und da sage ich halt lieber vorsichtig. Und gerade eben, wenn man es noch kann. Das Auswandern beispielsweise wird ja auch immer schwerer gemacht. Ne? Also es ist wirklich sinnvoll, da wirklich ganz früh dran, wirklich nochmal zu gucken, geht es nicht doch? Weil die Gefahr wird immer größer, dass ihr wirklich Schaden erlebt durch das, was jetzt kommen wird. Und nicht nur durch Hunger und was auch immer, sondern wirklich vor allen Dingen auch an der Seele. Das ist das, was ich sage, das vermeidet das. Ihr werdet das so lange mit euch tragen, das wird euch so lange zutiefst schädigen. Nichts ist es wert, das zuzulassen. So, oh mein Gott, Hilfe! Jetzt rede ich einen Roman. Es geht eigentlich um dich. Wir können ja auch vieles rauslassen oder ich kann das auch nochmal sogar extra in einer anderen Sendung dranhängen oder so irgendwie. Es muss ja jetzt nicht sein, dass ich da so im Mittelpunkt stehe. Genau, das mal zu diesem Thema. Wir hatten es mit dem Teufel. Genau, und eben diese Verbindungen zwischen Menschen, die eigentlich, oder auch nicht, es geht ja nicht nur um Menschen. Es geht ja auch um andere Wesenheiten und auch Prinzipien, auf die wir uns zum Beispiel beziehen können. Auch das gibt sehr viel Kraft, wenn man das tut und so. All das wird eben unterbunden. Das ist in meinen Augen ganz klar, und das habe ich ja auch in meiner Serie dargelegt eben, das ist wirklich das Werk des Teufels. Und das muss man wirklich durchschauen. Und dann ist halt aber wichtig, dass man halt, wenn, da war ich mit dem Filter gewesen, ne? Wenn wir in Spezialthemen ganz tief da uns reinwursteln, da können wir zwar sehr, sehr wertvolle Hinweise auch für alle noch geben. Und es ist durchaus auch interessant, sich das anzugucken. Also ich habe nichts dagegen in dem Sinne. Was ich nur sagen möchte, es ist schon wichtig, gerade weil wir vor so einer Krisensituation stehen, uns zu fragen, okay, ist das jetzt die wichtigste Frage oder muss ich nicht noch ein paar andere Sachen für mich abklären, damit ich, wenn es soweit ist und die Krise wirklich da ist, sicher bin, ja, damit ich auch weiter arbeiten kann, sein kann, mein Werk hinzufügen kann, so. Da habe ich halt momentan eine große Befürchtung, dass die allermeisten, und ich glaube, das auch psychologisch zu verstehen, die allermeisten sozusagen vergraben sich unbewusst, bewusst sogar in solche Einzelthemen, weil der eigentliche Sturm, der da auf uns zukommt, ist so bedrohlich und beängstigend, dass es beruhigender ist, sich mit einem Spezialfeld zu befassen, als sich klarzumachen, hey, das da ist nur ein Tröpfchen, ne, von einem riesigen Regenschauer an Scheiße, die da auf uns runterregnet. Wenn ich mich mit dem Tropfen weiter befasse, wird mich das vor dem Rest der Flut, sage ich jetzt mal, nicht retten halt so, ne? Aber ich glaube, dass einfach dieses Gefühl, dass man dann wenigstens halbwegs eine Orientierung hat und auch natürlich dieses Spannende, wie so ein Krimi, etwas aufzulösen, das macht auch süchtig. Das ist so ein Erfolgserlebnis. Das ist wie das Bimmelzeichen, wenn ein Like kommt auf YouTube oder sowas oder, ne, auf Facebook oder was weiß ich, ne? Das ist ja auch ein Suchtmacher. Das ist ganz klassisch dieses Dopamin, ne? Und ich glaube, dass halt gerade weil wir alle mehr oder weniger bewusst wahrnehmen, da kommt so eine Klatsche auf uns zu, die wird sowas von fucking immens, ja. Da ist man so jetzt so im Vorfeld schon erschlagen, wie so ein Kaninchen, ja, das im Lichtkegel des Autos sitzt, ja. Dass man wirklich irgendwie, man fühlt sich so erschlagen, dass man denkt, wir haben ja eigentlich eh keine Chance mehr, da irgendwas dran zu ändern. Dann tue ich jetzt noch irgendwas, was mir irgendwie halbwegs gut tut und nicht irgendwas auch immer für Themen man jetzt halt gerade vor sich hat. Da gehe ich jetzt so tief rein, weil das gibt mir ein Gefühl der Befriedigung, dass ich ein bisschen Klarheit habe. Und ich verstehe das extrem gut und ich glaube trotzdem, dass das halt strategisch gesehen für die Rettung der eigenen Seele, ja, ist das halt ein riesiger Irrtum. Und das ist so dieses ganz, ganz miese an diesem ganzen Narzissmus-Thema, dass ich ja alles auf den Teufel zurückführe. Das sind so bösartige Mechanismen, die an unserer Seele, Psyche anknüpfen, an so ganz unbewussten Mechanismen, die wir kaum im Blick haben. Da muss man so achtsam sein, dass man dahinter schaut, dass man gerade in so einen Mechanismus reingelaufen ist, der quasi automatisch abläuft. Das ist so tricky. Und ich glaube eben, diese ganzen Streitsituationen, die da immer überall immer wieder auftreten, sind solche halbbewussten bis ganz unbewussten psychisch, seelisch, emotionalen Muster, in die wir da immer von beiden Seiten dann reinlaufen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ich komme mal langsam zum Punkt. Ist ja der Irre. Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen, riesen Ding. Ich sehe halt jetzt zum Beispiel jetzt mal bei der Kati. Sie sagt ja, wenn, ich habe jetzt das Video nicht zu Ende gekriegt. Ich verhudel mich jetzt seit zig Minuten an Themen. Ich hoffe, ich komme trotzdem jetzt zu dem Punkt. Gleichzeitig ist mir bei ihr aufgefallen, da muss ich mich dann auch nochmal überprüfen, bin ich da genauso schlimm wie sie. Ich würde jetzt erstmal sagen, nee, sie hat nämlich so unfassbar in aller Länge erklärt, warum sie jetzt irgendein Video nicht machen konnte. Wo ich mir denke, also wenn mir jetzt zum Beispiel sowas passiert, ich hatte auch schon mal so Phasen, ja, wo dann echt alles stürzt ab und keine Ahnung. Und dann bist du endlich so weit und dann bist du auf einmal völlig genervt und hast keinen Bock mehr. Und dann triffst du null den Ton. Und boah, was ich dann einfach mache, ist, ich lasse es sein. Und eventuell hätte sie das auch sein lassen können. Ich weiß nicht, wie weit ich in ihrem Video gekommen bin. Viel an Punkt habe ich jetzt nämlich noch nicht gefunden, muss ich sagen. Sie hat ja grundsätzlich auch mit ihren Aussagen ja recht, ne? So dieses, sag ich ja auch immer, hört nicht so tief auf. Das ist das, was ich mit dieser Zwiebel vorhin meinte, ne? Dieses tief durch den Filter durchkommen. Wenn wir eine Zwiebelschale durchdrungen haben, sollten wir uns halt nicht zurücklehnen und sagen, jetzt haben wir es gerafft. Eben nicht, eben nicht. Und ich wette, ich bin da auch noch irgendwo mittendrin in der Zwiebelschalen-Dingsbums. Bestimmt, ja. Wichtig ist, dass wir uns alle diese Haltung angewöhnen, egal in welchem Punkt, immer wieder uns klar zu machen, okay, ich weiß, ich bin jetzt an diesem Stand, soweit habe ich mich damit beschäftigt, aber eventuell hat jemand anderes, der erstmal völlig abgespaced klingt, eben doch auch wieder recht mit dem oder ist auf zumindest in die richtige Richtung gelaufen mit dem, was er da macht. Das muss man halt dann jedes Mal neu sachlich überprüfen, so sachlich, ne? Und das ist so schwierig, glaube ich, an ganz vielen Punkten. Ich glaube, vielleicht wird es auch sogar mit der Tiefe, wie man sich mit einem Thema befasst, ja, wird es auch, glaube ich, sogar immer schwerer, an diesen Punkt sich nochmal geistig zurückzunehmen. Nicht nur geistig, das ist eben auch emotional. Wenn man sehr viel Zeit aufgewendet hat, sich ein Thema ganz tief reinzufuchsen und dann schwafelt dich einer von der Seite an und sagt Bullshit, ja, dann wirst du erstmal genervt, weil du im allerersten Punkt schon mal klar denkst, Alter, du weißt überhaupt nicht, wie tief ich mich da schon eingearbeitet habe. Ja. Das war auch das, was ich eigentlich erzählen wollte mit diesem mRNA-Kram-Typ. Der wurde nämlich auch sofort in dieser Gruppe sofort als, Moment, Opfer des Dunning-Kruger-Effekts beleidigt, meine ich jetzt nicht so, aber angegriffen. Und ich habe da gesessen, ich habe diese Nachrichten gelesen, dachte, sag mal, seid ihr blöd? Der Typ hat ganz offensichtlich, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Es gibt eine gewisse Art und Weise, auf eben sachlich und stringent über Sachen zu reden. Da merke ich auf jeden Fall, der Typ weiß grundsätzlich mal, wovon er redet, ja. Das zum Beispiel spreche ich al Mungo komplett ab. Und das bestätigt ja auch dieser Typ eben. Ich komm wenigstens noch mal langsam an die Punkte dran, wo ich angefangen habe zu reden. Dieser Typ, das Video, das du mir geschickt hast mit dem Mittags, ne, wo der das nämlich auch sagt, der liest mit seiner blöden Pseudo-Gehabestimme, ja, NLP-Technik, ja, liest er in Wikipedia-Artikel vor und behauptet gleichzeitig noch, es wäre alles aus einem Kopf entsprungen oder so. Oder ich denke so, Alter, peinlicher geht's ja eigentlich nicht mehr, ja. Das ist für mich, ja, ich kann dem schon lange überhaupt nicht mehr zuhören. Ich krieg einen Brechreiz, wenn ich dem seine blöde Stimme schon höre. Weil, ey, das geht gar nicht. Es ist so langweilig. Da ist keine Substanz drin. Und dann dieses Gehabe. Und wenn ich dann noch lese, was seine Kommentatoren darunter schreiben, denke ich mir, seid ihr alle Lulu, Lala, Gaga. Was ist mit euch? Seid ihr völlig durchgeknallt? Jo, offensichtlich. Gut, jedem sein Späßchen. Wenn ihr meint, bitte macht das, ja. Also soll mich nicht jucken. Hilfe, ja. Diese Verleumdung, genau, Mungo, bleiben wir mal da. Er hat von Tuten und Blasen, mag sein mit Natur und kann, ich habe so Probleme, mir das anzugucken. Ich habe nicht die Muße, jetzt zu sagen, hey, du sagst mir, das ist ein gutes Video dabei, ich tue es mir jetzt ernsthaft nochmal an, weil mich das einfach aggressiv macht, ich habe da keinen Bock drauf. Deswegen kann natürlich sein, dass er das ein oder andere Video mal gemacht hat zu Natur und weiß ich nicht was, was nicht völlig bescheuert war. Klar, nur wie gesagt, wir sehen ja allein schon mit dem Ding, mit dem Wikipedia, ja, was er so hochtrabend da vorträgt, ist in Wirklichkeit oberste Oberfläche Wikipedia. Ich zitiere ganz bewusst, da weise ich auch immer wieder darauf hin, tatsächlich auch Wikipedia. Aber das ist die oberste Oberfläche. Meistens geht es um Begrifflichkeiten, ja, oder so kleine, so ein Mythos, was steckt da so drin, ganz oberflächlich. Und ich sage das auch immer. Es ist die Oberfläche und darunter erstrecken sich Bibliotheken an Diskussionen, darunter versteckt, die man in dem Wikipedia-Artikel 0 sieht, ja. Und dass Wikipedia sowieso ganz schwierig ist in vielen, vielen Feldern, wissen wir ja auch, ne, so. Und wirklich, dann kriegt es so ein Fritze hin mit seinem blöden Gehabe, dann das vorzulesen und so zu tun, als wäre das in irgendeiner Art und Weise eine Offenbarung. Ich meine, wie albern geht's noch, ja? Und dann gibt's da ein Publikum, die dem zujubeln. Ich weiß nicht, ob die damit ihr eigenes Gefühl von Dummheit befriedigen können, dass sie sagen können so, hey, wir können den jetzt so hochjubeln. Und dann beten wir einen Wikipedia-Artikel an. Wie gesagt, mir geht es noch nicht mal darum, ist diese Info richtig falsch. Ich denke, in dem Bereich ist es gar nicht so gravierend so oder so, ne? Vor allen Dingen aber, es ist die totale Oberfläche. Die totale Oberfläche. Und die feiern das und tun so, als wären sie aufgewachter oder... Ja, das ist so Gaga. Das ist sowas von Gaga. Und ich glaube, wahrscheinlich feiern die sich gegenseitig, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass sie einfach, Entschuldigung, aber völlig ungebildet sind und einfach keine Ressourcen haben, kognitiv und emotional, sich da mal richtig dran zu setzen bei Bildung, ja, sich zu bilden, ernsthaft zu bilden. Das ist Arbeit, das ist richtig Arbeit, ja. Das ist so witzig, ja, dass das dann Leute so einen Scheiß feiern, ja. Und dann dieses Gehabe mit Magic, bla bla bla, mit CK. So, ich habe den keine Sekunde ernst genommen. Also ganz ehrlich, ich halte den null für einen auch nur ansatzweise ernstzunehmenden Magier oder so. Der hat sich alles, 100 pro, ist meine Analyse der Situation. Natürlich sehr grob, weil wie gesagt, ich gucke ihn mir nicht an. Und ich habe auch gar keinen Bock, mir das anzugucken. Weil das ist dieser Punkt auch wieder. Wie tief musst du in diese Lüge einsteigen, ja, um diesen ganzen Müll nochmal nach oben zu bringen? Oder akzeptieren wir einfach, dieser Typ ist schlicht und ergreifend ein Lügner. Damit kann man ihn zu den Akten legen. Das ist der wichtige Punkt. Solche Dinge dann, wenn man sie als Lüge grob erkannt hat, zu den Akten zu legen. Denn es ist nicht die Wahrheit und wir brauchen die Wahrheit. Das ist das Wichtige. Und ich weiß, natürlich muss man wühlen, weil man muss sich selbst wieder lernen zu orientieren. Es ist auch wichtig, Lügen zu erkennen, natürlich. Aber man muss immer wissen, wann hört man damit auf. Deswegen habe ich jetzt auch aufgehört mit diesen ganzen Inhalten, auch über Tillmann Knechte und diese ganzen Geigen, ja. Ich könnte da ja auch jeden Tag Videos raushauen und jeden auseinandernehmen für seinen Blödsinn, den er an manchen Stellen erzählt, wo ich mich auch immer wieder frage. Und das ist der Punkt, wo wir auch wieder zu dem kommen, was du mir da gezeigt hattest und vorgestellt hast, auch mit dieser Kathi, das auch, was auch immer wieder passiert. Jeder von uns kommt immer wieder an Punkte, wo wir einfach auseinanderdriften mit unseren Überzeugungen. Ich will es nicht Meinungen nennen, sondern Überzeugungen. Und da sind wir nicht mehr in der Lage, uns dann gemeinsam irgendwie hinzusetzen und das mal auseinander zu klabüstern. Warum gehe ich jetzt in meiner Perspektive, in meiner Ansicht der Dinge in diese Richtung und der andere in die andere Richtung? Eigentlich müsste man an so einem Punkt ganz klar sagen, hör zu, lass uns mal diese Frage erörtern. Das wäre wissenschaftliches Arbeiten, echtes, tatsächliches wissenschaftliches Arbeiten. Welche Frage haben wir hier, wo wir auseinanderdriften? Und wer hat welche sachlichen, am besten empirisch irgendwie nachprüfbaren Argumente, um in die eine Richtung zu denken oder in die andere Richtung zu denken? Das wäre das, was wir bräuchten. Und jeder müsste an so einen Punkt kommen, wo er sich sagt, okay, ich weiß, ich habe hier mit vielen Emotionen zu tun. Und das ist auch dieses ganz Schlimme, vermuten alle, das Wort fällt mir gerade nicht ein, wir vermuten alle vom anderen, er ist jetzt ein V-Mann, ja, oder so, ne? Das kommt ja ganz oft hoch, Gatekeeper und diese ganzen Sachen. Das geht dann ganz schnell, dass wir in diese Schiene wieder denken und dann sozusagen den anderen sozusagen abhaken, ne? Ich verstehe das total, mir ist das auch super oft passiert. Ich habe mich oft bemüht, Sachlichkeit in Diskussionen noch mal reinzubringen. Ich habe teilweise einen Tag lang mit einem Typen über, ich hoffe, es wird jetzt nicht unangenehm zwischen uns, weil könnte sein, dass du in Richtung Veganismus lebst oder so. Das hatte ich bei der Kathi rausgehört, aber vielleicht ging es da nicht um dich. Ich persönlich lehne tatsächlich Veganismus ab, weil ich ihn für eine Mangelernährung halte und nicht das halt, also natürlich sind das Versuche, einen Ansatz zu machen, dass es den Tieren besser geht, ganz klar. Nur halte ich es halt nicht für zielführend. Aber das meine ich gar nicht böse. Wenn du magst, können wir das auch gerne besprechen. Ich meine das auch nur auf den Menschen bezogen, sozusagen, weil ich ihn fördern will. Der Mensch braucht auch einen Körper, der so kräftig wie möglich ist, um auch durch die Krise zu kommen. Deshalb ist der oberste Punkt, warum ich Veganismus ablehne. So. Auch wenn ich die Idee verstehe, ich habe auch ein halbes Jahr das mal gemacht, vor zig Jahren, als der Attila Hildmann noch seine Bücher da geschrieben hat, seine Kochbücher, da habe ich das auch versucht und war die Hölle, wobei ich auch vorher schon schwer mangelernährt war, aber so, ne? Okay, anderes Thema. Mist, wo war ich jetzt schon wieder? Shit. Genau, also wir müssen halt immer an diese Punkte versuchen, nochmal zu kommen und dann wirklich versuchen, jede Perspektive wirklich nochmal echte sozusagen Dialoge zu machen. Welche Argumente sprechen für die eine Sichtweise und welche Argumente für die andere? Das ist eigentlich ja ganz simpel, aber es passiert ja nicht mehr. Entweder es reden Leute miteinander, die eh quasi grob einer Meinung sind, ne? Das sehen wir überall. Leute, die sehr anecken, so wie ich zum Beispiel, die bleiben außen vor. Wie gesagt, alles gut, no hate, alles in Ordnung damit. Ich bin fein damit. Es hat alles seine Gründe, die auch tiefgreifender sind. Alles gut. Aber ich sehe trotzdem diesen Mechanismus, dass zu weit abweichende Meinungen werden rausgekickt oder halt wegignoriert, weil es offensichtlich auch einfach unsere Ressourcen völlig überfordert. So, ich meine, klar, wir sind ja auch alle in einem riesigen Stresslevel. Ja? A, haben wir schon eine Scheißkatastrophe hinter uns, stecken noch mittendrin. Und B, kommt ja die nächste auf uns zugerollt. Ja? Das ist ein Stresslevel, das dürfen wir nicht unterschätzen. Deshalb bin ich zum Beispiel mit, und jetzt höre ich endlich mal auf erstmal, bin ich mit so froh, hier in Spanien zu sein, weil ich hier raus bin. Ich bin auch nicht nur irgendwo in Spanien, ich bin komplett auf dem Land. Ja? Also weit weg von größeren Städten und so, weil ich ertrage das alles nicht. Ich würde wahnsinnig werden. In Deutschland wäre ich schon längst. Ja, eingegangen, schon lange, wirklich. So, ich mache jetzt erstmal Schluss, auch wenn ich gar nicht endlich wirklich die richtigen Punkte zusammengebracht habe, aber grob wenigstens vielleicht. Oh mein Gott, ich hoffe, du wirst nicht erschlagen. Ich mache dir gleich noch eine kurze, damit du hörst, lass dich nicht erschlagen, wenn es dich nervt. Lass es einfach auch liegen. Wir gucken, wie es weitergeht. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, ich hoffe dir auch.